Die 27. Stadt von Jonathan Franzen. Aus dem Amerikanischen von Heinz Müller. Gelesen von Sascha Rotermund. In den ersten Tagen des Juni gab Polizeichef William O'Connell vom St. Louis Police Department bekannt, dass er in den Ruhestand gehen werde. Und ohne die Kandidaten zu berücksichtigen, die von der städtischen Oberschicht, der schwarzen Bürgerschaft, der Presse, dem Polizeibeamtenverband und dem Gouverneur von Missouri favorisiert wurden, berief der Polizeiverwaltungsrat für die fünfjährige Amtszeit eine Frau, die vorher bei der Polizei von Bombay, Indien, tätig gewesen war. Die Stadt war entsetzt. Aber die Frau, eine S. Jammu, trat ihren Posten an, ehe sie jemand daran hindern konnte. Das geschah am 1. August. Am 4. August, als der begehrteste Junggeselle von St. Louis eine Prinzessin aus Bombay heiratete, beschäftigte der Subkontinent die Lokalpresse erneut. Der Bräutigam war Sidney Hamaker, Geschäftsführer der Hamaker-Brauerei, des Vorzeigebetriebs der Stadt. Der Braut sagte man märchenhaften Reichtum nach. Presseberichte von der Hochzeit bestätigten Gerüchte, dass sie ein auf 11 Millionen Dollar versichertes Brillantkollier besaß und eine 18-köpfige Dienerschaft in das im Vorort Ladue gelegene Hamaker-Anwesen mitgebracht hatte. Anlässlich der Hochzeit fand ein Feuerwerk statt, dessen verkohlte Reste im Umkreis einer Meile auf den Rasenflächen niedergingen. Eine Woche später begannen die Sichtungen. Eine 10-köpfige indische Familie wurde auf einer Verkehrsinsel einen Block östlich vom Cervantes Convention Center gesehen. Die Frauen trugen Saris, die Männer dunkle Anzüge, die Kinder Turnhosen und T-Shirts. Und alle trugen sie Zeichen verhaltenen Unmuts im Gesicht. Anfang September gehörten Szenen wie diese bereits zum Alltag. Man sah Inder, die sich ohne erkennbaren Grund auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Kaufhaus Dillard's und dem St. Louis Center aufhielten. Man beobachtete, wie sie auf dem Parkplatz des Art Museum Decken ausbreiteten und auf einem Primuskocher Essen zubereiteten, wie sie auf dem Bürgersteig vor der National Bowling Hall of Fame Karten spielten, zum Verkauf stehende Häuser in Kirkwood und Sunset Hills besichtigten, vor dem im Stadtzentrum gelegenen Amtrak-Bahnhof Schnappschüsse machten und sich um die hochgeklappte Motorhaube eines Delta 88 scharten, der auf dem Forest Park Parkway liegen geblieben war. Die Kinder schienen ausnahmslos gut erzogen zu sein. Der Frühherbst war auch die Zeit eines anderen, vertrauteren Besuchers aus dem Osten, des verschleierten Propheten von Khorasan. Eine Gruppe von Geschäftsleuten hatte den Propheten im 19. Jahrhundert durch einen Zauber heraufbeschworen, um für wohltätige Zwecke Spenden zu erwirken. Jedes Jahr kehrte er, verkörpert in einem anderen angesehenen Bürger, dessen Identität stets ein gut gehütetes Geheimnis blieb, zurück und mit seinen überkonfessionellen Mysterien brachte er heiteren Glanz in die Stadt. Es stand geschrieben, auf seinem Throne saß Mokanna, der große Prophet, gepriesen von Millionen in blindgläubigem Gebet. Sein Antlitz war verborgen von einem Schleier fein, denn blenden tat die Sterblichen sein heller Glorienschein. Aus Gnade trug er den Schleier und lüftete ihn nicht, bis die Menschen dort unten konnten ertragen sein Licht. Es regnete nur ein einziges Mal im September, am Tag der Prophetenparade. Wasser strömte in die Schalltrichter der Tuben und Trompeter bekamen Schwierigkeiten mit ihren Mundstücken. Die Pompons erschlafften und befleckten die Hände der Mädchen mit Farbe, die sie, wenn sie ihr Haar zurückstrichen, auf ihrer Stirn verschmierten. Mehrere Festwagen versanken in den Fluten. Am Abend des Prophetenballs, dem gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres, rissen Sturmböen überall in der Stadt Stromleitungen von den Masten. Im Khorasan-Saal des Hotels Chase Park Plaza gingen kurz nach dem Eingang der Debütantinnen die Lichter aus. Kellner eilten mit Leuchtern herbei, und kaum waren die ersten Kerzen angezündet, erhob sich aufgeregtes Getuschel. Der Thron des Propheten war leer. Auf dem Kings Highway Boulevard raste ein schwarzer Ferrari 275 an den fensterlosen Supermärkten und den festungsartigen Kirchen der Northside vorbei. Beobachter hätten hinter dem Steuer eine schneeweiße Robe ausmachen können, auf dem Beifahrersitz eine Krone. Der Prophet fuhr zum Flughafen. Er parkte auf der Feuerwehrzufahrt und eilte in die Lobby des Hotels Marriott. »Haben Sie ein Problem?« fragte ein Hotelboy. »Ich bin der verschleierte Prophet, du Blödmann.« Im obersten Geschoss blieb er vor einer Tür stehen und klopfte. Die Tür wurde von einer großen, dunkelhäutigen Frau im Jogginganzug geöffnet. Sie war sehr schön. Sie brach in Gelächter aus. Als der Himmel aufhellte, weit im Osten über Süd-Illinois, waren die Vögel die ersten, die es bemerkten. In den Bäumen an den Flussufern, Grünanlagen und Plätzen begann es zu rascheln und zu zwitschern. Es war der erste Montagmorgen im Oktober. Die Vögel der Innenstadt wachten auf. Nördlich des Geschäftsviertels, dort wo die ärmsten Leute wohnten, wehte eine morgendliche Brise den Geruch von Suff und saurem Schweiß aus Durchgängen, in denen sich nichts regte. Das Knallen einer Tür war blöckeweit zu hören. Auf dem Güterbahnhof in der Innenstadtsenke, umgeben von Gesumm schadhafter Trafos und unvermittelt bebenden Gitterzäunen, dösten Männer mit Eisenbahnermützen in klotzigen Stellwerkstürmen vor sich hin, während unter ihnen Güterzüge rangierten. Drei-Sterne-Hotels und Privatkliniken standen verloren am Hang. Nach Westen hin wurde das Land hügelig, und gesündere Bäume fassten die Wohngegenden ein. Doch das war nicht mehr St. Louis. Das war schon die Vorstadt. Auf der Southside drängten sich Reihen um Reihen kubischer Ziegelhäuser, wo Witwen und Witwer in ihren Betten lagen, und die Jalousien, in einer früheren Epoche heruntergelassen, den ganzen Tag geschlossen blieben. Aber kein Teil der Stadt war so tot wie das Zentrum. Hier im Herzen von St. Louis, im Schatten des auch nachts pausenlos dröhnenden Verkehrs auf den vier Schnellstraßen, gab es jede Menge Parkplätze. Hier balgten sich die Spatzen, pickten die Tauben. Hier erhob sich das Rathaus, eine giebelreiche Kopie des Pariser Hotel de Ville in zweidimensionaler Pracht aus dem flachen Gelände. Die Luft in der Market Street, der Hauptstraße von St. Louis, war mild. Zu beiden Seiten hörte man die Vögel singen, einzeln und im Chor, wie auf einer Waldwiese, wie in einem Garten. Die Hüterin dieses Friedens hatte die Nacht schlaflos in der Clark Avenue verbracht, ein wenig südlich vom Rathaus. Im fünften Stockwerk des Polizeipräsidiums breitete Chief Jammu die Morgenzeitung unter der Schreibtischlampe aus. In ihrem Büro war es noch dunkel, und vom Kragen abwärts sah sie mit ihren schmalen, hochgezogenen Schultern, den knochigen Knien in Strümpfen und den ruhelosen Füßen wie ein Schulmädchen beim Lernen aus. Ihr Kopf wirkte älter. Als sie sich über die Zeitung beugte, zeigten sich im seidig-schwarzen Haar über dem linken Ohr weiße Strähnen. Wie Indira Gandhi, die an diesem Oktobermorgen noch am Leben und indische Premierministerin war, neigte Jammu zu einseitigem Ergrauen. Ihr Haar ließ sie so lang wachsen, dass sie es im Nacken feststecken konnte. Sie hatte eine hohe Stirn, eine schmale und gebogene Nase und breite Lippen, die blutleer aussahen, bläulich. Wenn sie ausgeruht war, beherrschten die dunklen Augen ihr Gesicht, aber an diesem Morgen waren sie trübe und von Tränensäcken beschwert. Fältchen schnitten in die zarte Haut um ihren Mund. Sie blätterte den Post-Dispatch um und fand, was sie suchte. Ein Foto von sich, aufgenommen an einem guten Tag. Sie lächelte darauf mit gewinnendem Blick. Die Bildunterschrift »Jammu, das Persönliche im Visier«, rief dasselbe Lächeln in ihr wach. Der begleitende Artikel von Joseph Feig trug den Titel »Ein Neuanfang«. Sie begann zu lesen. Kaum jemand wird sich daran erinnern, aber der Name Jammu ist vor fast 10 Jahren in den amerikanischen Zeitungen schon einmal aufgetaucht. Es war das Jahr 1975 und der indische Subkontinent befand sich in Aufruhr, nachdem Premierministerin Indira Gandhi den Ausnahmezustand verhängt und ihre politischen Widersacher in die Schranken gewiesen hatte. Neben vielen widersprüchlichen, von der Zensur verstümmelten Berichten geisterte auch eine kuriose Meldung über das sogenannte Puri-Projekt durch die westliche Presse. Mit dieser von der Polizeibeamtin Jammu ins Leben gerufenen Initiative war die Polizei von Bombay, so schien es zumindest, in den Lebensmittelgroßhandel eingestiegen. Schon damals hörte sich die Sache verrückt an, aber da Jammu aufgrund einer Laune des Schicksals inzwischen die Polizeichefin von St. Louis ist, fragt man sich hier, ob das Puri-Projekt wirklich so verrückt war, wie es noch heute den Anschein hat. Bei einem Interview in ihrem geräumigen Büro an der Clark Avenue spricht Jammu über die Vorgeschichte des Puri-Projekts. Bevor Mrs. Gandhi die Verfassung außer Kraft setzte, war der Subkontinent wie Gertruds Dänemark durch und durch verrottet. Aber dank der Einführung des Präsidialregimes konnte die Polizei etwas dagegen tun. Allein in Bombay verhafteten wir 1500 Straftäter pro Woche und beschlagnahmten Hehlerware und Gelder im Wert von 30 Millionen Rupien. Als wir nach 2 Monaten Bilanz zogen, stellten wir fest, dass wir kaum einen Schritt weitergekommen waren, erinnert sich Jammu. Das Präsidialregime stützt sich auf eine Klausel der indischen Verfassung, die der Zentralregierung in Zeiten des Notstands diktatorische Vollmachten erteilt. Daher wurde die 19-monatige Ära des Präsidialregimes auch als Notstandsregierung bezeichnet. 1975 hatte die Rupie etwa einen Wert von 10 US-Cent. Ich war damals Stellvertreterin des Polizeichefs, sagt Jammu, und schlug ein anderes Vorgehen vor. Warum nicht versuchen, die Korruption mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, da Drohungen und Verhaftungen nicht fruchteten? Warum nicht selbst ins Geschäft einsteigen, unsere Ressourcen nutzen und einen freieren Markt durchsetzen? Wir entschieden uns für die wichtigste Warengruppe, Lebensmittel. Also wurde das Puri-Projekt entwickelt. Puri, ein frittiertes Fladenbrot, ist in Indien Grundnahrungsmittel. Am Ende des Jahres 1975 galt Bombay bei westlichen Journalisten als einzige Stadt Indiens, deren Geschäfte gut gefüllt und deren Preise gemäßigt waren. Natürlich stand Jammu bald im Mittelpunkt des Interesses. Ihr Projekt, über das in der amerikanischen Tagespresse, in Time und Newsweek, ausführlich berichtet wurde, stieß auch bei unseren Polizeibehörden auf Beachtung. Niemand aber hätte für möglich gehalten, dass sie eines Tages Sheriffstern und Dienstrevolver des Polizeichefs von St. Louis tragen würde. Doch Colonel Jammu, die gerade am Beginn ihres dritten Amtsmonats steht, hält das für die normalste Sache der Welt. Ein guter Polizeichef betont das persönliche Engagement in allen Bereichen der Polizeiarbeit, sagt sie. Ein Revolver zu tragen, ist Zeichen meiner Dienstauffassung. Sicher, fügt sie hinzu und lehnt sich in ihren Chefsessel. Eine tödliche Waffe ist er auch. Jammus offener, mutiger Führungsstil hat sich im wahrsten Sinne des Wortes weltweit herumgesprochen. Als die Suche nach einem Nachfolger für den vormaligen Polizeichef William O'Connell in einem Patt der zerstrittenen Fraktionen zu enden drohte und ein Kompromisskandidat benötigt wurde, fiel ihr Name als einer der ersten. Und obwohl sie in den Vereinigten Staaten über keinerlei Polizeierfahrung verfügte, wurde ihre Ernennung nur wenige Tage nach dem Vorstellungsgespräch vom Polizeiverwaltungsrat bestätigt. Für viele kam es überraschend, dass die Inderin die staatsbürgerlichen Voraussetzungen für diese Dienststellung erfüllte. Aber Jammu ist in Los Angeles geboren, ihr Vater war Amerikaner und ihre Nationalität hat sie stets gehütet wie einen kostbaren Schatz. Schon als Kind träumte sie davon, in Amerika zu leben. »Ich bin schrecklich patriotisch«, sagt sie lächelnd. »Neubürger wie ich sind das oft. Ich möchte viele Jahre in St. Louis leben. Ich bin gekommen, um zu bleiben.« Jammu spricht mit leicht britischem Akzent und ihre Gedanken sind von frappierender Klarheit. Ihre zarte und zerbrechliche Gestalt könnte kaum weiter vom Klischee eines rabiaten amerikanischen Polizeichefs entfernt sein. Doch ihre Laufbahn spricht eine andere Sprache. 1969, 5 Jahre nach dem Eintritt in den indischen Polizeidienst, wurde sie Stellvertreterin des Polizeigeneralinspekteurs der Provinz Maharashtra. 5 Jahre später, mit nur 31 Lenzen, hatte sie es an die Spitze der Polizei von Bombay geschafft. Mit 35 ist sie nun die jüngste Polizeichefin in der Geschichte von St. Louis und die erste Frau in diesem Amt. Bevor sie zur indischen Polizei stieß, erwarb sie einen Abschluss in Elektrotechnik an der Universität Srinagar in Kaschmir. Im Anschluss studierte sie 3 Semester Volkswirtschaft in Chicago. »Ich habe hart gearbeitet, aber auch viel Glück gehabt«, bekennt sie. »Ohne die gute Presse für das Puri-Projekt hätte ich diesen Job wohl kaum bekommen. Das Hauptproblem war natürlich immer, dass ich eine Frau bin. Es war nicht einfach, gegen 5000 Jahre geschlechtlicher Diskriminierung anzukämpfen. Vor meiner Beförderung zur Kommissarin trug ich eine Männeruniform«, erinnert sie sich. Erfahrungen wie diese spielten offenbar eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung des Verwaltungsrats. Für eine Stadt, die nach wie vor gegen ihr Verlierer-Image ankämpfen muss, ist die unorthodoxe Wahl ein geschickter PR-Schachzug. St. Louis ist jetzt die größte Stadt der USA mit einem weiblichen Polizeichef. Der Vorsitzende des Polizeiverwaltungsrats, Nelson A. Nelson, meint, St. Louis könne sich etwas darauf zugutehalten, dass Frauen Zugang zu städtischen Regierungsämtern hätten. Das ist Gleichstellung im wahrsten Sinne des Wortes, stellt er fest. Jamu hingegen scheint von dem Thema nichts zu halten. »Ja, ich bin eine Frau. Na und?« sagt sie lächelnd. Eins ihrer Hauptziele ist es, die Straßen sicherer zu machen. Zu den Leistungen ihrer Vorgänger auf diesem Gebiet will sie nicht Stellung nehmen, aber sie sagt, dass sie in enger Zusammenarbeit mit dem Rathaus ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung der Straßenkriminalität entwickeln wird. Die Stadt braucht einen Neuanfang, ein gründliches Großreinemachen. Wenn wir die Unterstützung der Wirtschaft und der Bürgertruppen bekommen, wenn es uns gelingt, den Menschen vor Augen zu führen, dass es sich um ein die ganze Region betreffendes Problem handelt, dann bin ich überzeugt, dass wir die Straßen in sehr kurzer Zeit wieder sicher machen können. Polizeichefin Jamu sieht keinen Grund, ihre Absichten zu verhehlen. Dabei ist anzunehmen, dass alle ihre Bemühungen auf erbitterten Widerstand stoßen werden. Aber ihre Verdienste in Indien beweisen, dass sie kein Fliegengewicht ist, sondern eine politische Kraft, die man im Auge behalten sollte. Nehmen Sie das Puri-Projekt als Beispiel, sagt sie. In einer Situation, die aussichtslos schien, haben wir eine ganze Reihe neuer Maßnahmen ergriffen. Vor jedem Bahnhof errichteten wir Basare. Damit haben wir unser Image verbessert und auch das Arbeitsklima. Erstmals seit Jahrzehnten hatten wir keine Schwierigkeiten, mehr qualifizierten Nachwuchs anzuwerben. Die indische Polizei galt als korrupt und gewalttätig, was vor allem auf den Mangel an gut ausgebildeten und verantwortungsbewussten Beamten zurückzuführen war. Das Puri-Projekt brachte die Dinge ins Rollen. Kritiker äußern die Befürchtung, dass eine Polizeichefin, die an die autoritären indischen Verhältnisse gewöhnt ist, nicht das nötige Feingefühl für die rechtlichen Belange der Bürger von St. Louis mitbringt. Charles Grady, Sprecher der örtlichen Sektion der amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU, geht sogar so weit, die Entlassung Jamus zu fordern, bevor es zum Verfassungsdebakel komme. Jamu weist diese kritischen Stimmen energisch zurück. »Die Reaktion der liberalen Gruppierungen hat mich ziemlich überrascht«, sagt sie. »Ihre Befürchtungen, so glaube ich, gründen sich auf ein hartnäckiges Misstrauen gegenüber der Dritten Welt. Sie übersehen, dass die indische Regierungsform zutiefst von westlichen Idealen geprägt ist, in erster Linie natürlich von den britischen. Sie übersehen den Unterschied zwischen den gewöhnlichen indischen Polizeibeamten und dem Nationalen Offizierskorps, dessen Mitglied ich war. Unsere Ausbildung entsprach den Normen des britischen Staatsdienstes. Die Anforderungen waren hoch. Wir waren ständig hin und her gerissen zwischen der Loyalität gegenüber unseren Beamten und der Treue zu unseren Idealen. Meine Kritiker übersehen, dass es genau dieser Konflikt war, der mir eine Tätigkeit in den USA attraktiv erscheinen ließ. Heute, fährt sie nach einer Pause fort, fällt mir am Puri-Projekt auf, wie amerikanisch unser Ansatz war. Einer bankrotten und fehlgeleiteten Ökonomie haben wir eine kräftige Dosis freie Marktwirtschaft verpasst. Bald waren die Vorräte der Hamsterer nur noch die Hälfte des Einkaufspreises wert. Die Schwarzhändler bettelten um Kundschaft. Was wir erreicht haben, war ein echtes Wirtschaftswunder im kleinen Rahmen, sagt Jamu in Anspielung auf den deutschen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Wird sie in St. Louis ähnliche Wunder vollbringen können? Ihre Vorgänger haben beim Amtsantritt vor allem auf Loyalität, Qualifikation und technische Ausstattung gepocht. Für Jamu heißen die wesentlichen Punkte Erneuerung, harte Arbeit und Selbstvertrauen. Unsere Beamten haben zu lange ihre Aufgabe darin gesehen, den Verfall von St. Louis so korrekt wie möglich zu verwalten, sagt sie und fügt sarkastisch hinzu: Auf die Stimmung in der Stadt hat das Wunder gewirkt. Wie nicht anders zu erwarten, reagierten viele, besonders die Älteren unter den städtischen Beamten, auf Jammus Berufung mit Skepsis. Aber die Ansichten ändern sich bereits. Die wohl häufigste Einschätzung, die man in der Stadt zu hören bekommt, lautet: Sie ist in Ordnung. Nach 5 Minuten Gespräch mit Joseph Feig hatte Jammu ihren Achselschweiß wahrgenommen, einen muffig-animalischen Geruch. Feig hatte eine gute Witterung. Einen Lügendetektor brauchte er nicht. »Ist Jammu nicht eine Stadt in Kaschmir?«, fragte er. »Im Winter ist Jammu die Hauptstadt.« »Aha.« Ein paar Sekunden musterte er sie eindringlich. Dann fragte er: »Wie ist das, wenn man mitten im Leben einfach in ein anderes Land geht?« »Ich bin schrecklich patriotisch«, sagte sie lächelnd. Sie war überrascht, dass er die Frage nach ihrer Vergangenheit nicht weiter vertiefte. Diese Interviews gehörten zu den Initiationsriten in St. Louis, und Feig, ein erfahrener Redakteur, galt als Nestor des Lokaljournalismus. Als er mit seinem zerknitterten Jackett und dem wochenalten Bart grau und grimmig in ihr Büro trat, hatte er sie so sehr an einen Detektiv erinnert, dass sie rot geworden war. Sie war auf das Schlimmste gefasst gewesen. »Feig, Colonel Jammu, Sie behaupten, dass Sie der Gewalttätigkeit der indischen Gesellschaft entkommen wollen, dem menschlichen Elend und den Kastenproblemen. Aber es bleibt eine Tatsache, dass Sie 15 Jahre lang einer Polizeimacht vorstanden, die für Ihre Brutalität berüchtigt ist. Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, Colonel. Wir wissen Bescheid über Indien. Zerschmetterte Ellbogen, gezogene Zähne, Vergewaltigungen mit Waffengewalt. Kerzen, Säure, Stockschläge, Elektroschocks. Jammu? Die Missstände waren, als ich den Dienst antrat, im Wesentlichen beseitigt. Feig? Colonel Jammu, wenn man sich klar macht, dass Mrs. Gandhi ein fast obsessives Misstrauen gegen ihre Untergebenen hegt und sich vor Augen führt, welche zentrale Rolle sie selbst im Puri-Projekt gespielt haben, dann stellt sich die Frage, ob sie nicht irgendwie mit der Premierministerin verwandt sind. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau Polizeichefin wird. Erst recht eine Frau mit einem amerikanischen Vater. Jammu, ich sehe nicht, welche Bedeutung meine Verwandtschaftsverhältnisse für St. Louis haben sollten. Aber nun wurde der Artikel gedruckt. Unumstößlich, unwiderruflich. In den Fenstern von Jammus Büro wurde es Tag. Sie stützte das Kinn in die Hände und ließ die Druckbuchstaben verschwimmen. Mit dem Artikel war sie zufrieden, doch Feig machte ihr Sorgen. Warum erging sich dieser offenkundig intelligente Mann in Plattitüden? Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Vielleicht knüpfte er schon die Schlinge und gewährte ihr das Interview wie eine letzte Zigarette im Morgengrauen, während er seine Enthüllungen hinter ihrem Rücken zu einem effizienten Hinrichtungskommando formierte. Ihr Kopf sank vornüber. Sie knipste die Lampe aus und mit einem trockenen Klatschen sackte ihr Oberkörper über der Zeitung zusammen. Sie schloss die Augen, begann sofort zu träumen. In dem Traum war Joseph Feig ihr Vater. Er interviewte sie. Als sie von ihren Triumphen sprach, dem köstlichen Nachgeschmack der Lügen, die die Leute hören wollten, der Flucht aus Indien mit seiner stickigen Atmosphäre, lächelte er. In seinem Blick entdeckte sie das traurige, geteilte Wissen um die Leichtgläubigkeit der Welt. »Du bist eine Kratzbürste«, sagte er. Sie schob sich über den Schreibtisch, schmiegte den Kopf in die Ellenbeuge. »Kratzbürste«, dachte sie. Dann hörte sie den Interviewer auf Zehenspitzen hinter ihren Sessel schleichen. Sie streckte die Arme nach hinten, um nach seinen Beinen zu tasten, aber ihre Hände griffen ins Leere. Sein stacheliges Gesicht strich ihr Haar beiseite und streifte ihren Nacken. Seine Zunge kam aus dem Mund. Schwer, warm, wie Teig drückte sie gegen ihre Haut. Schaudernd wachte sie auf. Jammus Vater war 1974 umgekommen, als ein Hubschrauber mit ausländischen Journalisten und südvietnamesischen Militärs nahe der kambodschanischen Grenze von einer Rakete der Kommunisten getroffen wurde. Ein zweiter Hubschrauber filmte den Absturz und entkam nach Saigon. Jammu und ihre Mutter hatten die Nachricht aus der Pariser Ausgabe der Herald Tribune, dem einzigen Verbindungsglied zwischen dem Mann und ihnen. Mehr als 10 Jahre zuvor hatte Jammu erstmals seinen Namen erfahren, aus einer Zeitung, die über eine Woche alt war. Seit Jammu Fragen stellen konnte, war die Mutter ausgewichen und hatte, wann immer Jammu auf ihren Vater zu sprechen kam, jede Auskunft brüsk verweigert. Dann im Frühjahr, bevor sie ihr Studium aufnahm, hatte ihre Mutter das Schweigen gebrochen. Sie saßen beim Frühstück auf der Veranda, Maman mit ihrer Herald Tribune und Jammu mit ihrem Mathematikbuch. Maman schob ihr die Zeitung hin und strich mit einem langen Fingernagel über einen Artikel am Fuß der Titelseite. Wachsende Spannungen an der chinesisch-indischen Grenze. Peter B. Clancy. Jammu las ein paar Absätze, ohne zu wissen warum. Fragend blickte sie auf. Das ist dein Vater. Mamans Ton war sachlich wie immer. Sie sprach nur Englisch mit Jammu und das mit einer Geringschätzung, als würde sie jedem Wort misstrauen. Jammu überflog den Artikel erneut. Vergeltungsschläge, Separatisten, düstere Perspektiven. Peter B. Clancy. Ein Reporter? Fragte sie. Mhm. Ihre Mutter wollte nicht über ihn sprechen. Sie hatte eingeräumt, dass es ihn gab, doch der Wissbegier ihrer Tochter begegnete sie mit Spott. Da sei nichts zu erzählen, sagte sie. Sie hätten sich in Kaschmir kennengelernt, sie hätten das Land verlassen und 2 Jahre in Los Angeles gelebt, wo Clancy irgendeinen Abschluss gemacht habe. Dann sei sie zurückgekehrt, allein mit ihrem Baby, nach Bombay, nicht nach Srinagar, und dort sei sie geblieben. Nichts in ihrem nekrologartigen Bericht ließ vermuten, dass Clancy mehr für sie gewesen war als ein lästiges Stück Gepäck. Jammu begriff. Es hatte nicht geklappt. Und es war auch egal. Die Stadt war voll von Mischlingen und Maman pfiff auf die öffentliche Meinung. Für die Presse war sie der lachende Immobilienschakal, weil sie gut lachen hatte, wenn sie zur Bank ging. Sie war Spekulantin und Slumlord, und zwar eine der erfolgreicheren in dieser Stadt der Spekulation und Slums. Jammu öffnete die Schreibtischlade, wählte 2 Schmerztabletten und eine Amphetaminpille aus und spülte sie mit dem restlichen Kaffee hinunter. Ihre nächtliche Lektüre hatte sie schneller beendet als geplant. Es war erst 6:30. In Bombay war es schon 5 Uhr am Nachmittag. Indien leistete sich die Marotte, eine halbe Stunde zwischen den weltweit üblichen Zeitzonen zu liegen, und Maman saß wahrscheinlich zu Hause im Obergeschoss und genehmigte sich den ersten Drink. Jammu griff zum Telefon, rief das Fernamt an und gab die Nummer durch. Während die Verbindung den halben Globus umrundete, rauschte es im Hörer. In Indien rauschten die Ortsgespräche genauso. Maman meldete sich. »Ich bin's«, sagte Jammu. »Oh, hallo.« »Hallo. Gibt's was Neues?« »Nein. Ohne deine Freunde ist die Stadt wie leergefegt.« Ihre Mutter lachte. »Heimweh?« »Eigentlich nicht. Apropos, hat dich die aufgeklärte Despotin angerufen?« »Haha, im Ernst. Sie ist in New York. Die Sitzungsperiode der UN-Vollversammlung hat begonnen.« Das ist 1000 Meilen von hier entfernt. Na, einen Anruf könnte sie sich leisten. Aber sie lässt es sein. Ja, sie lässt es einfach sein. Heute Morgen habe ich gelesen. Liest du noch Zeitungen? Wenn ich die Zeit dazu habe. Verstehe. Wenn du die Zeit dazu hast. Ich wollte sagen, dass ich heute Morgen was über ihren Mini-Gipfel mit amerikanischen Intellektuellen gelesen habe. Leitartikel auf der Titelseite. Asimov, Sagan, Futurologen. Sie ist ein Phänomen. Schau sie dir an, du lernst etwas. Auch wenn sie nicht unfehlbar ist. Auf dem Foto war zu sehen, dass Asimov Rippchen gegessen hat. Aber egal. Wie ist es in St. Louis? Gemäßigt, sehr trocken. Und du mit deinen Nebenhöhlen. Wie steht's mit Singh? Singh ist Singh, muss jeden Augenblick kommen. Lass ihn bloß nicht an deine Buchführung ran. Er macht aber meine Buchführung. Du Dickkopf, Ich werde Bhandari schicken müssen, gegen Monatsende, damit er alles prüft. Singh ist nicht hierher? Du schickst Karam her? Nur für ein paar Tage. Etwa am 29. kannst du mit ihm rechnen. Bitte nicht Karam. Ich kann ihn nicht ausstehen. Und ich kann Singh nicht ausstehen. Jammu hörte ein leises Geräusch, das Klingeln von Eiswürfeln. Hör zu, Liebes, wir reden morgen weiter. Na gut. Bis dann. Maman und Indira waren blutsverwandt. Kaschmir-Brahmanen mit einem gemeinsamen Urgroßvater auf der Nehru-Seite. Dass Jammu noch im Jahr des Amtsantritts von Indira Gandhi in den indischen Polizeidienst aufgenommen wurde, kam nicht von ungefähr. Natürlich war dann niemandem befohlen worden, sie zu befördern, aber gelegentliche Anrufe aus dem Ministerium erinnerten die zuständigen Beamten daran, dass man Jammus Karriere mit Interesse verfolgte. Im Lauf der Jahre hatte auch sie hunderte solcher Anrufe erhalten, die ähnlich vage blieben, selbst wenn konkrete Anliegen dahinter standen. Ein hoher Justizbeamter des Bundesstaats Maharashtra signalisierte, dass ihm an der Eröffnung eines bestimmten Strafverfahrens gelegen sei. Ein Führer der Kongresspartei machte seinem Ärger über die Geschäfte eines bestimmten Oppositionspolitikers Luft. Anrufe von Regierungsstellen oberhalb der Gouverneursebene waren jedoch selten. Indira maß Detailkenntnissen große Bedeutung zu, aber nur im Rahmen der Tagesordnung. Wie jeder Entscheidungsträger war sie darauf bedacht, sich bei fragwürdigen Aktionen möglichst gute Rückendeckung zu verschaffen, und fragwürdig waren Jammus politische Aktionen allemal. Nur einmal hatte sie privat mit Indira gesprochen. Kurz nachdem sie mit ihrer Mutter das Puri-Projekt ausgebrütet hatte. Jammu flog nach Delhi und verbrachte 70 Minuten im Garten von Madams Residenz an der Safdarjung Road. Madam, auf einem Segeltuchstuhl sitzend, musterte sie aufmerksam, die hervorquellenden Augenbrauen, der Kopf schräg gelegt und die Lippen zu einem Lächeln verzogen, das von Schnalzlauten begleitet war. Ein Lächeln, in dem Jammu nichts als Mechanik sah. Madam wandte den Kopf um eine Vierteldrehung zur Seite und richtete den Blick auf das Rosenspalier, hinter dem Gewehrläufe patrouillierten. »Ihnen ist bestimmt klar«, sagte sie, »dass dieses Großhandelsprojekt nicht funktionieren wird. Sie sind doch eine vernünftige junge Frau. Aber wir werden es trotzdem finanzieren.« In Jammus Vorzimmer knarrten Schuhe. Sie fuhr hoch. »Wer«, sie räusperte sich, »wer ist da?« Balwan Singh trat ein. Er trug eine graue Bügelfaltenhose, ein weißes Maßhemd und eine azurblaue Krawatte mit feinen gelben Streifen. Er wirkte so kompetent und vertrauenerweckend, dass er sich, wenn er zu ihr heraufkam, selten ausweisen musste. »Ich bin's«, sagte er und legte eine weiße Papiertüte auf Jammus Schreibtisch. »Du hast gelauscht.« »Ich gelauscht?« Singh stellte sich ans Fenster. Er war groß und breitschultrig, und sein heller Teint verdankte einem mittelasiatischen Vorfahren zusätzliches Gold. Nur eine alte Freundin und Ex-Geliebte wie Jammu konnte bemerken, wann die Anmut seiner Bewegungen die Grenze zur Affektiertheit überschritt. Nach wie vor bewunderte sie ihn. Als Zierde, für einen Mann, der noch im Juli im Schmutz von Darabi gehaust hatte, hätte er auffallend und verdächtig adrett ausgesehen, wäre er unter seinen sogenannten Genossen in Bombay, deren Geschmack eher zu Velour, Kunstfasern und schlampigen Pullovern tendierte, nicht exakt genau so gekleidet gewesen. Singh war ein Marxist der ästhetischen Art, der mit der Idee des Revolutionsexports zum Teil zumindest deshalb kokettierte, weil der den Export europäischer Moden nach sich zog. Sein Herrenausstatter lag am Marine Drive. Jammu argwöhnte seit langem, dass Singh dem Sikhismus in früher Jugend entsagt hatte, weil er einen Bart entstellend fand. Singh deutete mit einem Nicken auf die Tüte. »Wenn du möchtest, ist da Frühstück für dich.« Sie nahm die Tüte auf den Schoß und öffnete sie. Zwei Schokodonuts und ein Becher Kaffee. »Ich habe mir ein paar Bänder angehört«, sagte sie. »Wer hat die Mikrofone in den Toiletten des St. Louis Club installiert?« »Ich.« »Hab ich mir gedacht. Baxters Mikros klingen wie mit Kaugummi verklebt. Deine kommen ganz gut. Ich habe ein paar brauchbare Gespräche gehört. General Norris, Buzz Wismar, seine Frau ist ein Miststück«, sagte Singh abwesend. Wismers Frau? Ja, Bev heißt sie. Von allen Frauen hier, die Asher niemals verzeihen werden, dass sie Sidney Hammacker geheiratet hat, oder Hammacker niemals verzeihen werden, dass er Asher geheiratet hat, und solche Frauen gibt es in Mengen, ist Bev die schlimmste. Auf allen Bändern höre ich dieselben Klagen, sagte Jemmo. Zumindest von den Frauen. Die Männer lassen durchblicken, dass sie, was Asher betrifft, schwankend sind. Immerzu betonen sie Ashers Intelligenz. Womit sie ihre betörende Schönheit meinen. Und ihren märchenhaften Reichtum. Wismar gehört jedenfalls zu den Schwankenden. Bev macht das wütend. Ständig hackt sie auf ihm rum. Jammu warf den Deckel des Kaffeebechers in den Papierkorb. Warum lässt er sich das bieten? Er ist sonderbar. Ein scheues Genie. Singh runzelte die Stirn und setzte sich aufs Fensterbrett. Von den Wismar Jets habe ich zum ersten Mal vor 20 Jahren gehört. Keiner baut bessere Flugzeuge. Und das heißt? Das heißt, er ist nicht der Mann, den ich in ihm vermutet habe. Die Stimme täuscht. Du hast dir eine Menge Bänder angehört. 150 Stunden etwa. Was glaubst du, was ich den ganzen Tag mache? Jammu zuckte die Schultern. Sie konnte sicher sein, dass Singh nicht übertrieb. Sein Arbeitseifer war über jeden Verdacht erhaben. Da ihn nichts ablenkte, außer gelegentlich ein blonder Boy, und er niemandem verantwortlich war, außer ihr, hatte er genügend Zeit, ein geordnetes Leben zu führen. Ein herrliches Leben. Sie, die zwei Jobs von jeweils 60 Wochenstunden gleichzeitig erledigte, war in dieser Hinsicht nicht mit Singh zu vergleichen. Ihr Fuß begann aus eigenem Antrieb zu wippen. Das Amphetamin wirkte also. »Ich ziehe dich von Wismar ab«, sagte sie. »Ach ja?« »Und setze dich auf Martin Probst an.« »Gut.« »Das heißt, du musst ganz von vorn anfangen. Wismar kannst du vergessen, deine 150 Stunden auch.« »Das waren nur die Bänder. Sagen wir 300 Stunden.« »Baxty hat mir die Akte von Probst gebracht. Du fängst sofort an.« »Hast du dir das eben erst überlegt?« »Nein. Ich habe mit Baxty bereits geredet. Er hat mir die Akte bereits übergeben und deshalb bist du hier, um sie mitzunehmen.« »Schön. Also nimm sie mit.« Sie wies mit dem Kopf auf einen teefleckigen Ordner neben der Schreibtischlampe. Singh ging zum Schreibtisch und nahm den Ordner. »Noch was?« »Ja. Leg ihn hin.« Er legte den Ordner wieder hin. »Hol mir ein Glas Wasser und dreh die Heizung auf.« Er verließ den Raum. Martin Probst war der Bauunternehmer, der den Gateway Arch errichtet hatte. Das Wahrzeichen der Stadt. Er war auch Vorsitzender des Städtischen Wachstumsvereins, einer gemeinnützigen Organisation, die sich aus den Geschäftsführern der großen Firmen und Geldinstitute im Raum St. Louis zusammensetzte. Der Wachstumsverein war ein Muster an Effizienz und Gegenstand fast allumfassender Ehrerbietung. Brauchte jemand Sponsoren für ein städtisches Sanierungsvorhaben, der Wachstumsverein spürte sie auf. Wollte eine Bürgerinitiative den Bau einer Schnellstraße verhindern, der Wachstumsverein zahlte die Verkehrsstudie. Wenn Jammu die Machtstrukturen von St. Louis ändern wollte, kam sie am Wachstumsverein nicht vorbei. Singh kehrte mit einem Pappbecher zurück. »Hat Baxty vor, neue Welten zu erobern? Hol dir einen Stuhl und setz dich.« Er gehorchte. »Baxtys Fähigkeiten sind doch ganz offensichtlich beschränkt. Wozu also die Diskussion?« Er schüttelte eine Nelkenzigarette aus einer karamellfarbenen Packung, zündete ein Streichholz an und schirmte die Flamme gegen einen imaginären Luftzug ab. »Weil ich nicht verstehe, warum wir tauschen sollen.« »Ich fürchte, da musst du mir vertrauen.« »Fürchte ich auch.« »Worum es geht, weißt du wahrscheinlich. Um Probsts charmante Frau Barbara, um seine charmante 18-jährige Tochter Louisa. Sie wohnen, was interessant ist, in Webster Groves, ein reicher Vorort, aber bei weitem nicht der reichste. Sie haben allerdings einen Gärtner, der auf dem Grundstück wohnt. Baxty bezeichnet die Atmosphäre im Haus als sehr friedvoll.« »Mikros?« »In Küche und Esszimmer. Das Schlafzimmer wäre aufschlussreicher gewesen.« »So viele Frequenzen haben wir nicht. Und im Schlafzimmer steht ein Fernseher.« »Schön. Was noch?« Jammu schlug die Probst-Akte auf. Blinzelnd entzifferte sie Baxtys Hindi-Gekritzel. »Es fängt damit an, dass er keine Gewerkschaftsmitglieder einstellt. In den 60er Jahren gab es da einen großen Rechtsstreit. Sein Chefanwalt war Charles Wilson, Barbaras Vater, mittlerweile sein Schwiegervater. So haben sie sich kennengelernt. Probsts Angestellte haben noch nie gestreikt. Er zahlt nach Tarif oder sogar darüber und versichert seine Leute. Berufsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Rente, manches davon einzigartig in der Branche. Paternalismus vom Feinsten. Probst ist kein Vajnilal. Er genießt die, in Anführungsstrichen, Reputation, sich auf allen Geschäftsebenen persönlich zu engagieren. Das Persönliche im Visier. Haha. Gegenwärtig ist er Vorsitzender des Wachstumsvereins. Seine Amtszeit geht bis nächsten Juni. Das ist wichtig. Außerdem seit 1976 im Vorstand des Zoos, Vorstandsmitglied beim Botanischen Garten, beim East-West-Gateway-Koordinierungsausschuss, Fördermitglied bei Channel 9. Das ist weniger wichtig. Wie man so sagt, tanzt er auf vielen Hochzeiten. Baxty hat einiges zusammengetragen. Alte Zeitungen durchgeackert, mit Leuten geredet. Das hätte ich gerne gehört. Sein Englisch wird langsam besser. Der Globe-Democrat scheint in Probst einen Heiligen des American Way of Life zu sehen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. 1950 ein Niemand, in den 60ern Bauherr des Gateway Arch, parallel dazu der Rohbau des Stadions, dann noch eine ganze Reihe weiterer Projekte. Wenn das nicht bezeichnend ist. Er streckt sich nach der Decke. Tun wir doch alle. Singh gähnte. Und er ist wirklich so wichtig. Ja. Jammu zwinkerte im Rauch der Nelkenzigarette. Gähn mich nicht an. Er ist der Primus inter pares beim Wachstumsverein. Und wenn wir wollen, dass das Kapital in die Innenstadt fließt, sind das die Leute, die wir bearbeiten müssen. Er ist parteilos und in seiner Unbestechlichkeit wie Jesus. Er ist ein Symbol. Ist dir aufgefallen, wie sehr diese Stadt in Symbole verliebt ist? Du meinst den Arch? Den Arch, den verschleierten Propheten, den ganzen Spirit of St. Louis-Mythos. Und Probst offenbar auch. Wir brauchen ihn. Und sei es nur der Stimmen wegen, die er bringen wird. Wann hast du das alles entschieden? Jammu zuckte die Schultern. Ich hatte mich nicht weiter mit ihm befasst, bis ich letzte Woche mit Baxty sprach. Gerade hatte er Probsts Hund aus dem Weg geschafft. Ein erster Schritt Probst in die Krise. Ach ja, die Krise. Obwohl es bis dahin nichts als ein bloßer Terrorakt war. Immerhin eine hübsche Aktion. Ja? Singh zupfte einen Fetzen Zigarettenpapier von der Zungenspitze, betrachtete es und schnipste es fort. Probst hat seinen Hund spazieren geführt. Baxty fuhr im Lieferwagen vorbei und der Hund rannte ihm nach. Bei einer Firma für Medizinbedarf hatte Baxty eine Geruchsessenz aufgetrieben. Den Geruch läufiger Hündinnen. Dann einen Lappen damit getränkt und den Lappen vor der Hinterachse befestigt. Hat Probst keinen Verdacht geschöpft? Anscheinend nicht. Was hindert ihn daran, einen neuen Hund zu kaufen? Vermutlich hätte sich Baxty auch um den gekümmert. An dem Punkt musst du die Taktik überdenken. Dass Probst auf den Unfall offenbar nicht reagiert hat, ist für mich Grund genug, dass du ihn übernehmen sollst. Das Telefon klingelte. Es war Randy Fitch, der Vorsitzende des städtischen Haushaltsausschusses. Er teilte Jammu mit, er habe verschlafen und könne daher den 8-Uhr-Termin nicht einhalten. Freundlich und geduldig versicherte ihm Jammu, das sei nicht weiter schlimm. Sie legte auf. »Musst du diese Dinger hier drinnen rauchen?«, fragte sie. Singh öffnete das Fenster und warf den Stummel hinaus. Ein schwaches Flussaroma wehte mit dem Luftzug herein. Unten auf dem Tucker Boulevard fuhr ein Bus mit Gedröhn auf die Spruce-Street-Kreuzung zu. Die Morgensonne tauchte Singh in orangefarbenes Licht. Er sah aus, als würde er ungerührt eine gigantische Explosion verfolgen. »Weißt du«, sagte er, »die Arbeit mit Basi und Bavi hat mir schon fast Spaß gemacht.« »Da bin ich mir sicher.« Bas bezeichnet Probst und dessen Frau als gute Freunde. »Wirklich?« »Die Probsts finden sich ab mit Bev. Ich habe den Eindruck, dass es nette Leute sind. Zuverlässige.« »Gut, eine schöne Aufgabe für dich.« Jammu legte ihm den Ordner in die Hände. »Aber keine Mätzchen. Verstanden?« Singh nickte. »Verstanden.« 1870 war St. Louis die viertgrößte Stadt Amerikas. Ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt, der größte Binnenhafen des Landes, ein Umschlagplatz für den halben Kontinent. Nur New York, Philadelphia und Brooklyn hatten mehr Einwohner. Zeitungen in Chicago, der dicht auffolgenden fünftgrößten Stadt, stellten allerdings die Behauptung auf, bei der Volkszählung von 1870 seien 90.000 St. Louisianer zu viel gezählt worden, und hatten recht damit. Alle Städte aber sind Ideen. Sie erschaffen sich selbst und die Welt nimmt sie nach Belieben wahr oder ignoriert sie. Als St. Louis 1875 von seinen Lokalpropheten zur natürlichen Hauptstadt der Nation erklärt wurde, der es bestimmt sei, zur größten Stadt des Landes aufzusteigen, machte man sich daran, ein entscheidendes Hindernis auf diesem Weg beiseite zu räumen. Das Hindernis war die St. Louis County, der Teil des Staates Missouri, zu dem die Stadt nominell gehörte. Ohne die Stadt war die St. Louis County gar nichts. Eine große Fläche Farmland und Wald im Gebiet zwischen zwei Flüssen. Trotzdem beherrschte die County seit Jahrzehnten schon die Stadt. Instrument war eine urtümliche Verwaltungsbehörde, der County Court. Die sieben Richter waren notorisch korrupt und gegenüber den städtischen Belangen gleichgültig. Ein Farmer, der eine Straße zu seinem Hof bauen lassen wollte, konnte die Richter billig kaufen, mit Geld oder Wählerstimmen. Wenn aber die Stadt Grünanlagen oder Straßenbeleuchtung brauchte, hatte der County Court nichts beizusteuern. Für eine aufstrebende Provinzstadt war die engstirnige Behörde ein Ärgernis. Für die viertgrößte Stadt Amerikas war sie untragbar. Eine Gruppe einflussreicher Geschäftsleute und Juristen überzeugte die Vordenker einer neuen Verfassung für den Staat Missouri, dass Vorkehrungen für eine Gemeindereform in den Entwurf einzubringen seien. Ungeachtet aller Behinderungen durch den County Court, entwarf die Gruppe eine Strategie für die Ausgliederung von St. Louis aus der St. Louis County, über die im August 1876 von den Bewohnern des Verwaltungsbezirks abgestimmt werden sollte. Vor der Wahl hatte sich die Kritik an dieser Strategie vor allem auf einen Punkt konzentriert: die Ausweitung des städtischen Landbesitzes von 21 auf 61 Quadratmeilen, wobei so etwas wie Abfindungen gezahlt wurden. Die Landbewohner erhoben Einspruch gegen den Landraub der Stadt. Der Globe Democrat sah in der Annexion von Getreidefeldern und Melonenäckern und in deren Besteuerung als städtisches Eigentum ein empörendes Unrecht. Die Verfechter der Ausgliederung aber beharrten darauf, dass die Stadt diese Flächen für Parks und Industrieanlagen der Zukunft dringend nötig habe. Bei einer Wahl, die der County Court durchführte, entschieden sich die Wähler mit knapper Mehrheit dagegen. Betrugsvorwürfe wurden laut. Den Kritikern fiel es nicht schwer, einen Richter des Oberlandesgerichts, einen Louis Gottschalk, der den Reformvorbehalt für die Verfassung von 1875 persönlich ausgearbeitet hatte, dafür zu gewinnen, dass er eine Untersuchungskommission einsetzte und die Wahl überprüfen ließ. Ende Dezember präsentierte die Kommission ihr Ergebnis. Die Ausgliederung war befürwortet worden, mit einer Mehrheit von 1253 Stimmen. Sofort erhob die Stadt Anspruch auf ihr neues Land und gab sich eine neue Gemeindeordnung. Und fünf Monate später, nachdem alle Revisionen abgewiesen waren, löste sich der County Court auf. Jahrzehnte vergingen. Bald zeigte sich, dass die 61 Quadratmeilen nicht ausreichten. Schon 1900 platzte die Stadt aus allen Nähten und die County weigerte sich, weitere Flächen abzutreten. Die alteingesessenen Fabriken nahmen Reißaus vor den Zerstörungen, die sie angerichtet hatten. Neue Fabriken ließen sich in der County nieder. In den 30er Jahren zogen verarmte schwarze Familien aus den ländlichen Südstaaten zu und beschleunigten die Abwanderung der Weißen in die Vororte. Um 1940 schrumpfte die Stadtbevölkerung bereits und damit sanken auch die Steuereinnahmen. Altehrwürdige Wohnquartiere verkamen und waren nur noch alt. Siedlungsprojekte wie Pruitt Ego, in den 50er Jahren begonnen, scheiterten spektakulär in den 60ern. Bemühungen um eine Neubelebung der Stadt führten dazu, dass betuchte Bewohner der County in einige exklusive Wohnlagen zogen, halfen aber der kränkelnden Stadt nicht weiter. Jedermann beklagte den Zustand der städtischen Schulen, doch darin erschöpfte sich der Reformwille schon. Die 70er Jahre, als riesige Asphaltwüsten die halbleeren Bürogebäude im Zentrum ersetzten, wurden zur Ära der Parkplätze. Mittlerweile hatten natürlich die meisten amerikanischen Städte ähnliche Probleme. Verglichen mit St. Louis war selbst Detroit eine blühende Metropole, war selbst Cleveland eine familienfreundliche Großstadt. Andere Städte hatten Optionen, gute Nachbarn, eine Chance, sich zu behaupten. Philadelphia nutzte sein Umland. Pittsburgh konnte auf die Unterstützung der Allegheny County rechnen. Das abgeschnittene und eingeschnürte St. Louis hingegen war 1980 auf Platz 27 der amerikanischen Großstädte abgerutscht. Es hatte nur noch 450.000 Einwohner, kaum halb so viele wie 1930. Die Lokalpropheten waren in der Defensive. Hatten sie einst die Vorrangstellung der Stadt beschworen, klammerten sie sich nun an jedes Überlebenszeichen. 40 Jahre lang hatten sie gepredigt, St. Louis schafft den Aufstieg. Sie verwiesen auf den Gateway Arch, 192 Meter hoch und nicht zu übersehen. Sie verwiesen auf das neue Kongresszentrum, auf drei neue Hochhäuser und zwei riesige Einkaufsmärkte, auf Slumsanierungsprojekte, Verschönerungsprogramme und Pläne für eine Gateway Mall, die der Prachtstraße in Washington Konkurrenz machen sollte. Aber Städte sind Ideen. Welchen Eindruck gewannen die Leser der New York Times, wenn sie sich aus der Ferne ein Bild von St. Louis machen wollten? Vielleicht hatten sie den Artikel über eine neue städtische Verordnung gelesen, die das Wühlen in Mülltonnen unter Strafe stellte. Oder den Bericht über die bevorstehende Einstellung des schwächelnden Globe Democrat. Oder die Geschichte von den Gaunern, die leerstehende Gebäude abrissen, jeden Tag ein anderes und die Ziegel an Baufirmen außerhalb des Staates verkauften. Warum traf es gerade St. Louis? Die Propheten gaben sich nicht geschlagen und verkniffen sich diese Frage. Dasselbe galt für die alten Verfechter des Fortschritts, die die Stadt mit ihren guten Absichten in den Ruin getrieben hatten. Längst hatten sie ihre Wohnsitze und Aktivitäten aufs Land verlegt. Die Frage stellte sich, wenn überhaupt im Stillen. In der Stille der leeren Straßen und, beharrlicher noch, in der Stille des Jahrhunderts, das zwischen dem aufblühenden und dem toten St. Louis lag. Was wird aus einer Stadt, an die sich kein Lebender erinnert? Aus einem Zeitalter, dessen Untergang kein Lebender betrauert. Nur St. Louis wusste es. Die Stadt war der einzige Zeuge ihres Schicksals, einer ganz besonderen Tragödie, die nirgendwo sonst besonders war. Nach dem Gespräch mit Jamu brachte Singh die dicke Propst-Akte in sein Apartment im West End, las sie von vorn bis hinten durch, rief Baxty achtmal an, um sich Verschiedenes erklären zu lassen, und in der Absicht, den Schauplatz zukünftiger Verbrechen zu besichtigen, fuhr er am nächsten Morgen hinaus nach Webster Groves. Die Propsts bewohnten eine dreigeschossige Villa an einer langen und breiten Straße, dem Sherwood Drive. Barbara Propst war pünktlich losgefahren. Dienstags, genau wie donnerstags, arbeitete sie in der Beschaffungsabteilung der Universitätsbibliothek von St. Louis und kam um 5:30 nach Hause. Der Dienstag war auch der Tag, an dem der Gärtner frei hatte. Als das Piepen in Sings Ohrhörer erstarb und nur noch statisches Rauschen vernehmbar war, Baxty hatte Barbaras BMW mit einem Positionsmelder versehen, der eine Reichweite von 1 Kilometer besaß, hörte er die zwei im Haus platzierten Mikrofone ab, stellte fest, dass alles ruhig war und näherte sich dem Haus zu Fuß. Während der Schulstunden waren Fußgänger am Sherwood Drive so rar wie auf einem Friedhof. Singh hatte sich als Gasmann verkleidet. Er trug eine Umhängetasche aus schwarzem Leder. In der Hosentasche hielt er OP-Handschuhe zur Vermeidung von Fingerabdrücken bereit. Er stieg eine rote Ziegeltreppe hinab und öffnete die Kellertür mit dem Schlüssel, den er von Baxty erhalten hatte. Die Massen von Gerümpel beeindruckten ihn. Insbesondere die vielen abgefahrenen Reifen, die vielen Plastikblumentöpfe, die vielen Kaffeebüchsen. Er ging nach oben in die Küche. Dem Geruch nach war hier vor kurzem renoviert worden. Es roch nach frischer Tapete, frischen Stoffen, frischer Abdichtmasse und frischer Farbe. Einer Mischung daraus. Ein Geschirrspüler vibrierte in der Trockenphase. Singh entfernte die Haube des Hitzemelders über dem Herd, ersetzte die Batterie des Senders, steuerte das Mikro aus, was Baxty grundsätzlich vergaß, befestigte die Haube und wiederholte denselben Vorgang im Esszimmer. Baxty hatte Propsts Arbeitszimmer und Barbaras Schreibtisch und Schränke bereits durchgesehen, die Adressbücher, die stornierten Schecks und die alte Korrespondenz. Deshalb konzentrierte sich Singh auf das Zimmer der Tochter Louisa. Er verschoss 2 Meter Mikrofilm, hielt alles fest, was interessant sein konnte. Gegen Mittag war er fertig. Er wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und öffnete eine Tüte M&Ms, machten keine Krümel. Gerade kaute er die letzten, 2 gelbe, als er vor dem Haus eine ihm bekannte Stimme hörte. Er stellte sich ans Fenster. Luisa kam mit einer Freundin die Einfahrt herauf. Singh schlüpfte in das benachbarte Gästezimmer, schob die Umhängetasche unter das Bett, kroch hinterher und während die Mädchen unter ihm die Küche betraten, zog er die Staubborte glatt. Wortlos öffneten sie Kühlschrank und Küchenbuffet, gossen sich Getränke ein und raschelten mit Plastiktüten. »Die besser nicht essen«, sagte Luisa. »Warum?« »Meine Mutter merkt das.« »Und die hier?« »Nein, lieber nicht.« Sie stiegen die Treppe hoch, gingen am Gästezimmer vorbei und verschwanden in Luisas Zimmer. Singh lag mucksmäuschenstill. 3 Stunden später hatten die Mädchen das Fernsehen satt und verließen mit Feldstechern das Haus. Singh, wieder am Fenster, schaute ihnen bis zur nächsten Ecke nach. Dann ging er in den Keller und kam, Notizen in sein Zählerbuch machend, die Außentreppe herauf. In seiner Zweitwohnung in Brentwood entwickelte und vergrößerte er die Fotos. Er blieb 3 Nächte und 2 Tage in der Wohnung, studierte die Unterlagen und arbeitete sich durch einen Teil der Props-Telefonate, von denen bereits mehr als 100 Stunden aufgezeichnet waren. Er wärmte tiefgekühlte Fertiggerichte auf, er trank Leitungswasser und schob ab und zu ein Nickerchen ein. Als Luisa am Freitagabend ausging, wartete er auf der Lockwood Avenue in dem grünen, 2-türigen Le Sabre, den er 2 Monate zuvor geleast hatte. Für sich sprach er den Namen französisch aus, Le Sabre. Luisa holte 4 Freunde aus der Nachbarschaft ab und fuhr nach Forest Park, wo sie sich auf einen Hügel setzten und hinabrollten, wieder hochkletterten und das Gras zertrampelten, einen Hügel, der Art hieß, Art Hill. Ganz oben stand das Museum. Als es dunkel wurde, fuhren die Jugendlichen 10 Meilen Richtung Südwesten zu einem Minigolfplatz am Highway 366, der sich Mini-Links nannte. Singh parkte den Le Sabre auf der anderen Straßenseite und beobachtete die Jugendlichen, die bunte Bälle durch die Öffnung eines Totempfahls schossen mit einem Fernglas. Die Gesichter der 2 Jungs waren weich und flaumig wie die der 3 Mädchen. Alle kicherten und zeigten das fröhlich auftrumpfende, in jedem Land abstoßend wirkende Renommiergehabe von Teenagern. Am nächsten Abend, einem Samstag, rauchte Luisa mit ihrer schulschwänzenden Freundin Stacy Marihuana in einem dunklen Park. Danach gingen sie ins Kino und sahen einen Softporno, ein Vergnügen, auf das Singh verzichtete. Am Sonntagmorgen lud Luisa mit einer anderen Freundin Utensilien zur Vogelbeobachtung in den BMW und entfernte sich gen Westen. Singh folgte ihnen nur bis zur Grenze der County. Er hatte genug gesehen. Auf dem Niemandsland, das von der bogenförmigen Autobahnauffahrt von East St. Louis, Illinois, eingefasst wurde, stand ein Lagerhaus, in dem Singh ein Loft besaß, seine 3. und bevorzugte Wohnung. Besorgt hatte sie ihm Prinzessin Asha. Das Haus gehörte zum Immobilienbesitz der Hammacker-Brauerei. Und die Kosten für den grünen Spannteppich in den 3 Zimmern, die Kücheneinrichtung und die Dusche im Bad hatte sie übernommen. Das Loft hatte keine Fenster, nur Dachluken aus Mattglas. Die Türen waren aus Stahl. Die Räume maßen gut 3,50 Meter in der Höhe, waren brandsicher und schalldicht. Wenn sich Singh ins Innere des Lofts zurückzog, konnte er überall sein. Mit anderen Worten, war er nicht mehr in St. Louis. Daher seine Vorliebe für die Wohnung. Der dunkle Schatten einer Taube zeichnete sich auf dem Mattglas ab. Ein 2. Schatten gesellte sich hinzu. Singh schlug die Akte Probst auf, die vor ihm auf dem Boden lag. Die ganze Woche hatte ihn Jammu am Telefon gedrängt, einen Plan auf die Beine zu stellen, der Probst auf ihre Seite ziehen würde. Sie hatte es furchtbar eilig. Zusammen mit dem Bürgermeister und einem bestochenen Stadtrat entwarf sie bereits Reformen der städtischen Steuergesetze. Reformen, die nur dann in Kraft gesetzt werden konnten, wenn es in der Zwischenzeit gelang, einen Teil der Bevölkerung mitsamt ihrem Reichtum aus der County Richtung Osten zurückzulocken. aber die County wachte eifersüchtig über ihre Pfründen. Nichts außer einer Wiedervereinigung mit der Stadt konnte sie dazu bewegen, der Stadt zu Hilfe zu kommen. Und da die Wähler in der County jegliche Kooperation mit der Stadt ablehnten, waren sich Singh und Jammu einig, dass sie die Vereinigung nur befördern konnten, indem sie sich auf Privatpersonen konzentrierten, die in der regionalen Politik das Sagen hatten, die über Platzierung und Gewichtung von Investitionen Entscheidungen trafen. Nicht mehr als ein Dutzend Katalysatoren waren nach Jammus Meinung vonnöten, wenn man sie alle dazu bringen konnte, unwissentlich an einem Strang zu ziehen. Und wenn man Jammus Nachforschungen trauen konnte, hatte sie diese 12 bereits zusammen. Wie zu erwarten waren sie alle männlich, nahmen sie alle an Versammlungen des Wachstumsvereins teil, und die meisten von ihnen waren Geschäftsführer, die ihre Aktionäre gut im Griff hatten. Das waren die, die Jammu rumkriegen musste. Was sie machen würde, wenn sie sie rumgekriegt hatte, wenn jedes einzelne Gebrechen der Stadt geheilt und sie über ihre Rolle als Polizeichefin hinausgewachsen war, um zur Heldin von Mount City zu werden, der Stadt, die auf dem Boden indianischer Grabhügel stand, verriet sie nicht. Vorerst ging es bloß um das Wie. Im Kampf gegen ihre Feinde in Bombay und auf Vorteile für ihre Verwandten bedacht, hatte Jammu die Idee entwickelt, ihre Zielpersonen in eine Krise zu versetzen, die deren Urteilskraft stark beeinträchtigte. Die mildeste Form der Krise, die in Bombay am leichtesten herbeizuführen war, beruhte auf der Angst vor der Einkommenssteuer. Dutzende von Bürgern, auf deren Denken Jammu Einfluss nehmen wollte, wurden auf ihre Veranlassung hin so lange mit maßlos überzogenen Steuerprüfungen gequält, bis sie bei Tag und bei Nacht an nichts anderes mehr dachten als an Steuern. Dann trat sie in Aktion und machte Beute. Sie bat die Zielpersonen um Dinge, die ihr unter normalen Umständen niemals gewährt worden wären. Sie trieb die Zielpersonen zu Dummheiten, die sie ein halbes Jahr zuvor nicht im Traum begangen hätte. Sie veranlasste die Zielperson zu Investitionen, die zu vermeiden es 100 gute Gründe gab. Natürlich konnte man von dieser Methode keine Wunder erwarten. Jammu brauchte am Anfang irgendeinen Hebel. Oft genügte schon die Anfälligkeit der Zielperson für ihren Charme. Die Krise hatte gegenüber den üblicheren Formen der Nötigung zwei Vorteile. Erstens wirkte sie indirekt. Sie entstand in einem Lebensbereich, der nichts mit Jammu, der Polizei und oft auch nichts mit der öffentlichen Sphäre zu tun hatte. Zweitens war sie flexibel. Jede Situation ließ sich herbeiführen, jede Schwäche der Zielperson konnte kultiviert werden. Jammu hatte den ihr gefährlichen Jehangir Kumar, einen Mann, der gern trank, in einen unheilbaren Alkoholiker verwandelt. Als Mr. Vashni Lal, der in Pune wiederholt Schwierigkeiten mit seinen unterbezahlten Schweißern bekam, versucht hatte, Jammu um ihren Posten bei der Polizei zu bringen, hatte sie ihm einen Arbeitskampf beschert, einen blutigen Aufstand, den ihre eigenen Polizeikräfte niederschlagen mussten. Sie hatte Linke in Gewissenskonflikte gestürzt, hatte aus Rechten Paranoiker werden lassen. Sie hatte die schlimmsten Ängste tüchtiger Geschäftsleute ausgenutzt, indem sie ihnen schlaflose Nächte bereitete, und von der Esslust eines rivalisierenden Polizeibeamten profitiert, indem sie ihm einen übereifrigen bengalischen Koch schickte, dessen Künsten er eine Gallenoperation und die vorzeitige Pensionierung verdankte. Singh höchstpersönlich war in das Leben eines Playboys getreten, eines Millionärs aus Surat, der bald danach starb, und hatte ihn im Dienste des Puri-Projekts impotent gemacht. Wegen der Austauschbarkeit von Führungskräften achtete Jammu darauf, dass ihre Zielpersonen in St. Louis funktionsfähig blieben. Sie sollten ihre Positionen behalten. Nur ihre Spielräume mussten beschnitten werden. Und an diesem Punkt, an dem es darum ging, nach einem Weg in die Krise, nach Mitteln der Beeinträchtigung zu suchen, bekam Singh Schwierigkeiten mit Martin Probst. Probst hatte keine Schwächen. Er war ehrlich, kompetent, ohne Laster und bis zur Selbstgefälligkeit gelassen. Für einen Bauunternehmer hatte er eine sagenhaft reine Weste. Er bewarb sich nur um Aufträge, für die ein klar erkennbarer Bedarf bestand. Er bezahlte unabhängige Gutachter, die seine Arbeit prüften. Jeden Juli schickte er seinen Angestellten einen ausführlichen Geschäftsbericht zu. Die einzigen ihm verbliebenen Feinde waren die Gewerkschaften, die er 1962 verprellt hatte, doch die spielten in der Lokalpolitik von St. Louis keine Rolle mehr. Auch sein Privatleben schien in bester Ordnung zu sein. Singh hatte sich ein paar häusliche Dispute angehört, aber sie waren nichts als Unkrautpflänzchen zwischen solidem Straßenpflaster. Offenbar war es dieses friedliche Image der Familie Probst, das St. Louis an ihm am meisten bewunderte. Singh hatte sich ein paar Probst-Stellen aus der Bändersammlung herausgesucht, die R. Gopal für Jammu katalogisiert hatte. Auf einem Band sprach Bürgermeister Pete Wesley mit dem Schatzmeister des East-West-Gateway-Koordinierungsausschusses. Wesley und R. Crawford, Samstag, 10. September, 10.15 Uhr, Rathaus. Wesley, nein, ich habe noch nicht mit ihm geredet. Aber ich habe Barbara am Donnerstag beim Baseball gesehen und ich habe sie gefragt, ob er sich schon mal Gedanken gemacht hat. Crawford, beim Baseball. Wesley, verrückt, was? Bei einer anderen Frau würde man denken, die hat sie nicht alle. Crawford, du meinst, weil sie allein hingeht. Wesley, ich verstehe nicht, wie die das macht. Jede andere, kannst du dir vorstellen, dass sich so jemand wie Betty Norris ganz allein in die Loge setzt? Crawford, was hat Barbara gesagt? Wesley, wir haben eine ganze Weile geredet. Wie Martin dazu steht, habe ich nicht rausgekriegt. Aber sie war ziemlich entschieden. Crawford, wofür? Wesley, oh, positiv, eindeutig positiv. Die Frau ist prima. Und bei dieser kleinen Familie, ist es nicht erstaunlich, wie oft man ihnen begegnet? Ripley, Rolf und Audrey, Montag, 5. September, 22.15 Uhr. Audrey, kommt dir Luisa nicht wie eins von den Kindern, vor denen was zustoßen könnte? Sie war so nett heute. Alles an ihr ist perfekt. Denkt man da nicht automatisch, dass ihr was Schreckliches zustoßen könnte? Pause. Wie eine Puppe, die man kaputt machen kann. Pause. Findest du nicht? Rolf. Nein. Meissner. Chuck und Bia. Samstag, 10. September, 1.30 Uhr. Chuck. Das war Martin. Ob wir gut nach Hause gekommen sind? Pause. Ich bin sicher, er hätte kein Auge zugetan, ohne uns das gefragt zu haben. Pause. Sah ich wirklich so besoffen aus? Bia. Wir alle, Chuck. Chuck. Komisch, dass man ihn sowas kaum anmerkt. Ich meine, bei ihnen hat man ein gutes Gefühl. Bia. Sie sind ein ganz besonderes Paar. Chuck. Ja, ein ganz besonderes. Schade, dachte Singh, dass R. Gopal nicht mehr die Zeit hatte, derartige Mitschnitte zu sortieren und in eine brauchbare Form zu bringen. Über diese Phase sind wir hinaus, hatte Jammu gesagt. Für Gopal habe ich was anderes. Murphy, Chester, Jane, Alvin, 19. September, 18.45 Uhr. Jane, weißt du, wen ich heute gesehen habe, Alvin? Luisa Probst, erinnerst du dich? Alvin, Count, kann sein. Jane? Sie ist ein sehr hübsches Mädchen geworden. Alvin, kaut. Jane, ich dachte, es wäre nett, wenn du sie irgendwann mal anrufst. Sie würde sich sicher freuen, von dir zu hören. Alvin, kaut. Jane, ich sag ja nur, es wäre nett. Alvin, kaut. Jane, ich hatte sie als ein bisschen pummelig in Erinnerung. Das sind bestimmt 3 Jahre, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich komme ja nicht mehr nach Webster Groves, aber ihre Mutter sehe ich ständig. Pause. Es wäre, glaube ich, sehr, sehr nett, wenn du sie mal anrufst. Chess, hör auf, Jane. Ein sehr hübsches Mädchen. Ein besonderes Paar. Singh vermied den Rückschluss, dass Probsts Machtposition in der Stadt durch seine nette Familie begünstigt wurde, aber offensichtlich war die Familie eine Quelle ungewöhnlicher Kraft. Und Kraft dieser Art konnte leicht zur Schwäche werden. Das hatte selbst Baxter erkannt. In seinem Abschlussbericht hatte er geschrieben, unbestechlich im Jahr 72 und schlimmer. 1972 hatte ein Mitglied des Slum-Sanierungskomitees Schmiergeld verlangt und Probst war mit der Geschichte an die Presse gegangen. Außer Moral hat er keine Sünden. Wenn er stirbt, ist jeder Mann moralisch. Das ist der Schlüssel. Tod in der Luft. Erster Schritt, Hund. Zweiter Schritt, Tochter. Dritter Schritt, Frau, Kette von Verluste. Und alleine stehen. Er liebt seine Hund, gibt ihm Kuschelname. Und keine Hund? Das war Baxtys Denkstil. Sein Informationsstil auf Hindi war etwas leichter zu verstehen. Singh schloss den Ordner und schaute kurz auf zu den verschwommenen Tauben auf dem Dachfenster. Baxter war unbeholfen, aber nicht dumm. Er hatte die Sache richtig angepackt. Als Bürger der westlichen Welt war Probst a priori sentimental. Um ihn in die Krise zu versetzen, musste man den Prozess der Heimsuchungen vielleicht nur beschleunigen, die Verluste von 20 Jahren auf 3 oder 4 Monate komprimieren. Die Vorfälle würden unzusammenhängend sein, eine Pechsträhne, wie es Baxty irgendwo anders formuliert hatte. Und der Prozess konnte schrittweise vorangetrieben werden. So lange, bis Probst bereit war, Jammu öffentlich zu unterstützen und den Wachstumsverein anwies, dasselbe zu tun. Nun denn, als nächstes war die Tochter dran. Um die letzte Lücke in Baxtys Recherche zu füllen, hatte Singh Luisas Briefe, Tagebücher und Notizbücher gelesen, er hatte ihre persönlichen Besitztümer sprechen lassen und, obwohl er kein Kenner der amerikanischen Jugend war, fand er Luisa ausgesprochen typisch. Ihr Gebiss war orthopädisch korrigiert, sie hatte weder Krankheiten noch Parasiten. Sie war mehr oder weniger blond und 1,68 groß und sie wusste ihren Wohlstand wirksam zu präsentieren. Sie hatte schon Freunde gehabt, aber den letzten vor kurzem verabschiedet. Ihr gehörten eine TIAC-Stereoanlage, 175 Schallplatten, kein Auto, kein Computer, ein Schmetterlingsnetz und ein Tötungsglas, ein Diaphragma in Originalverpackung mit einer winzigen Tube Gynol 2, ein kleiner Fernseher, über 40 Pullover, über 20 Paar Schuhe. Ihr Sparkonto wies ein Guthaben von $3,700 auf und sie besaß, obwohl das keine Bedeutung für sie hatte, annähernd $250,000 auf Gemeinschaftskonten und in Treuhandfonds. Das Verhältnis von 37 zu 2500 war der mathematische Ausdruck für ihren Abstand vom Erwachsensein. Sie schwänzte die Schule und konsumierte Rauschmittel. Sie war eine Heimlichtuerin. Singh musste entscheiden, wie sie sich von ihrer Familie isolieren ließ. Keine Mätzchen, hatte Jammu gesagt. Das Gegenteil von Mätzchen war die Anwendung von Gewalt. Aber es war eine Sache nach Baxtys Art, Probsts Hund umzubringen, und eine andere gleich als erstes die Familie zu traumatisieren. Traumata erzeugten Leid, kathartische Weinkrämpfe. Ganz nett. Doch die Krise erzeugten sie nicht. Auch die anderen Standardtechniken waren für Luisa kaum geeignet. Singh konnte sie nicht entführen. Entführungen bedeuteten zu viel Schrecken und Leid. Schmeicheleien brachten nichts. Er konnte ihr nicht einreden, dass sie irgendeine Begabung hatte, weil das nicht zutraf, und sie war nicht naiv genug, um zum Besten gehalten zu werden. Bestechung schied ebenfalls aus. Jammu hatte einen Bankier in der Zürcher Talstraße, der mit Kusshand ein Konto eröffnen würde. Aber Luisa fehlte für Geld noch der Sinn. Sie war auch zu jung, um sich à la Mission Impossible einreden zu lassen, dass ein enger Bekannter oder Verwandter gegen sie Ränke schmiedete. Für Narkotika war sie natürlich nicht zu jung. Und Singh war ein exzellenter Dealer, aber Drogen und Traumata lagen eng beieinander. Politische Indoktrination hätte möglicherweise Erfolg gehabt, doch so etwas kostete zu viel Zeit. Es blieb ihm wenig anderes übrig, als das Mädchen zu verführen. Obwohl sie als Technik zu den Mätzchen zählte, war die Verführung für liebebedürftige Zielpersonen in einem Alter, in dem man zu Heimlichkeiten und Abenteuern neigt, ideal. Das einzig Schwierige war der Zugriff. Luisa war nie allein, außer zu Hause oder im Auto oder in Geschäften oder beim Vogelbeobachten oder in der Bibliothek, und Singh war klug genug, keine Bekanntschaften in amerikanischen Bibliotheken zu machen. Wo hatte ein Fremder Gelegenheit, sie kennenzulernen? Als Mann kam selbstverständlich nur Singh in Frage. Einen anderen gab es nicht. Baxter? Er hätte sie es mit einem Alligator getrieben. Singh war makellos. In härteren Zeiten hatte er als Dressman für Krawatten gearbeitet. Er war Mr. Makellos persönlich. Man sagte ihm, der Grund seien seine Zähne. Gut möglich. Makellos war er auf jeden Fall. Makellos und, um den Punkt nicht zu strapazieren, unwiderstehlich. Im Umgang mit Amerikanern war er ein Profi. Hatte er nicht erst letzte Woche? Das Problem war der Zugriff. egal womit er Luisa köderte, indem er ihr Gutscheine für eine Bar oder Freikarten für ein Konzert schickte, immer würde sie eine Freundin mitbringen. Manchmal fuhr sie allein zum Vogel beobachten, das schon. Aber Sing hatte von Vögeln keine Ahnung. Er würde Wochen brauchen, um sich in Vogelkunde Wissen anzueignen und die Vorstellung, seine Zeit für Kreaturen zu verschwenden, die mutwillig Flüssigexkremente verspritzten. Sing war kein Naturfreund, fand er widerlich. Zu schade, dass Luisa nicht Messer sammelte. Er besaß Exemplare, für die ausgebuffte Sammler ihre Schwester verhökert hätten. Das burmesische Häutemesser. Das Problem war der Zugriff. Eine Stunde allein mit dem Mädchen würde ausreichen. Den Rest besorgte der Zauber des Orients. Jadefiguren, Moet, ein Dutzend Rosen. Dann verführen, nach New Orleans bringen, mit Kokain anfüttern. Sing streckte sich auf dem weichen, grünen Bodenbelag aus. Erstens, eine auswärtige Bekannte, etwa eine Brieffreundin, kommt überraschend nach St. Louis. Ruft Luisa an, lädt sie in eine Bar ein. Ist schon weg, wenn sie kommt. Sie lernt einen höflichen Ausländer kennen. Zweitens, der Redakteur eines bekannten Teenager-Magazins, ein attraktiver Mann mit blendend weißen Zähnen, ruft sie an. Er würde sie gern interviewen. Ausführlich. Und ihr die Mitarbeit als Korrespondentin anbieten. Lädt sie zu einer internen Redaktionssitzung ein. Drittens, ein Naturfreund von sehr vorteilhaftem Äußeren begegnet ihr an einem Tag, an dem sie allein unterwegs ist, auf freier Wildbahn. Nach einem harmlosen Flirt gehen sie in den dichten Wald. Sing lag ganz für sich auf dem Fußboden in einem Zimmer, in dem er sich sammeln konnte. Sein Magen knurrte leise, Begleitmusik für die Schattenspiele der Tauben auf dem Dachfenster. Von seinen Jugendfreunden, den Genossen in Srinagar, dem Lesezirkel, saßen mindestens 10 im Gefängnis. 12 waren tot und weitere 10 arbeiteten als Drahtzieher in Madras, Sri Lanka, Bombay. Etliche lebten ganz bequem in Westbengalen. Einer war in Angola, einer in Äthiopien, 3 hielten sich in Südafrika auf, ein halbes Dutzend noch immer in Moskau und mindestens 2 in Mittelamerika. Doch Balwan Singh, der Vordenker der Gruppe, der den Vizegouverneur mit dem Bajonett getötet hatte, war weitergekommen als alle anderen. Bis nach East St. Louis, Illinois, wo er nun auf dem Rücken liegend den denkbar dekadentesten Umsturz ausheckte. Die einzige vom alten Kader, die es ebenfalls bis in die USA geschafft hatte, war Jamu. Jamuji, die Bergblume. Der verdächtige Duft. Sie musste nichts aushecken. Sie sammelte Macht und überließ die Schmutzarbeit den Untergebenen, so dass ihre Würde unangetastet blieb. Sing wollte handeln. Handelnd würde er diese Planspiele vergessen. Er wollte auch Luisa Probst, begehrte sie mit krimineller Energie, wollte sie kleinkriegen. Er streifte einen Schuh ab und warf ihn gegen das Dachfenster. Die Schatten flatterten davon. Martin Probst war in St. Louis aufgewachsen, in einem alten deutschen Viertel der Southside. Mit 18 gründete er eine Abrissfirma. 2 Jahre später begann er, sie in ein Bauunternehmen umzuwandeln. Mit 27 krempelte er die lokale Baubranche um, indem er die Ausschreibung für den Bau des Gateway Arch gewann. Bald war er der meistbeschäftigte Bauunternehmer in St. Louis. Seine günstigen Angebote machten ihn zum Favoriten der öffentlichen Auftraggeber. Seine hohen Qualitätsmaßstäbe waren bei den Privaten sehr gefragt. Die Zeitungen sahen in ihm einen Anwärter auf staatliche oder städtische Ämter, nicht weil er jemals Neigung gezeigt hätte zu kandidieren, sondern weil sich keiner vorstellen konnte, dass er der primitiven Welt der Baustellen für immer treu bleiben wollte. Im Unterschied zu anderen Bauunternehmern war er kein Original, kein knochiger, knurriger Draufgänger, auch kein rotgesichtiger, zigarrerauchender Unternehmertyp. Er war 1,80 groß, ein guter Redner, ein Top-Manager aus Missouri, dessen Gesicht man nur deshalb wiedererkannte, weil es seit 30 Jahren in der Stadt allgegenwärtig war. Wie ein mittelalterlicher Baumeister, unentbehrlich, aber zurückhaltend, war er überall dort zu finden, wo gebaut wurde. Im Moment spielte sich die Bautätigkeit vor allem in West County ab, einer ländlichen Gegend der St. Louis County jenseits der Interstate 270, des sogenannten Outer Belt. In den letzten 5 Jahren hatte Probst das St. Luke's West Hospital gebaut, eine Junior High School im Parkway West Schuldistrikt sowie einen Gewerbekomplex mit Büros, Hotel, Einkaufszentrum und Freizeiteinrichtungen, der Westport hieß. Er hatte die Eigenheimsiedlung Ardmore West errichtet, 5 Landstraßen in westlicher Richtung verlängert und die US-Fernstraße 40 bis zur Westgrenze der St. Louis County verbreitert. Vor kurzem hatte er die Arbeit an West Haven aufgenommen, einem umfassenden Wohn- und Gewerbegebiet, dessen schiere Größe von 40 Hektar Pachtfläche die vornehmliche Aufgabe hatte, Westport zu übertreffen. Am 3. Samstag des Oktober, eine Woche nachdem Singh seine Pläne für Louisa entwickelt hatte, fuhr Probst in seinem kleinen Lincoln von einer Sitzung des Wachstumsvereins nach Hause und hörte das Samstagabend-Jazzprogramm auf KSLX. Gerade spielte Benny Goodman. 5 Stunden zuvor, auf der Hinfahrt, war der Vollmond aufgegangen, doch das Wetter hatte sich nicht gehalten. Regen klatschte auf die Frontscheibe, als er durch die Lockwood Avenue fuhr. Er fuhr zu schnell, beschwingt von Goodmans rasanter Klarinette. Die Sitzung war ein Reinfall gewesen. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, hatte Probst die Idee gehabt, sie auf einen Samstagabend zu legen. Ein Arbeitsessen. Beef Wellington für 25 Personen in einem Gesellschaftsraum des Restaurants Baseball Stars. Eine Fehlentscheidung. Probst musste Rick Crawford anrufen und ihn bitten, seinen Theaterabend abzublasen, damit sie überhaupt beschlussfähig wurden. Alle tranken, was das Zeug hielt, während sie auf Crawford warteten. Die für den Abend anberaumte Diskussion über den Zustand der Krankenhäuser war konfus und zog sich quälend lange hin. Und als Probst gerade für eine Vertagung plädieren wollte, stand General Norris auf und redete geschlagene 40 Minuten. General Norris war der Geschäftsführer von General Synthetics, einem der bedeutendsten Chemiebetriebe des Landes und einem gewichtigen Wirtschaftsfaktor in der St. Louis County. Sein Reichtum und seine extremen politischen Ansichten waren von nahezu mythischen Dimensionen. Er wolle heute Abend über das Thema Verschwörung reden, sagte er. Er finde es bedenklich und alarmierend, was im August geschehen sei. Innerhalb einer Woche hätten 2 Frauen aus Indien in St. Louis wichtige Machtpositionen besetzt. Er führte aus, dass Indien im Wesentlichen ein Satellit der Sowjetunion sei und bat die Versammlung, sich doch einmal vorzustellen, was alles passieren könnte, jetzt wo Jammu über die städtische Polizei gebiete und die Prinzessin über den Direktor und Mehrheitsaktionär der Hamaka-Brauerei. Zum Glück aller Beteiligten war Sidney Hamaka an diesem Abend nicht da. Norris sagte, deutliche Indizien sprechen dafür, dass Jammu, unterstützt von der Prinzessin, eine Verschwörung organisiere, um die Stadtverwaltung von St. Louis zu stürzen. Er drängte den Wachstumsverein, eine Sonderkommission einzusetzen, die das Treiben der beiden Inderinnen untersuchen solle, und sprach vom FBI. Probst wandte ein, das FBI habe Wichtigeres zu tun, als gegen die Polizeichefin und die Gattin von Sidney Hamaka zu ermitteln. Er sei mit seinen Ausführungen noch nicht zu Ende, sagte General Norris. Probst sagte, er habe genug gehört, für die anderen gelte das sicher auch. Er sagte, Jammu scheine ihre Sache als Polizeichefin recht gut zu machen. Es sei reiner Zufall, dass die Prinzessin um dieselbe Zeit nach St. Louis gekommen sei wie sie. Außerdem müsse der Wachstumsverein schon aus Prinzip alles vermeiden, was geeignet sei, die Mitgliederschaft zu polarisieren und Zweifel an seiner strikt gemeinnützigen Zwecksetzung aufkommen zu lassen. General Norris trommelte mit den Fingern. Probst gab zu bedenken, Norris selbst habe die Kandidatur Rick Jurgensons für den Posten des Polizeichefs unterstützt und Jurgensons Kandidatur, vielmehr der Nachdruck seiner Fürsprecher, sei die Hauptursache für das Patt gewesen, und das Patt habe entscheidend zu Jammus Ernennung. Das weise ich zurück! General Norris sprang auf und zeigte auf Probst. Ich weise diesen Vorwurf zurück! Probst vertagte die Sitzung. Er wusste, dass er den General und seine Freunde brüskiert hatte, aber er versuchte nicht, die Fugen zu verkitten. Ohnehin war Norris bereits davongestapft. Als er zu Hause ankam, regnete es noch heftiger. Widerstrebend verließ er die warme, von Jazzmusik erfüllte Geborgenheit des Wagens, schloss die Garagentür und eilte über den Rasen zum Haus. Nasse Herbstblätter wehten durch die Luft. Oben im Schlafzimmer war Barbara schon im Bett. Sie schlief, die letzte Ausgabe des New Yorker lag aufgeschlagen auf ihrem Bauch. Der Fernseher lief ohne Ton. Probst vermied es, auf die knarrenden Dielen zu treten. Im Bad, beim Zähneputzen, bemerkte er ein paar graue Haare an der rechten Schläfe, ein ganzes Büschel sogar. Sie fesselten seinen Blick wie eine eiternde Wunde. Warum, fragte er sich, wurde er plötzlich grau? Er hatte einen Zeitvorsprung beim Bau in West Haven, war zwar vielleicht ein bisschen knapp mit Arbeitskräften, auch das Wetter machte ein wenig Ärger, aber er lag so gut in der Zeit, dass es keinen Grund zur Sorge gab. Wirklich keinen. Allerdings, er ging auf die 50 zu. Er atmete durch und bürstete energisch, besonders hinter den vier Weisheitszähnen, Problemzonen für Karies. Ihm fiel ein, dass Luisa noch nicht zu Hause war, und er tappte über den Flur zu ihrem Zimmer, das ihm kühler vorkam als das übrige Haus, knipste die Nachttischlampe an und schlug ihre Bettdecke zurück. Er tappte wieder auf den Flur und die Treppe nach unten. Er schloss die Haustür auf und schaltete die Außenbeleuchtung ein. »Bist du's, Schatz?« rief Barbara aus dem Schlafzimmer. Probst tappte gemächlich die Treppe hinauf, bevor er antwortete. »Ja.« Barbara hatte den Fernseher laut gestellt. »Nenne ich dich etwa Schatz?« 42nd Street ist vielleicht nicht der Nabel der Welt, aber... »Wie war die Sitzung?« fragte sie. »Totaler Reinfall. Ich würde Ihnen ja die ganze Geschichte erzählen, wenn hier nicht Zensoren...« Probst schaltete das Gerät aus. Das Bild schrumpfte zusammen. Barbara, einen kurzen Moment verärgert, runzelte die Stirn und griff nach ihrer Zeitschrift. Sie trug ihre Lesebrille und ein blassblaues Nachthemd, durch das er ihre Brüste sehen konnte, die Rundungen, die braunen Warzenhöfe. Ihr Haar, das sie neuerdings wachsen ließ, rahmte in einer breiten S-Kurve ihre rechte Gesichtshälfte ein und schirmte die Augen gegen die Leselampe ab. Als er ins Bett stieg, neigte sie sich ein wenig zur Matratzenmitte, ohne von ihrer Lektüre aufzublicken. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie so konzentriert las. Hatte sie nicht eben noch geschlafen? Er blätterte im Zeitschriftenstapel auf dem Nachttisch und nahm sich eine National Geographic vor, die er noch nicht kannte. Auf dem Titelblatt war ein lächelnder Steinbuddha mit blicklosen Steinaugen. »Dein Schwager hat die Sitzung geschwänzt«, sagte er. »Das sind die Gefälligkeiten, die ich langsam schätzen lerne.« Barbara zuckte die Schultern. Ihre ältere Schwester Audrey war mit Rolf Ripley verheiratet, einem der bedeutenderen Industriellen von St. Louis. Weder Probst noch Barbara waren ihm sonderlich gewogen, um es milde auszudrücken, aber Barbara fühlte sich gegenüber Audrey verantwortlich, die anfällig für emotionale Katastrophen war. Also musste sich auch Probst Rolf gegenüber zivil verhalten. Einmal die Woche spielten sie Tennis im alten Racquet Club. Auch an diesem Vormittag hatten sie gespielt, und Rolf hatte ihn vernichtend geschlagen. Probst zog die Stirn in Falten. Wenn Rolf Zeit für Tennis hatte, warum dann nicht für den Wachstumsverein? Hast du eine Ahnung, wo er war? Hast du heute mit Audrey gesprochen? Gestern. Und? Was und? Hatten sie heute Abend etwas vor? Barbara nahm die Brille ab und schaute ihn an. Rolf hat eine andere, schon wieder. Bitte verschon mich mit Fragen. Probst blickte zur Seite. Es war merkwürdig, dass er sich so gar nicht aufregte. Barbara wurde auf Rolf immer so wütend, dass es für sie beide reichte. Er hatte aufgehört, seinetwegen aus der Haut zu fahren. Rolf führte das Ripley Corp Elektro-Imperium. Nur Wismar Aeronautics hatte eine längere Gehaltsliste und galt als der größte Finanzkünstler von St. Louis. Aber er benahm sich wie ein Playboy und sah dementsprechend mitgenommen aus. Vor 10 Jahren hatte er sich einen britischen Akzent zugelegt, der, mit jeder seiner Affären sozusagen, breiter und breiter wurde. Rolf war zu verschroben, um Probst wirklich zu ärgern. »Und ich habe heute Morgen mit ihm Tennis gespielt«, sagte er. »Wo ist Lou?« »Komisch, dass sie noch nicht da ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll zeitig nach Hause kommen. Ihre Erkältung wird schlimmer.« »Ist sie mit Alan aus?« »Meine Güte, Martin! Schon gut, schon gut!« Luisa hatte mit Alan Schluss gemacht. »Wo steckt sie dann?« »Keine Ahnung.« »Was soll das heißen, keine Ahnung? Na was wohl, ich weiß es einfach nicht.« »Hast du sie denn nicht gefragt?« »Als sie aufbrach, war ich oben. Sie sagte, sie ist ganz bald zurück.« »Wann war das?« Gegen 7, kurz nachdem du losgefahren bist. Jetzt ist es fast 12. Eine Seite wurde umgeblättert. Regen prasselte gegen die Fenster und rauschte durch die Dachrinnen. Ich dachte, es ist unsere Abmachung, dass wir immer wissen, wo sie steckt. Martin, es tut mir leid. Ich hab nicht dran gedacht. Lass mich noch ein bisschen lesen, ja? Schon gut, schon gut. Mir wachsen Abmachungen schon aus dem Hals heraus. Tut mir leid. Probst konnte nicht leugnen, dass er sich Rolf Ripley gegenüber moralisch überlegen fühlte. Denn praktisch, allem Anschein nach, erwiesenermaßen hatte er in seinem Leben kaum gesündigt. Von Anfang an hatte sein Ehrgeiz ihn im Gleis laufen lassen wie einen Güterzug, unaufhaltsam und unbeirrbar. Als er 20 war, mussten seine verheirateten Freunde darauf achten, dass er wenigstens einmal im Monat zum Abendessen aus dem Haus ging. Der wichtigste dieser alten Freunde war Jack the Champ gewesen, der im Nachbarhaus aufgewachsen war und mit ihm die Einsamkeit der McKinley High School geteilt hatte. Jack war damals einer von den Jungen, die mit Beginn der Pubertät nichts anderes mehr wollen, als so klug zu sein wie ihre Väter. Ehe und Erwachsensein waren Jacks Evangelium, und in Probst fand er, zwangsläufig, das erste Opfer seiner Bekehrungsversuche. Ernst wurde es an einem schwülen Freitagabend im Juli, in dem winzigen Haus, das Jack mit seiner Frau Elaine gemietet hatte. Jack, noch immer stolz geschwellter Jungehemann, strahlte Probst während des Essens an, als würde er weitere Glückwünsche erwarten. Während Elaine den Tisch abräumte, öffnete Jack 2 Flaschen Falstaff-Bier und führte ihn auf die hintere Veranda. Die Sonne war im Dunst über dem Güterbahnhof, gleich hinter dem Gartenzaun der Duchamps, verschwunden. Glühwürmchen stiegen aus den Büschen auf. »Tja«, ächzte Jack zufrieden, »das Leben kann manchmal ganz nett sein.« Probst sagte nichts. »Aus dir wird noch was, Alter, das kann ich dir flüstern«, fuhr Jack, ganz überwältigt vom Gewicht seiner Prophezeiung fort. »Sowas geht ruckzuck, und irgendwie sieht's gut für dich aus. Ich hoffe nur, wir kriegen dich noch ab und an zu Gesicht.« »Wie meinst du das?« »Also«, Jack lächelte väterlich, »ich werd's dir verraten. Du hast die besten Chancen, und ich weiß verdammt gut, dass wir nicht die Einzigen sind, die das so sehen. Du bist 20, hast endlich ein bisschen Geld in der Tasche, machst was her, bist nicht auf den Kopf gefallen.« Probst lachte. »Was willst du damit sagen?« »Ich will dir damit sagen, dass ich, Jack the Champ«, er tippte sich auf die Brust, »dich manchmal irgendwie beneide.« Probst blickte durchs Fenster in die Küche. Teller plumpsten ins Spülwasser. »Das meine ich nicht«, sagte Jack. »Ich bin glücklich und ich weiß es. Es ist nur, na ja, wir spekulieren gern.« »Worüber?« »Wir spekulieren...« »Willst du es wirklich hören?« Jack zögerte mit der Antwort. »Wir spekulieren gern über dein Sexualleben, Martin.« Probst spürte, dass er bleich wurde. »Wie bitte?« »Wir spekulieren. Auf Partys, eine Art Gesellschaftsspiel, wann immer du nicht dabei bist. Du hättest hören sollen, was Dave Heppner letzten Samstag gesagt hat. Satin-Bettwäsche und 3 auf einmal.« »Na, Elaine war richtig böse, weil sie dachte, jetzt kommen Schweinereien.« »Jack!« Probst war fassungslos. Ein Moment verstrich. Dann schüttelte Jack den Kopf und schlug Probst auf die Schulter. Er war schon immer ein Spaßvogel, ein Possenreißer, ein Scherzbold gewesen. »Nein«, sagte er, »ich hab dich nur aufgezogen.« »Manchmal aber machen wir uns Sorgen, du könntest eine Spur zu viel arbeiten. Und, ja, wir kennen da ein Mädchen, das dich vielleicht interessiert. Genauer gesagt, meine Cousine. Sie heißt Helen Scott.« Fast einen Monat lang rührte Probst den Zettel mit der Telefonnummer nicht an, den Jack ihm gegeben hatte, aber aus dem Namen Helen Scott erwuchs allmählich eine so unwiderstehliche Vision weiblicher Verlockung, dass ihm am Ende keine andere Wahl mehr blieb, als die Nummer zu wählen. Sie verabredeten sich. An einem Sonntagnachmittag holte er Helen von ihrem Wohnheim ab. Sie war in die Stadt gezogen, weil sie eine Anstellung bei der Bell-Telefongesellschaft gefunden hatte, und sie fuhren zum Sportsman's Park, um die Browns gegen die Yankees spielen zu sehen. An Helen Scott gab es nichts auszusetzen. Wie Probst gehofft hatte, war sie ihrem Cousin Jack kaum ähnlich. Sie hatte eine kehlige, ländliche Stimme. Ihr Haar war gewellt und sie trug einen hochtaillierten Rock, wie er der damaligen Mode entsprach. Einer Mode, die, demokratischer als die danach, das natürliche Aussehen einer Frau wenigstens nicht beeinträchtigte. Da er schon entschlossen war, sich in sie zu verlieben, nahm er sie nicht genauer in Augenschein. Sie setzten sich auf die Tribüne. Die Browns, die von den Yankees sofort überrannt wurden, waren ideal für ein erstes Rendezvous, denn ihre wackeligen Würfe und ihre Schusseligkeit verliehen ihnen eine Unschuld, die den Yankees völlig abzugehen schien. Probst, mit einem hübschen Mädchen an seiner Seite, empfand ein Mitleid, das an Freude grenzte. Nach dem Spiel fuhr er mit Helen ins Crown Candy, bestellte Sandwiches und Milchshakes und registrierte bei dieser Gelegenheit, dass sie einen breiten Mund und keinen Appetit hatte. Dann nahm er sie mit in sein Apartment, das eigentlich der Keller seines Onkels George war. Dort auf der Club-Couch und mit einer Bereitwilligkeit, die besagte, dass ihr der Nachmittag viel zu lange gedauert hatte, küsste sie ihn. Die Art, wie sie sich in seinen Armen bewegte, machte ihm klar, dass er sie haben konnte. In seinem Kopf begann es zu hämmern. Sie ließ sich die Bluse und den BH ausziehen. Die Schritte des Onkels, gichtig und schleppend, brachten die Dielen über ihn zum Knarren. Sie öffnete den Reißverschluss ihres Rocks und Probst küsste sie auf die Rippen und kniff in ihre Brustwarzen, weil Frauen, wie er gehört hatte, das äußerst gern hatten. »Lass das!« In ihrer Stimme war Schmerz. Sie rückte von ihm ab und beide setzten sich auf, schwer atmend wie Schwimmer. Probst glaubte zu verstehen. Er glaubte, zu weit gegangen zu sein. Und wirklich überlegte sie es sich anders. Während er versteinert und irritiert dasaß, zog sie sich wieder an, um sich, wie er es sah, vor seinen groben Männerhänden in Sicherheit zu bringen. Er fuhr sie zum Wohnheim zurück, wo sie ihn auf die Stirn küsste und ins Haus rannte. Eine Weile wartete er im Dunkeln, irgendwie darauf hoffend, sie werde schon zurückkommen. Er fand es empörend, dass seine beruflichen Erfolge auf der Club-Couch so gar nicht zählten, dass er als Geschäftsmann nicht automatisch ein Weltmann war. Und entweder damals, als er im Auto saß, oder in späteren Jahren, wenn er sich erinnerte, wie er dort im Auto gesessen hatte, wechselweise, mal sah er es so, mal nicht, war die Situation für ihn mit dem Bewusstsein eines Selbstbetrugs behaftet, beschloss er, mit der Liebe zu warten, bis seine Verdienste so bedeutend waren, dass er als Mann nicht mehr die Initiative ergreifen musste. Er wollte begehrt und genommen werden. Er wollte ganz Objekt sein und die Macht dazu haben. Derart bedeutend wollte er sein. Und so kam es, dass er noch unberührt war, als er Barbara kennenlernte und dass er ihr seither die Treue gehalten hatte. Barbara knipste ihre Lampe aus. »Willst du schlafen?« fragte Probst. »Ja, du nicht?« Er versuchte, möglichst gelassen zu klingen. »Nein, ich glaube, ich warte noch auf Luisa.« Sie gab ihm einen Kuss. »Hoffentlich nicht mehr lange.« »Gute Nacht.« Die Schlafzimmerfenster klapperten im Wind. Es war 20:01, aber Probsts Sorge war nicht, ob Luisa auf sich aufpassen konnte. Da hatte er nicht den geringsten Zweifel. Es war schon fast unnatürlich, wie gut sie sich im Griff hatte. Das Einzige, was sie noch besser im Griff hatte, war das Leben von anderen. Das Leben von Freunden wie Alan. Wenn Alan sie besuchen kam, und im Frühjahr war er fast jeden Tag da gewesen, telefonierte sie stundenlang mit Dritten. Alan saß derweil im Frühstückszimmer und nickte und lächelte zu den lustigen Sachen, die er sie sagen hörte. Rolf hatte eine andere. Schon wieder. Im Juni hatte Luisa mit Alan Schluss gemacht, am Wochenende vor ihrem Flug nach Frankreich. Sie hatte es am Abendbrottisch verkündet, es klang wie eine geschäftliche Entscheidung, als hätte sie im Vorhinein eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt und Alan schließlich durchfallen lassen. Probst begrüßte die Entscheidung, ließ es sich aber nicht anmerken. Er glaubte, dass sich das Gute am besten entwickelte, wenn es der Strenge ausgesetzt war und durch erzieherische Härten auf die Probe gestellt wurde. Doch in Webster Groves, mit einem Vater, der sich ein jährliches Einkommen von $190.000 gestattete und einen Vollzeitgärtner und eine Teilzeitputzfrau beschäftigte, waren Strenge und Härte schwerlich durchzuhalten. Daher nahm er es auf sich, für Luisa Feindesland zu sein. Er verweigerte ihr einen Wagen. Er sagte Nein zur Privatschule. Er hatte sie zu den Pfadfinderinnen geschickt. Er kaufte ihr nicht die beste Stereoanlage, die es gab. Er verhängte Ausgangssperren. Ihren Wochenendausgang, der um Mitternacht endete, hatte sie schon um 40 Minuten überzogen. Sie erhielt ein wöchentliches Taschengeld, das er manchmal absichtlich auf ihrer Kommode zu hinterlegen vergaß. Sie beklagte sich dann bei Barbara, die ihr immer gab, was sie brauchte. Er brachte sie zum Weinen, als sie ein Gut bekam, in Sozialkunde. Er zwang sie, rote Beete zu essen. Barbara fing ein wenig zu schnarchen an. Als hätte er nur auf ein Signal dieser Art gewartet, stahl sich Probst aus dem Bett und holte Morgenrock und Hausschuhe aus dem Schrank. Er war müde, aber er würde nicht einschlafen, bevor Luisa zurückgekommen war. Um 7 war sie aus dem Haus gegangen und hatte nicht lange wegbleiben wollen. Jetzt wurde es bald 1. Das war die Stunde von Rolf Ripley, die Stunde, in der Frauen vor fremden Widerlingen alle Hemmungen fallen ließen und aufs Ganze gingen. Auch Luisa? Wo steckte sie? Ihre guten Freunde wussten genau, dass sie sich keine gravierenden Überschreitungen der Ausgangszeiten leisten konnte, also war sie vielleicht ohne sie unterwegs. Sie hatte ihren eigenen Kopf. Sie hatte Probst Sehnsüchte geerbt, nicht aber seine Nachteile. Als Mädchen wurde sie begehrt, ohne sich das erst verdienen zu müssen. Sie musste nicht warten. Im Parterre war es kalt, der Wind drang durch die Fensterritzen. Mohnwirbel der Gärtner hatte die Sturmfenster noch nicht eingesetzt. Probst stellte sich vor, dass Luisa im Regen stand hinter dem Haus und es irgendeinem jungen Mann, der es nicht wert war, allzu leicht machte. Er stellte sich vor, dass er sie ohrfeigen würde, wenn sie endlich hereinkam. Mit dem Ausgang ist es ein für allemal vorbei. Regenschwaden prasselten gegen die Wohnzimmerfenster. Ein Motorradraser bog von der Lockwood Avenue ein und dröhnte den Sherwood Drive entlang. Als er auf Probsts Höhe war, fuhr er mindestens 80 und das Knattern verwandelte sich in ein bedrohliches Geheul. Probst spürte einen Luftzug. Die Haustür war offen. Luisa schlüpfte hinein. Sie drehte mit der einen Hand den Knauf, drückte mit der anderen die Dichtungsleiste an und schob die Tür langsam zu. Die Türangel miaute leise. Er hörte es klicken. Luisa knipste die Außenlampe aus und ging mit behutsamen Schritten auf die Treppe zu. »Wo bist du gewesen?« fragte er wie beiläufig. Er sah sie zusammenzucken und hörte, wie ihr Atem stockte. Auch er zuckte zusammen, erschrocken von ihrem Schreck. »Daddy? Wer sonst? Du hast mir richtig Angst gemacht. Wo bist du gewesen?« Er sah sich mit ihren Augen, in langem Morgenrock, die Arme verschränkt, das Haar grau und zerwühlt, die Pyjama-Hosenbeine stauchten sich auf den Schlappen. Er sah sich als Vater. Und er verübelte ihr das. »Warum bist du so spät noch auf?« fragte sie, ohne seine Frage zu beantworten. »Konnte nicht schlafen.« »Tut mir leid, dass ich...« »War's schön?« Er nahm den strengen Geruch nasser Haare wahr. Sie trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe. Alles nass. Die Hose klebte an den jugendlichen Kurven ihrer Schenkel und Waden, die Nähte glänzten matt im Licht, das von oben kam. »Ja«, sie wich seinem Blick aus. »Wir waren im Kino. Und Eis essen.« »Wir?« Sie drehte sich weg, musterte das Geländer. »Du weißt schon. Stacy und die anderen. Ich gehe jetzt ins Bett, ja?« Es war klar, dass sie log. Er hatte sie dazu gebracht und war zufrieden. Er ließ sie gehen. Die Sache war die, dass Luisa sich langweilte. Luisa langweilte sich, seit sie aus Paris zurück war. Auch in Paris hatte sie sich gelangweilt. In Paris küsste man sich auf Boulevards, aus lauter Langeweile. Sie hatte am Modellversuch überall zu Hause teilgenommen. Der Versuch war gescheitert. Ihre Versuchsfamilie, die Giraus, hatten sich ausdrücklich einen Jungen gewünscht, ein American Boy. Luisa kam sich vor wie der Midlife-Irrtum der Madame Giraus. Sie belauschte ein Gespräch, das Madame Giraus mit ihren Nachbarn führte. Die Nachbarn hatten mit einem Jungen gerechnet. Madame Giraud verkaufte per Telefon Zeitschriftenabonnements an ihre Nachbarn und auch an Fremde. Monsieur Giraud war stellvertretender Direktor einer Saab-Niederlassung. Sie hatten schon zwei Mädchen, Paulette, sie war 19, und Gabrielle, sie war 16. Wegen der Mädchen war Louisa hier. Erwartet wurde, dass man Spaß mit ihr haben konnte. An ihrem zweiten Abend in Frankreich wurden die beiden Schwestern auf Louisas American Express Fun Card aufmerksam. Paulette nahm ihr die Karte weg und hielt sie Gabrielle vor die Nase wie ein seltenes, schönes Insekt. Die Mädchen lächelten sich an, dann Louisa, die Kulleraugen machte und zurücklächelte. Sie gab sich Mühe, nett zu sein. Wenn die beiden wegschauten, drehte sie sich um und schnitt dem Publikum, das sie oft in ihrem Rücken spürte, eine Fratze. Am nächsten Tag gingen sie zu dritt einkaufen, was auf Französisch bedeutete, dass Louisa von einer Umkleidekabine in die nächste eilte, während die Schwestern die Sachen bergeweise von den Ständern rissen. Sie waren gute Verkäuferinnen. Louisa erstand Kleider im Wert von 2700 Francs. Als sie nach Hause kamen, warf Madame Giraud einen Blick auf die Kartons und schlug Louisa vor, ein Bad zu nehmen. Auf dem Treppenabsatz schnüffelte Louisa an ihren Achseln. Fanden die Franzosen, dass Amerikaner schlecht rochen? Sie glaubte, die Badezimmertür verriegelt zu haben, aber kaum hatte sie sich ausgezogen und war in die Wanne gestiegen, trat Madame Giraud mit einem Handtuch ein. Louisa kauerte sich hin. Sie hatte bereits ein Handtuch. Madame Giraud erklärte ihr, normalerweise würde sie die Wanne nicht so voll laufen lassen. Dann bot sie ihre Hilfe bei der Rückgabe all der gekauften Sachen an und fragte, ob sie in der Nacht gut geschlafen habe. Und ob sie immer noch am Jetlag leide. Louisa blickte verwirrt auf ihre Beine. Ach so, Jetlag. Dann wollte Madame Giraud wissen, ob Louisa Leber esse. Es war die französische Inquisition. Manges-tu le foie? Als Madame Giraud ging, war das Wasser lauwarm. Louisa schrubbte gründlich ihre Achseln. Beim Abendessen, es gab dicke Scheiben Leber, erkundigte sich Monsieur Giraud nach dem Beruf ihres Vaters. Mon papa, sagte sie froh, il est un constructeur, un grand constructeur, un, je comprends. Monsieur Giraud spitzte zufrieden die Lippen. Un charpentier. Non, non, non. Il bâtit pont et chemin. Il bâtit maison et école et monument. Un entrepreneur. Oui. Sie hasste Frankreich. Ihre Mutter hatte sie bekniet, an der Reise teilzunehmen. Ihr Vater hatte sie bekniet, an der Reise bescheiden teilzunehmen, ganz im Sinne des Modellversuchs. Sie bekam, wofür er bezahlt hatte. Also war sie ein Snob. Na und? Die Giraud langweilten sie. Sie hätte in Cafés sitzen mögen, mit Jungs und bunten Drinks. Madame Giraud ließ sie abends nicht allein aus dem Haus. Paulette und Gabrielle hatten die Aufgabe, sie herumzuführen, und gingen mit ihr in eine leere Bar im Quartier Latin, wo eine Jukebox alberne Disco-Musik spielte. Sie belauerten sie mit Augen so hart und glänzend wie die Augen von Plüschtieren. Spaß? Habt ihr jetzt Spaß? Sonntags fuhren die Eltern mit ihr zu Orten wie Saint-Denis und Versailles. An den Werktagen half sie Madame Giraud im Garten und beim Einkaufen, und zwar mehr, als es die eigenen Töchter je getan hatten. Louisa half ihr sogar mit den Abonnements, bis Monsieur Giraud dahinter stieg. 14 Tage verbrachte sie mit der Familie in einem bretonischen Ferienhaus und nahm 5 Pfund zu, vor allem vom Käse. An einzelnen Stellen bekam sie Pickel. Kleine Inselgrüppchen. Sie vermisste ihre Eltern, die richtigen. Es regnete in der Bretagne. Auf einem Acker in der Nähe des Atlantik wurde sie beinahe von einem Schaf gebissen. Sie langweilte sich im August, langweilte sich im September und langweilte sich auch jetzt im Oktober. Es war mal wieder Freitagnachmittag. Aus dem Schulgebäude trat sie in den durchsonnten Staub, der vom Footballplatz auf der anderen Straßenseite herüberwehte. Das Wetter war, bei zunehmendem Herbstmond, schön, aber Stacy Montefusco, ihre beste Freundin, hütete schon seit einer Woche wegen Bronchitis das Bett. Sarah Perkins bekam gerade eine Erkältung und war gereizt. Marcy Coughlin hatte sich am Vortag bei der Gymnastik den Fuß verknackst. Niemandem war danach Vögel zu beobachten. Niemandem war nach irgendetwas. Louisa ging nach Hause. Im Küchenradio liefen gerade die 4-Uhr-Nachrichten. Luisa nahm ihre Post vom Tisch und stieg die Treppe hoch. Die Tür zur Dachterrasse stand offen. Ihre Mutter lag im Liegestuhl, Luisa saß am Schatten auf der grau werdenden Rattanmatte. Sie zog ihre Zimmertür hinter sich zu. In der Post fand sie eine Ansichtskarte der Freiheitsstatue. Sie war von Paulette Giraud. »Luisa, ich bin in die Vereinigten Staaten. Ich glaube, ich komme auch nach St. Louis. Unsere Gruppe bleibt eine Nacht. Bist du am 20. Oktober zu Hause? Ich rufe dich an. Viele Grüße, Paulette.« »Am 20. Oktober? Das war heute.« Sie warf die Karte beiseite. Madame Giraud musste Paulette aufgetragen haben, sich zu melden. Luisa wollte sie nicht sehen. Sie legte Musik auf, machte eine Trampolinübung auf dem Bett, rolle rückwärts aus der Hocke und nahm sich die übrige Post vor. Wieder ein Brief von der Tufts University und ein dicker Umschlag mit Materialien von der Purdue University. Sie öffnete den Brief von Tufts, da klopfte ihre Mutter. Luisa breitete die Arme aus wie Jesus am Kreuz und starrte zur Decke. »Komm rein!« Ihre Mutter trug ein weißes Hemd ihres Vaters mit vorn verknoteten Hemdzipfeln. Einer ihrer Finger steckte in einem Buch. »Du bist früh zurück.« »Es war keiner da, mit dem ich was hätte machen können.« »Wie bitte?« Luisa sprach lauter. »Alle sind sie krank!« »Von wem ist die Postkarte? Hast du sie nicht gelesen? Sie war nicht an mich.« Ihre Mutter hatte unverschämt gute Manieren. »Von Paulette Giraud. Sie kommt heute in die Stadt.« »Heute?« »Schreibt sie jedenfalls. Wir sollten sie zum Essen einladen. Ich dachte, du gehst mit Daddy weg.« »Wir wollten ins Kino, aber das ist nicht so wichtig. Ich will sie nicht hier haben.« »Gut.« Ihre Mutter verlor das Interesse an dem Gespräch. Sie seufzte unhörbar, ließ die Schultern sinken. »Wie du willst.« Aus einem Wäschehaufen neben dem Schrank zog sie zwei schmutzige Oberteile. »Ich muss mich zum Tennis umziehen. Bist du zum Essen noch da?« »Vielleicht.« Luisa beförderte ihr Mathebuch mit einem Fußtritt zu Boden. »Hat Daddy noch mehr so alte Hemden?« »Daddy hat 50 davon.« Luisa drehte die Musik lauter und wartete, dass ihre Mutter mit ein, zwei Hemden zurückkam. 10 Minuten später hörte sie den BMW die Auffahrt hinuntersurren. Keine Hemden. Hatte ihre Mutter es vergessen? Sie ging ins Elternschlafzimmer und dort, auf dem Bett zusammengelegt, lagen 3 der Hemden, die sie im Sinn hatte. Sie zog sich den Pullover aus und probierte ein weißes an, verknotete die Zipfel und krempelte die Ärmel auf. Vor dem Spiegel ihrer Mutter öffnete sie den 2. und 3. Knopf und schlug den Kragen hoch. Sie hatte eine gute Brustpartie. Das Hemd stand ihr. Sie spreizte die Hände auf den Hüften und warf das Haar zurück. Dann zog sie an ihren unteren Lidern, machte blutunterlaufende Vampiraugen, zog an den Augenwinkeln, machte Chinesenaugen. Sie lächelte in den Spiegel. Ihre Zähne waren hübscher als die ihrer Mutter. Um 7:30, kurz nachdem sich die Eltern mit einem zweistimmigen Adieu verabschiedet hatten, klingelte das Telefon. Eine Stimme, die von Paulette, im Hintergrund Bar- oder Restaurantgeräusche. »Luisa? Bonjour, Paulette. Ja, ja, hier ist Paulette. Hast du meine Karte bekommen?« »Oui, Paulette. Aujourd'hui. À 4 heures. Merci beaucoup.« »Ja, ich bin auf der Euclid Avenue.« »Du bist wo?« »Euclid Avenue? Ist das in der Nähe?« »Nicht direkt. Ich wohne nicht in der Stadt. Ich bin in einer Bar, ja?« »Du kannst Französisch sprechen«, sagte Luisa. »Diese Bar heißt Dexter.« »Na, könntest du nicht. Hast du eine Möglichkeit, aus der Stadt rauszukommen?« »Nein, nein, komm du zu der Bar. Dexter, ja?« Luisa konnte sich nicht erinnern, dass Paulettes Englisch auch nur annähernd so gut gewesen war. Andererseits hatten sie selten Englisch miteinander gesprochen. »Ja?« wiederholte Paulette. Vielleicht hatte sie ihrer Mutter versprechen müssen, dass sie anrufen würde. Immerhin hätte sie das Versprechen brechen können. »Na gut«, sagte Luisa. Sie wusste, wo das Dexters war. »Bist du in 20 Minuten noch dort?« »Ja, ja, genau hier, Dexter!« Paulette lachte. Luisa rief bei Marcy Coughlin an, um sie zum Mitkommen zu bewegen, aber die Leitung war besetzt. Sie versuchte es bei Edgar Voss und Nancy Butterfield, ebenfalls besetzt. Die Besetzzeichen klangen schwach, als wäre das Telefon kaputt, aber das war offensichtlich nicht der Fall. Sie schrieb ihren Eltern einen Zettel und nannte die Bar. Es war fast 8:30, als sie in Central West End ankam, einem Stadtteil, in dem es eine ganze Reihe neuerer Bars und Restaurants und Geschäfte gab. Sie parkte den BMW in der Ladezone der Baskin-Robbins Eisdiele und überquerte den Durchgang in Richtung Euclid Avenue. Abfallcontainer gähnten ihr entgegen. Die Rollos der Wohnungsfenster über ihr waren so tief hinuntergezogen, dass sie sich wellten und seitlich aufklafften. Seltsam, dass sich eine Reisegruppe aus Europa nach St. Louis verirrte. Andererseits hatten alle, denen Luisa in Frankreich begegnet war, ganz offensichtlich nicht gewusst, wie öde es hier zuging. Selbst die Erwachsenen glaubten, sie würde in Saint-Louis ein großartiges Leben führen und jede Nacht Blues auf einem Riverboat hören. St. Louis war eine brandheiße Stadt, davon schienen die Europäer überzeugt zu sein. Vor dem vorderen Fenster des Dexters drängte sich eine Menge feiernder Leute, lärmender Leute Anfang 20. Instinktiv spürte Luisa, dass es weder Berufstätige noch gute Studenten waren. Sie umklammerten Drinks. Sie lachten, grelle Neonreklame färbte ihre Frisuren Flamingo-rosa. Luisa schaute durch das Fenster nach innen. Das Lokal war überfüllt. Sie zögerte, nervös, vergrub die Hände in den Taschen. Ein Mann in weißem Hemd wie sie löste sich aus der Menge. Er hatte ein ausländisches Gesicht. Fast hätte sie auf Algerien getippt, nur dass er dafür zu gut angezogen war. Er hob die Augenbrauen, als würde er sie kennen. Sie lächelte matt. Er sprach sie an. »Suchen Sie...« Ihr Herz machte einen Sprung und sie schoss durch die Tür. Sie musste ein wenig hüpfen, um im Gewirr der Füße und Schienbeine die Balance zu wahren, schlängelte und drückte sich an den Gästen vorbei und lauschte auf französische Laute. Alles, was sie hörte, war Englisch. Jedes Wort zog Gelächter nach sich. In jedem Grüppchen schien es eine stämmige Frau zu geben, kleiner und erhitzter als die anderen, die beim Witzeerzählen fast ihr Getränk versprühte. An der stumpfen Ecke des Tresens wurde es so eng, dass Luisa nicht weiterkam. Sie war nicht groß genug, um die Tische und Sitzecken zu überblicken und stieß nicht bis zu ihnen vor. Und irgendjemand hatte am Morgen nicht geduscht. Sie schaltete ihren Geruchssinn aus und schob sich näher an den Tresen. Ein Profil kam ihr bekannt vor, aber Paulette war es nicht. Es war einer aus der Highschool. Doug? Dave? Dwayne hieß er. Dwayne Thompson. Vor 2 Jahren war er abgegangen. Er hatte beide Hände auf dem Tresen und vor sich ein Bier. Plötzlich drehte er sich um, als hätte er ihren Blick gespürt, und sie lächelte verhalten. Noch verhaltener lächelte er zurück. Sie bohrte einem Dicken den Ellbogen in den Bauch und zwängte sich bis zu den Tischen durch. Jetzt konnte sie sie überblicken, aber von Paulette keine Spur. Eine Kellnerin kurfte vorbei. »Entschuldigung«, Luisa hielt sie am Arm fest, »ist hier irgendwo eine Gruppe Franzosen?« Die Kellnerin sperrte erstaunt den Mund auf. Luisa wurde flau. »Es ist Zeit, dass ich nach Hause fahre«, dachte sie, »und sie wäre auch nach Hause gefahren, wenn der Algerier sich nicht die Nase an der Scheibe plattgedrückt hätte.« Noch immer tat er, als müsste er ihr etwas Wichtiges sagen. Er sah gut aus. Ein Abschlepper eben. Sie wandte sich wieder den Tischen zu, dann dem Tresen. Dwayne Thompson starrte sie an. Von überall her diese Blicke. Sie bahnte sich einen Weg zum Tresen, wich einer Schulter aus und stand ihm gegenüber. »Hi«, rief sie. »Du bist Dwayne Thompson?« »Ja«, er nickte. »Du bist Luisa Probst.« »Stimmt. Ich suche ein paar Franzosen. Hast du hier welche gesehen?« »Ich bin eben erst gekommen.« »Ach so«, rief sie. Sie spähte noch einmal vergeblich in den Kneipendunst. In ihrem 2. Jahr an der Highschool hatte er zu den Abgängern gehört. Er war mit einem Mädchen zusammen gewesen, das Holly hieß. Eine von diesen linken Künstlerzicken, die Brokatwesten trugen, aber keinen BH und nie in der Cafeteria zu Mittag aßen. Dwayne war damals langhaarig, blond und sehr mager gewesen. Inzwischen war sein Haar geschnitten und er trug eine Jeansjacke, ein Anzughemd, schwarze Levi's und weiße Turnschuhe. Luisa bemerkte auch die gelblichen Spuren eines blauen Auges und ihr wurde unbehaglich. Wenn man einen nicht jeden Tag auf dem Schulflur oder in der Cafeteria traf, wusste man nicht, wie er lebte, welche Probleme er hatte. »Gibt's noch einen anderen Raum?« rief sie. Duane drehte sich überrascht zu ihr um. »Du bist ja noch da. Gibt's denn noch einen Keller oder sowas?« »Nein, das ist alles. Kann ich hier bei dir stehen bleiben?« Er musterte sie über die Schulter, lächelnd mit gekrauster Stirn. »Wozu?« Beleidigt und um eine Antwort verlegen, machte sie einen Schritt zur Tür. Der Algerier lauerte immer noch draußen und beobachtete sie. Sie sandte ihm einen giftigen Blick, trat an den Tresen zurück und stützte den Ellbogen auf. Ein Barmann mit Glitzerhemd stellte sich kurz neben sie. »Ich kann dich nicht bedienen«, sagte er. »Und was ist mit ihm?« Luisa deutete in Duanes Richtung. »Er? Der ist mein Freund.« »Du bist noch nicht 21, oder?« fragte sie Duane. »Nicht ganz.« Der Barmann entfernte sich. Es wurde Zeit für sie zu gehen, aber nach Hause wollte sie noch nicht. »Wartest du auf jemanden?« fragte sie Duane. »Eigentlich nicht.« »Willst du mich zu meinem Auto bringen?« Seine Miene wurde förmlich. »Klar, mach ich gern.« Draußen, nach all dem Zigarettenqualm, schmeckte die Luft wie reiner Sauerstoff. Der Algerier war verschwunden, hatte sich wahrscheinlich auf dem Rücksitz von ihrem Wagen versteckt. Stumm lief Luisa neben Duane die Euclid Avenue entlang. Ob er eine Freundin hatte? »Wohnst du hier irgendwo in der Gegend?« fragte sie ihn. »Ich habe ein Apartment in Uninähe, bin gerade aus einem Wohnheim ausgezogen.« »Studierst du jetzt?« »Das ist vorbei. Ich hab's abgebrochen.« Er sah nicht wie ein Studienabbrecher aus, aber sie riss sich zusammen und fragte nur, »Vor kurzem?« »Dienstag vor einer Woche.« »Du hast es richtig geschmissen?« »Ich war ja gerade erst immatrikuliert.« Er ging langsamer, fragte sich vielleicht, welches Auto an der Euclid Avenue ihr gehörte. »Immatrikuliert zu sein, hat dir das nichts bedeutet?« »Klar«, sagte er, aber begeistert klang er nicht. »Sie haben mir das Jahr in München angerechnet. Ich war letztes Jahr in München.« »Ich bin gerade aus Paris zurück.« »Und, hat's dir gefallen?« »Ohne Ende!« Luisa wies mit dem Kopf in den Durchgang. »Das ist dein Auto?« »Ja, gehört aber meiner Mutter.« Sie steckte die Hände in die Gesäßtaschen und schaute ihm ins Gesicht. Eine vielsagende Pause entstand. Doch sie dauerte zu lange. Duane sah gut aus, seine Augen lagen tief, wirkten im schwachen Licht fast schwarz. Ihr fiel das Veilchen ein. »Was ist mit deinem Auge?« Er berührte das Auge und drehte sich weg. »Hätte ich das nicht fragen sollen?« »Ich bin gegen eine Tür gerannt.« Es klang wie ein Witz, den Luisa nicht verstand. »Jedenfalls danke, dass du mich gebracht hast.« »Klar, keine Ursache.« Er lief zurück auf die Straße. Sie schaute ihm nach. Was für ein lahmer Typ. Luisa hätte sich die Chance, mit einem Mädchen wie sie einst ins Auto zu steigen, nicht entgehen lassen. Sie schloss auf und stieg ein, startete, gab Gas. Sie war ziemlich bedient. Nun hieß es nach Hause fahren, sich vor den Fernseher hocken und Trübsal blasen. Sie hatte ihm nicht einmal erklärt, was genau sie in der Bar gewollt hatte. Wahrscheinlich dachte er, dass sie auf Abenteuer aus war und nun enttäuscht nach Hause fuhr. Sie bog in die Euclid Avenue ein und hielt vor der Bar. Duane stand rauchend auf dem Bürgersteig. Luisa ließ das Beifahrerfenster herunter. »Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?« Er war so überrascht, dass ihm die Zigarette aus der Hand sprang und gegen die Mauer fiel, worauf orange Funken stoben. »Soll ich dich irgendwohin mitnehmen?« rief sie erneut und überdehnte sich schmerzhaft bei dem Versuch, die Beifahrertür zu öffnen und gleichzeitig den Fuß auf der Bremse zu lassen. Duane zögerte kurz, dann stieg er ein. »Du hast mich erschreckt«, sagte er. Sie gab Gas. »Bist du paranoid oder was?« »Klar, paranoid.« Er lehnte sich in den Sitz und griff durch das offene Fenster, um den rechten Außenspiegel zu justieren. »Bei mir läuft es etwas komisch in letzter Zeit.« Er ruckelte am Spiegel. »Kennst du Thomas Pynchon?« »Nein«, sagte Luisa. »Kennst du Stacy Montefusco?« »Wen?« »Edgar Voss?« »Nur vom Namen.« »Sarah Perkins?« »Nein.« »Aber du wusstest, wer ich bin?« Er ließ den Spiegel in Ruhe. »Deinen Namen kannte ich.« »Immerhin.« »Du warst doch zusammen mit, wie hieß sie noch gleich?« Luisa hielt die Luft an. »Holly Cleland? Das ist Jahre her. Oh, Sag mal, wo fahren wir hin? Am Lindell Boulevard nach links. Ich wohne gleich hinterm Delmar Boulevard in der University City. Sie brachte ihn also nach Hause. Mal sehen, wie es weiterging. Ich hab mein Bier nicht bezahlt, sagte Duane. Sie beschloss, ihm die Bemerkung durchgehen zu lassen und fuhr mit Würde den Lindell Boulevard entlang, erhaben wie eine Königin. Zähes Schweigen machte sich zwischen ihnen breit. Eine Minute verging. »Bist du immer noch paranoid?« fragte sie. »Nur in der Nähe von Türen.« »Was?« »Türen. Oh.« Sie begriff nicht. Duane räusperte sich. »Welches Zeug hast du so?« »Zeug?« fragte sie möglichst gelassen. Sie waren schon mitten im Stadtteil University City, profitierten von einer grünen Welle. Er räusperte sich heftiger. »In der Schule?« »Stören dich die offenen Fenster?« »Nein.« »Wir können sie zumachen.« »Nein.« »Ich war vielleicht sauer über den Frost letzte Woche.« Sie warf das einfach ein. »Die meisten Käfer, die du mit dem Netz kriegen kannst, waren hin. Ich bin eher für Netze. Ich meine beim Sammeln.« »Letzten Herbst hatte ich Insektenkunde, und wenn du gut bist mit dem Netz, kannst du richtig Punkte machen. Aber Mr. Benson dachte dann, ich wäre sein Schützling oder sowas. Im April hat er mich nämlich gefragt, ob ich mit ihm Larvenstadien sammeln will.« »Larvenstadien?« Ich hatte das ganze Schuljahr kaum ein Wort zu ihm gesagt. Er dachte, es wäre eine Art Bonbon für mich. Ausgerechnet ich sollte mit ihm Larvenstadien sammeln, weil ich mich so für Käfer interessiere. Duane reckte den Hals. Wahrscheinlich, dachte Luisa, fuhr sie gerade an seiner Straße vorbei. Also sind wir morgens um 6 raus zu diesem Teich bei Fenton, und ich denke, oh Gott, er wird mich belästigen und in den Teich werfen. Er sieht jedenfalls ziemlich gruselig aus. Ich sah schon die Schlagzeile vor mir. Käfersammler kopuliert mit Käfersammlerin. Er tränkt sie im Teich. Das hatte sie sich im April ausgedacht. Duane lachte. Aber stattdessen gab er mir so spezielle Gummistiefel, die etwa 40 Nummern zu groß für mich waren, und dann sind wir durch den Modder gewartet, mit seinem Spezialgerät zum Larvenfangen. Er tunkt das Ding ins Wasser. Ich meine, es ist der reinste Modder. Kein Wunder, dass es da von Larven wimmelt. Er tunkt es rein und das Erste, was er hochholt, ist so ein ekliges Ding, was weiß ich, irgendeine seltene Libellenlarve. Die hält er mir unter die Nase und fragt, willst du die haben? Als Bonbon für mich, verstehst du? Mir kam es fast hoch. Ich sage, das da? Wahrscheinlich habe ich ihn tödlich beleidigt, was mir nur recht sein kann, dann lädt er mich eben nicht mehr ein. Bei Larven kann ich nur sagen, nein, danke. Vorher hat er noch gemeint, das wird sicher sehr interessant für dich. Als richtige Insektenkundlerin musst du alle Larvenstadien sammeln. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich genau aus diesem Grund niemals Insektenkundlerin sein werde. Und was ist mit Raupen? Das sind auch Larven. Glitschige. Frostblaue Hammerker-Bier-Reklame blinkte am rechten Straßenrand auf. Offenbar ein Getränkeladen. Luisa fuhr an die Seite, bremste scharf und kam an einem Hydranten zum Stehen. »Holst du ein bisschen Wein?« fragte sie. Duane blickte sie an. »Welche Farbe?« »Blanc, s'il vous plaît. Einen mit Schraubkappe.« Sie wendete den Wagen und ließ Duane auf der anderen Straßenseite wieder einsteigen. In einer Tasche auf dem Rücksitz steckten Pappbecher. Sie goss 2 Becher voll und reichte einen Duane. »Wohin jetzt?« fragte er. »Sag du.« Verkehrslärm drang herein, der schmatzende Dauerkuss von Reifen auf Asphalt. »Mein Entscheidungszentrum ist gelähmt. Du redest ja komisch. Ich bin eben nervös.« Das wollte sie nicht hören. »Was ist los? Bist du wieder gegen eine Tür gerannt?« »Ich bin das nicht gewöhnt, mit solchen wie dir.« »Was heißt mit solchen wie mir?« »Solchen, die tanzen gehen.« Luisa blinzelte, unsicher, ob das als Kompliment gemeint war, und legte den Gang ein. Sie konnten ja zu den Lagerhäusern fahren. »An welchen Unis willst du dich bewerben?« Duane räusperte sich wieder, als hätte die Frage seine Kehle verstopft. »Stanford, Yale, Princeton, Harvard, Amherst. Was noch?« »Swarthmore und Carlton. Carlton als Notnagel.« »Weißt du schon, was du studierst?« »Biologie vielleicht. Ich hätte auch nichts dagegen, Ärztin zu werden.« »Meine Eltern sind beide Arzt«, sagte Duane, »und mein Bruder studiert Medizin.« »Mein Vater hat den Gateway Arch gebaut.« »Autsch.« »Ich weiß«, sagte Duane. »Hat man in Webster Groves darüber geredet?« Er blickte sie an mit leerem Lächeln. »Nein.« »Aber du wusstest es.« »Ich lese Zeitung.« Hast du dich deshalb an mich erinnert? Du lässt wohl nie locker, was? Für einen Moment stockte ihr der Atem. Sie bog in den Skinker Boulevard ein, gekränkt, als hätte ihre Mutter sie kritisiert. Ein Feuerzeug klickte. »Das Rauchen lass lieber sein«, sagte sie. »Schon klar.« Duane schnippte Funken aus dem Fenster. »Eine ganze Weile hatte ich aufgehört, so anderthalb Monate. Ich kam von Deutschland zurück und war geschockt, wie gesundheitsbesessen die Leute hier sind, meine Familie besonders. Ich schätze, sobald ich Webster Groves innerlich hinter mir habe, lass ich's bleiben. Aber bis dahin macht's irgendwie Spaß. Wenn ich allein bin, leisten mir die Dinger Gesellschaft.« »Wieso rauchst du dann jetzt?« Er warf die Zigarette aus dem Fenster. Luisa folgte einem Tankwagen in die Manchester Road. Rechts säumten bernsteinfarben glühende Signallichter einen Bahndamm. Vier Straßen weiter östlich bog sie von der Straße ab. Die Reifen wühlten Kies auf, er prasselte gegen den Unterboden. Zwischen zwei Wellblechschuppen parkte sie. »Wo sind wir?« fragte Duane. »Vor einer Baustelle.« »Mann!« Sie schaltete die Scheinwerfer aus. Das kalkige, vom Mond beschienene Weiß des Geländes leuchtete auf. Auf schwarzen LKW-Anhängern hinter dem Bauzaun stand Probst in großen roten Lettern. Duane zog eine Pocketkamera aus der Jackentasche und stieg aus. Luisa folgte ihm mit ihrem Pappbecher Wein. »Was soll die Kamera?« »Ich bin eine Art Fotograf.« »Seit wann?« »Seit, was weiß ich, seit ein paar Wochen. Ich habe versucht, was an den Post-Dispatch zu verkaufen.« »Und? Hat's geklappt?« »Nein.« Die Kette am Tor war so locker, dass sie sich mühelos durchzwängen konnten. Sie stiegen ein paar hölzerne Stufen zum Skelett des Lagerhauses hinab, das 100 Meter lang und fast genauso breit war. Etwa alle 6 Meter ragte ein Stahlträger in die Höhe, und hier und da gab es vorfabrizierte Eisentreppen, die sinnlos zwischen den Querträgern des Obergeschosses endeten. Baulampen waren an Pfosten oberhalb des Fundaments aufgereiht. »Du darfst hier nicht fotografieren.« »Warum nicht?« »Wir haben hier nichts zu suchen.« Sie standen zwischen achtlos aufgetürmten Sperrholzverschalungen und gebündelten Rippenstahlstangen, durchhängend und knorrig. Duanes Turnschuhe brachten, als er eine der Treppen hinaufrannte, die nackten Stahlstufen leise zum Klingeln. Luisa dachte an ihre Eltern im Kino. Sie waren in Harold und Maude gegangen. Wahrscheinlich lachte ihre Mutter, und ihr Vater saß mit versteinertem Gesicht neben ihr. Durch die eisernen Parallelogramme über ihrem Kopf konnte sie das W der Cassiopeia erkennen. Nach Süden hin konkurrierten zwei senkrechte Fernsehturmlichterketten wie die beiden Sender, zu denen sie gehörten. LKWs rumpelten auf der Manchester Road vorbei, und Luisa schwankte im Dunkeln und trank ihren Wein, Duane fest im Blick. Am nächsten Morgen wachte sie um 7 auf. Ihr Vater würde erst zur Arbeit und dann zum Tennis fahren, sein Samstagvormittagsprogramm, und im Badezimmer hörte sie ihn pfeifen. Die Melodie kam ihr bekannt vor. Es war die Titelmelodie der Fernsehserie I Love Lucy. In der Küche traf sie auf ihre Mutter, die den Börsenteil des Post-Dispatch las, vor sich eine leere Kaffeetasse. Wie jeden Morgen seit 9 Jahren kaute sie, anstatt zu rauchen, ihre Nägel. »Du bist ja schon wach«, sagte sie. Luisa ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Ich bin krank.« »Erkältet? Was sonst?« Sie griff nach dem bereitgestellten Glas Orangensaft und hustete. »Du warst ziemlich lange weg.« »Mit einem aus der Schule.« Brockenweise erzählte sie, was in der Bar passiert war. Sie stützte das Kinn auf die Hand, den Ellbogen auf das karierte Tischtuch. »Hast du getrunken?« »Das ist kein Kater, Mutter, ich bin krank.« »Dann geh wieder ins Bett.« Sie wollte nicht. Ihr Bett war glühend heiß. »Kann ich dir was zum Frühstück machen?« »Ja, bitte.« Sie war in ihrem Zimmer und sah Bullwinkle, als ihr Vater vom Platz zurückkam. Noch immer pfiff er die Titelmelodie von »I Love Lucy«. Sein Gesicht, gerötet vom Tennis, erschien in der Tür. »Deine Mutter sagt, du seist krank.« Sie rollte sich auf den Rücken, bemühte sich um Freundlichkeit. »Mir geht's schon besser.« Aufstehen ist stets die schlimmste Variante. Daddy erging sich wieder in Redensarten. Toll. Hast du gewonnen? Er lächelte. Dein Onkel ist ein guter Spieler. Sein Blick schweifte ab, sein Lächeln gefror. Onkel Rolf besiegte ihn immer. Wie war der Film? Fragte sie. Oh, sehr lustig. Eine gute Wahl. Deine Mutter war begeistert. Und du? Mir gefiel die Maut. Sehr gut gespielt. Er schwieg einen Moment. Ich gehe jetzt duschen. Kommst du dann zum Essen runter? Der Platten und des Fernsehens überdrüssig verbrachte sie die Mittagszeit kniend vorm Fenster, das Kinn auf den verschränkten Händen. Die Bäume waren in Bewegung, rundliche, weiße Wolken trieben am Himmel. Mr. LeMaster von gegenüber übertraf sich beim Laubhaken selbst. Ein Mann in blauem Lieferwagen warf die Wochenendausgabe des Post-Dispatch in die Einfahrt. Luisa ging nach unten, um sie zu holen. Ihr Vater telefonierte in seinem Arbeitszimmer, bestellte gerade 18-mal Beef Wellington für irgendeine Versammlung. Ihre Mutter war beim Backen. Luisa hörte die Teigrolle klappern und den Sprechrhythmus der Nachrichten um 3. Die Luft draußen war warm und kalt zugleich, wie Fieber mit Schüttelfrost. Mr. LeMaster, der Luisa für verwöhnt hielt, grüßte sie nicht. Sie streifte die Hülle vom Post-Dispatch ab und bis auf die große Comicbeilage und den Hauptteil, der jeden Tag ein paar Witze enthielt, ließ sie alles am Fuß der Treppe liegen. Beides nahm sie mit hoch zu sich ins Bett. Sie wollte mit der Lektüre der Witze beginnen, aber das Foto auf dem Titelblatt machte sie stutzig. Das Foto eines Schwarzen, der dem Fotografen den Finger zeigte. Als Quelle war Dee Thompson, Post-Dispatch, angegeben. Luisa schauderte. Wie konnten die so ein Bild drucken? Und so schnell? Duane hatte doch gesagt, er habe noch gar nichts verkauft. Ein Samstag im Forest Park, lautete die Schlagzeile. Andere Bilder zeigten namenlose Wochenendler, und im Hintergrund von Duanes Foto spielten ein paar Kinder auf dem Sportplatz am Planetarium Football. Der Mund des Schwarzen im Vordergrund war höhnisch verzerrt. Sein Finger zeigte auf den unsichtbaren Fotografen. Nackter Finger und angezogene Leute stand unter dem Foto. Benjamin Brown im Vordergrund ist seit November arbeitslos. Der Mann rechts im Bild blieb anonym. Der Mann rechts im Bild war ein Asiat mit Adlernase und Turban, ein zufälliger Passant. Er blickte so angestrengt zur Seite, dass von seinen Augen nur das Weiße zu sehen war. Er sah aus wie ein Blinder. 8 Stunden später, es regnete, küssten sich Luisa und Duane im Blackburn Park. Als der Regen zu heftig wurde, küssten sie sich im silberfarbenen Audi, den Duane sich für den Abend von seiner Mutter geborgt hatte, weiter. Die Scheiben beschlugen so sehr, dass Fußgänger an der Glendale Road nicht sehen konnten, was im Auto vor sich ging. Luisa hatte Fieber, so um die 38 Grad, aber krank fühlte sie sich kein bisschen. Es war Duane, der immer wieder fragte, ob sie nicht nach Hause müsse. Als sie dann nach Hause kam, war schon alles dunkel. Sie war froh, dass sie nur 1 Stunde Verspätung hatte. Aber kaum hatte sie die Haustür hinter sich geschlossen, wurde sie von ihrem Vater überrascht. Erst erschreckte er sie, dann wurde er auch noch gemein. Sie begriff nicht, wie sich jemand wegen 1 Stunde so aufregen konnte. Vor dem Einschlafen beschloss sie, Duane noch eine Weile für sich zu behalten, selbst wenn sie wieder würde lügen müssen. Als sie am Morgen aufwachte, schien die Sonne, und in Fensternähe war es viel wärmer als am Abend zuvor. Nach dem Frühstück sagte sie zu ihrer Mutter, sie fahre mit Stacy Vögel beobachten. Ihrem Vater sagte sie, seine Hosen seien zu kurz. Dann fuhr sie hinüber zur University City, holte Duane ab und rief von einer Tankstelle bei Stacy an, um sich von ihr Rückendeckung geben zu lassen. Mitten auf einer großen Wiese im Washington State Park breitete sie eine Decke aus und legte sich hin. Eine halbe Meile entfernt, weiter oben am Hang des Flusstals, ringelte sich der Rauch verlöschender Lagerfeuer in den Himmel. Camper schütteten Wasser in die Glut, packten ihr Zelt in den Kofferraum. Für sie war es die Stunde der feucht gewordenen Schlafsäcke und der Trostlosigkeit. Ihre Gedanken waren schon bei den Verpflichtungen am Montag, während Luisa strahlend in der Sonne lag. Die Augen ihres neuen Freundes glänzten. Er habe gut geschlafen, sagte er, und diesmal eine größere Kamera mitgebracht. Eine Canon. Psch, psch, psch, psch, psch, psch. Was soll das? Vögel mögen sowas, sagte sie. Psch, psch, psch, psch, psch, psch, psch. Psch, psch, psch, psch, psch, psch. Welche Vögel? Alle. Sie werden neugierig. Sie wundern sich, was da los ist. Siehst du? Sie zeigte auf das Weidengebüsch, in dem es rot-weiß aufblitzte. Was ist das für einer? Die Rötelgrundammer. Einer meiner Lieblingsvögel. Wie viele? Psst. Sch, sch, sch, sch, sch, sch. Wie viele Arten kennst du denn? Flüsterte er. Dieses Jahr habe ich 112 gesehen. Etwa 150 will ich irgendwann gesehen haben, was nicht besonders viel ist. Klingt aber so. Wirklich? Sie lehnte sich gegen ihn und warf ihn um. Wirklich? Wirklich? Fieber und Medikamente machten, dass sie sich schwer fühlte. Eine warme, erstickende Decke. Wirklich? Wirklich? Sie legte sich auf ihn, Arme auf Arme, Beine auf Beine. Sein steifes Glied drückte gegen ihren Hüftknochen. Lange blieben sie so liegen. Luisa konnte sich selbst sehen, wie sie da lag und aus einer Perspektive schaute, die undenkbar gewesen wäre, hätten ihre Eltern gewusst, mit wem sie zusammen war. In derselben Minute bereitete ihre Mutter in Webster Groves das Abendessen vor und ihr Vater sah Football. Sie erwarteten ihre Tochter bald zurück. »Hör mal!« Duane wand sich unter ihr. »Gänse riefen!« Luisa rollte sich auf den Rücken und sah eine V-förmige Staffel Kanadagänse nach Süden fliegen. Sie musste niesen vom Staub, von der Sonne. »Setz dich mal kurz hin«, sagte Duane. Er schraubte ein kompakteres Objektiv auf. »Gesundheit heißt das.« Er legte sich auf den Bauch und machte ein halbes Dutzend Fotos von ihr. »Was für Gänse sind es?« Sie sah ihnen nach. »Sieh nicht hin. Lächle.« Sie sah ihnen nach. »Sieh nicht hin. Lächle. Wisch dir den Schnurrbart ab.« Sie lächelte die davonziehenden Gänse an. »Komm ich in die Zeitung?« »Lächeln. Du bist ein Traum. Lächle mich an.« »Dich?« Sie hörte auf zu lächeln und blickte zu ihm. »Wieso?« »Damit keiner auf die Idee kommt, er sieht was anderes als ein Bild. Ich möchte als Fotograf in dem Bild enthalten sein.« »Ich glaube, das hast du dir zurechtgelegt«, sagte sie. »Kann schon sein.« »Hast du das auch denen vom Post-Dispatch erzählt?« »Gar nichts erzählt habe ich denen. Ich bin mit ein paar Fotos hin und sie haben mich mit Sprüchen abgespeist. Und dann gestern Morgen setzten die mich auf ihre Lohnliste. Und ich dachte, sie würden mir mitteilen, sie hätten meine Bilder verschlammt.« »Du hast wirklich Glück?« »Ich weiß. Du bist mein Glücksstern. Jetzt kann ich meine Miete zahlen.« »Miete? Wie seltsam. Die Miete zahlen. Wie langweilig.« »Magst du mich?« fragte sie. »Was meinst du? Warum magst du mich?« »Weil du schlau bist und schön und im richtigen Moment zur Stelle warst.« »Willst du zurück in deine Wohnung?« »Später vielleicht. Dann lieber gleich. Ich muss um 6 zu Hause sein.« Hinter dem ersten Abschlag des 18-Loch-Golfplatzes im Forest Park kam der Starter aus seiner Hütte und rief zwei Namen auf. »Davis und White?« R.C. White und sein Schwager Clarence Davis erhoben sich von einer Bank und ließen sich ihre Karten geben. »Ein Zweier«, sagte der Starter missbilligend. Er heftete seinen Blick auf die linke Schulter. Er hatte keinen linken Arm. »Wir spielen langsam«, beruhigte ihn R.C. »Wir haben Geduld.« »Naja, aber warten Sie, bis die Jungs da oben abgeschlagen haben.« »Machen wir gern«, sagte Clarence. 5 oder 6 Flights tummelten sich hinter ihnen, warteten auf ihren Abschlag. Es war Samstagmorgen und obwohl die Sonne erst in einer halben Stunde über den Bäumen auftauchen würde, war die Luft schon diesig. R.C. öffnete eine Büchse Hermaker, nahm einen Probeschluck und klemmte sie am Gurt seines Trolleys fest. Er zog die Hülle von seinem Driver und machte ein paar wuchtige Übungsschläge zum Aufwärmen. »Pass doch auf«, sagte Clarence und wischte sich taufeuchte Grasfetzen vom Ärmel. Er trug schwarze Baumwollchinos, ein gelbbraunes Sporthemd und weiße Golfschuhe. R.C. war in Jeans und Turnschuhen und T-Shirt. Er warf einen prüfenden Blick auf die Golfbahn, auf der sich die Spieler einer jungen weißen Vierergruppe verteilt hatten und gegenseitig nicht aus den Augen ließen. Das erste Grün schwebte fern und kaum sichtbar in Par-4-Distanz über dem Gelände, ein flüchtiger Nebelfleck, den die Vierergruppe einkreisen und festnageln wollte. Clarence schwenkte die Hüften wie ein Pro. Er war der älteste Bruder von Arcees Frau und hatte Arcee seinen alten Satz Golfschläger vor 2 Jahren zu Weihnachten geschenkt. Seitdem musste Arcee jeden Samstag mit ihm spielen. »Auf geht's, du hast den ersten Schlag«, sagte Arcee. Clarence fixierte den Ball und hob den Driver mit einstudierter Lässigkeit. »Wie es im Buche steht«, dachte Arcee, »so war Clarence nun mal.« Als er gespannt wie ein Bogen war, entlud sich sein Schlag. Der Driver pfiff. Clarence traf den Ball und nickte zufrieden, als würde er ein Kompliment entgegennehmen. PC platzierte Tee und Ball und ohne vorher zu proben, schlug er ab. Er taumelte rückwärts und spähte in den Himmel. Mist! »Wenn das mal nicht eine Meile hoch ist«, sagte Clarence, »du hast gewaltigen Auftrieb, das muss man dir lassen.« »Das war von unten. Ich hab ihn von unten erwischt.« Der Ball landete in weniger als 60 Meter Entfernung, so nah, dass sie den matten Aufprall hören konnten. Sie steckten die Driver in die Taschen und liefen los. Es stellte sich heraus, dass Clarence einen Bunker getroffen hatte. Arcee, der mit seinen Eisen gut zurechtkam, erreichte das Grün in 3 Schlägen. Sie mussten Platanenblätter beiseite schieben, bevor sie putten konnten. Schon waren Arcees Füße nass. Als er puttete, bewegte sich der Ball gebremst und mit leisem Zischen wie eine Farbrolle durchs Gras, spritzte Tröpfchen in alle Richtungen. Nach dem nächsten Loch spielten sie an denen, die vor ihnen waren, vorbei, was ihnen Bogies bescherte. Da sich am 3. Abschlag eine Fünfergruppe aufhielt, setzten sie sich auf eine Bank. Das Loch, ein Par-3, erforderte einen langen Schlag über einen Bach und einen steilen, kahlen Hang hinauf. Die Fünfergruppe schoss Ball auf Ball ins Hindernis. Clarence zündete sich eine Zigarre an und schaute ihn mit verhaltenem, aber vielsagendem Lächeln zu. Er hatte schwerliedrige, gütige Augen, seine Haut traf etwa den Farbton von Pekannüssen, seine Augenbrauen und Koteletten waren angegraut. Arcee bewunderte Clarence. Eine Möglichkeit zum Ausdruck zu bringen, dass sie verschieden waren und er die Unterschiede billigte. Clarence hatte eine Abrissfirma und jede Menge Aufträge. Er sang im Baptistenchor, er war Mitglied der Urban League, einer schwarzen Organisation, er richtete Straßenfeste aus. Der Bruder seiner Frau war Ronald Struthers, ein Stadtrat, der eines Tages Bürgermeister sein würde, und diese Verbindung schadete Clarence und dessen Firma nicht im geringsten. Sein ältester Sohn Stanley war in der Highschool ein gefeierter Halfback. Seine Frau Kate war die schönste Frau, die Arcee kannte, schöner noch als seine eigene Frau Annie, die kleine Schwester von Clarence, obwohl nicht halb so verführerisch. Annie war erst 26. In den 3 Jahren seit seiner Heirat hatte sich Clarence des Öfteren um ihn gekümmert. Manchmal, etwa als er Arcee seine Golfschläger schenkte, wirkten seine Freundschaftsgesten vorbedacht, ein wenig zu sehr davon diktiert, dass Arcee seinen einzigen Bruder in Vietnam verloren hatte. Aber Annie gab Arcee zu verstehen, er solle sich nicht zu viel auf die Golfschläger einbilden, denn Kate hätte gegen die Anschaffung neuer protestiert, wäre Clarence noch im Besitz der alten gewesen. »Hast du gehört, Bryant Hooper?« Clarence sog genüsslich an seiner Zigarre. »Was ist mit ihm?« »Kopfschuss«, sagte Clarence, »am Donnerstagmorgen.« »Mein Gott!« Hooper war Polizeidetektiv, Drogendezernat. »Tot?« »Nein, er wird's schaffen. Hat eine Wange und einen Zahn verloren. Hässliche Wunde, hätte aber schlimmer kommen können. Gestern Abend war ich im Krankenhaus.« »Wie ist das passiert?« »Oh, reine Routine, Arcee, reine Routine. Ein bewaffneter Dealer. Ein Ex-Dealer.« »Wieso?« »Sie haben ihn kalt gemacht.« Clarence schloss die Augen. »Da waren noch 7 andere im Gebäude. Das ist so ein Treffpunkt nördlich vom Columbus Square. Ein Ex-Treffpunkt.« »Wieso?« »Der Besitzer hatte eine Razzia beantragt, und als es Hoop erwischte, haben seine Leute Tränengas eingesetzt. Der Laden ist abgebrannt bis auf die Grundmauern, in 0,0 nichts.« Clarence drehte sich zu Arcee um. »Und weißt du, was komisch ist?« Arcee zuckte die Schultern. »Das Komische ist, dass das Haus Ronald Struthers gehört.« »War es versichert?« »Klar, Bombengeschäft für ihn. Eine Menge Kohle für nichts und wieder nichts.« »Klingt aber wie ein Zufall«, sagte Arcee und trank sein Bier aus. Klar war es ein Zufall. Aber da steckt was dahinter, Bruder, da steckt was dahinter. Die Leute am Abschlag winkten Clarence zu. Clarence legte die Zigarre auf die Bank, griff nach seinem Siebener-Eisen und dankte ihm. Nach ein paar sanften Übungsschwüngen schickte er den Ball mit einem perfekten Schlag aufs Grün. Das Bild des aalglatten Stadtrats Ronald Struthers im Dreiteiler kam R.C. beim Abschlag in die Quere. Er schloss die Augen und, tief ansetzen, Junge, schlug den Ball zu flach. Der aber schaffte das Hindernis trotzdem und hüpfte den Hang hinauf. Clarence lochte eins unter Par ein. R.C. schlug den ersten Putt meilenweit daneben. Er schlug den zweiten daneben. Und auch den dritten. Clarence stand mit an die Brust gedrückter Richtungsflagge da und machte ein Gesicht, als würde er beim Ersäufen junger Hunde zuschauen. Ein paar aus der Fünfergruppe räusperten sich. R.C. fühlte sich von Gott und der Welt verlassen. Die aufsteigende Sonne blendete ihn, und der Bierschwips bewirkte, dass sich seine Arme anfühlten, als wären sie 2 Meter lang. Er toppte seinen vierten Putt. Da er nun schon weit über Par war, tief im Bogieland, fing er an zu hasten, zu schludern, zu versagen, und es kümmerte ihn weniger und weniger. Wenn Clarence unruhig wurde, sagte R.C. nur, steck ihn ein. Der Ball war noch 60 Zentimeter vom Loch entfernt, als Clarence sagte, den Schlag schenke ich dir. R.C. schoss den Ball aus dem Grün. Ganze 8 Golfer standen beim vierten Abschlag. Clarence zog R.C. hinter ein buschiges Gebüsch. Du spielst ja mit geschlossenen Augen, Mann, flüsterte er ihm zu. R.C. schloss die Augen. Ich weiß. Kopf runter, Auge am Ball, so ist die Regel. R.C. spuckte aus. Ich weiß. Ich muss mich nur sammeln, wart's ab. Mit einem Tee kratzte er das angetrocknete Gras aus den Ritzen des Schlägerkopfs. An einen Driver gehörte kein Gras. Kopf runter und du sparst dir 20 Schläge pro Runde. Also, wie war das mit Struthers, fragte R.C. Clarence gab seiner Zigarre erneut Feuer und musterte sie fachmännisch. Winzige Schweißtröpfchen glitzerten an seinen Koteletten. Ronald, sagte er, hat sich sehr verändert. Der ändert sich nie. Doch, widersprach Clarence. Er hält jetzt zu unserer neuen Polizeichefin. Woher weißt du das? Allein schon die Art, wie er redet und sich benimmt. Wie ein Roboter, R.C. Der Mann ist falsch und von irgendwo fließt Geld. Das kleine Büro in der Cass Avenue? Ist nicht mehr. Jetzt hat er eine ganze Etage gemietet, da bei den Adventisten. Seit dem 1. Oktober hat er 9 neue Angestellte und er macht kein Geheimnis daraus. Ich sage zu ihm, hey Rondo, hast du im Lotto gewonnen? Da wird er ganz förmlich und sagt, alles Provisionen, Clarence. Gesetze werden hier nicht gebrochen. R.C. nickte. Genau so, sagte Clarence, als hätte ich ihm was unterstellt. Ist mir aber egal, ich habe ein dickes Fell. Doch dann frage ich, du weißt schon, die übliche Höflichkeitsfrage. Wer kauft denn hier von wem? Verstehst du? Und da hat der mich angeguckt. Clarence machte den Blick nach, ein tückisches Schielen. Und dann sagt er gewisse Kunden, als wäre ich nicht sein Schwager, sondern von der Steuerfahndung. Also sage ich, okay, Rondo, wir sehen uns. Und er, Moment mal, Clarence. Und das war nicht der Ronald Struthers, der das Homer Phillips Hospital retten will. Er also sagt, nächsten Monat werden sie hier massiv Häuser abreißen. Ich sage, wirklich? Er, ja, ich frage, wer genau? Da sagt er, Leute, denen man keine Fragen stellt. Und ich, für solche Typen will ich nicht arbeiten. Sagt er, du wirst sie schätzen lernen, bevor das Jahr zu Ende ist. Sag ihm, er kann dich mal, meinte R.C. Clarence schloss die Augen und leckte sich über die Lippen. Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht, ich habe 4 halbwüchsige Kinder und du hast mich nicht nach Jammu gefragt. Jammu. R.C. hatte genug von dem Thema. Er wollte wieder an den Ball. Genau, Jammu. Diese Razzia am Donnerstag, bei der es Hooper erwischt hat. Sowas hätten die unter Bill O'Connell niemals gemacht. Zu gefährlich. Und wozu auch? Aber jetzt rollen sie die Gegend auf. Ein Haus nach dem anderen setzen die Junkies und die Penner und sogar Familien auf die Straße. Und zäunen alles ab. Letzte Woche habe ich ein paar 2 Familienhäuser abgerissen, die waren über 3 Meter hoch eingezäunt. 3,20 Meter. Und ich brauche kein Genie zu sein, um zu kapieren, wo sich Ronalds neue Kunden eingekauft haben. In diesem maroden Viertel östlich der Rumbold Avenue, da tut sich auch was. Jammu führten richtigen Häuserkampf und irgendwer kauft derweil die Grundstücke auf. Ronald steckt damit drin, das schwöre ich dir. Und noch jemand. Cleon. Cleon, so viel wusste Arcy, konnte nur Cleon Toussaint sein. Ein skrupelloser Slumlord und alter Feind von Ronald Struthers. Er saß im Rollstuhl, aber niemand bedauerte ihn. »Wer sagt das?« fragte Arcy und befingerte seinen Driver. »Der Stadtklatsch. Mr. Toussaint ist jetzt stolzer Besitzer von 1¼ Meile Straßenfront südlich der Eastern Avenue, wovon ihm vor 4 Wochen noch nichts gehörte. Ein ganzes Viertel, Arcy. Sogar die Mülldeponie an der Eastern hat er gekauft. Alles nach dem 1. Oktober, und ihm ist scheißegal, ob es die ganze Welt erfährt.« »Woher hat er das Geld?« »Auf die Frage habe ich gewartet. Keiner weiß, wo er das Geld her hat. Ich nicht und keiner sonst. Aber ich weiß, wo sein Bruder arbeitet.« Arcy, ins Schwitzen geraten, fröstelte. John Toussaint, der Bruder des noch widerlicheren Cleon, war Kommandant des 7. Polizeireviers und war es schon nicht mehr. Jammu hatte ihn im September befördert und in die Zentrale geholt. Schon die Art, wie Ronald über Jammu redet, als wäre sie eine Heilige. Sie ist... Hinter den Büschen kam ein Golfer zum Vorschein. »Jungs, ihr könnt an uns vorbeispielen.« Clarence blickte den Mann verwundert an. »Das ist nett von Ihnen.« Arcy flüsterte er zu. »Wir kommen später darauf zurück.« Die Männer am Abschlag hantierten ungeduldig mit den Schlägern. Vielleicht bereuten sie ihr Entgegenkommen. Clarence setzte das Tee, spuckte in die Hände, nahm Aufstellung und schickte einen Steilschuss über den Art Hill, das stattliche erste Teilstück dieser Par-5-Distanz. Der Teich am Fuß des Hügels lag still wie frischer Aspik. Blätter unbewegt betupften ihn. Auf dem Hügel ergriff die Morgensonne Besitz vom Mauerwerk des Museums. Mit gesenktem Kopf, die Augen am Ball, lieferte Arcy den ersten sauberen Abschlag dieses Tages. Sein Ball ging neben dem von Clarence nieder und rollte den nächsten Hügel hinauf. »Weiter so«, riet Clarence. Nachdem Clarence seinen Ball zwischen die Pappeln an einem Seitenarm des Teiches geschossen hatte, schlug Arcy den seinen mit einem prächtigen Fairway-Holz über den zweiten Hügel und außer Sicht. In der Hoffnung, ihn irgendwo in der Nähe der Flagge zu finden, stieg er über die Kuppe. Statt des Balls sah er jede Menge Platanenblätter. Sie bedeckten das Grün und das davorliegende Fairway. Weißlich und glänzend sahen sie aus wie Golfbälle. Er begann, das Grün abzusuchen. Clarence' dritter Schlag flog über ihn hinweg gegen einen Platanenstamm und prallte günstig ab. »Ist er weg?« Clarence war guter Dinge, als er übers Grün lief. Die Schläger in seiner Tasche klapperten. »Siehst du meinen?« Im Kreis gehend kickte Arcy Blätter fort, bis ihm schwindlig wurde. Das Grün fing an zu schwanken. Er blickte in den Himmel und sah das Negativmuster von Millionen Blättern. Schließlich musste er einen neuen Ball in den Bunker droppen, die Strafe schlucken und von dort weiterspielen. Clarence verpatzte seinen Annäherungsschlag, aber es gelang ihm, den Ball zu einem Bogey einzulochen. Als er an der Flagge zog, um ihn herauszuholen, erstarrte er. »Arcy, Junge«, sagte er zu etwas in dem Loch, »jetzt mal ganz ehrlich, was für einen Ball hattest du gespielt?« Arcy überlegte. »Ein Wilson, 3 Punkte.« »Mit 2 Schlägen eingelocht.« Clarence beugte sich immer noch über das Loch. »Ein Albatros! Hast du ein Schwein, Junge?« 6 Monate nach Abschluss der Highschool war Arcy eingezogen und nach Fort Leonard Wood geschickt worden, wo Feldwebel ihm all das beigebracht hatten, was er brauchte, um für Vietcong-Rebellen zu einem guten Kanonenfutter zu werden. Als sich seine Kompanie einschiffte, wurde er jedoch zu den Sanitätern abkommandiert, was ihm eine lange Reise ersparte. Dankbar für sein Glück und von Natur aus genügsam, verlängerte er 2-mal den Dienst. Seine Kriegserfahrung bestand einzig und allein im Abtippen von Krankenblättern. Trotzdem, als er nach St. Louis zurückkehrte, fiel es ihm schwer, sich wieder einzuleben. Zwar hieß es, dass die Armee kleine Jungen zu Männern mache, oft aber verwandelte sie Männer in Säuglinge, weil sie im Unterschied zu einem Kloster, einer Universität oder einer Firma kein Ethos kannte. Ließ der Druck nach, hing man faul herum, das kam ganz automatisch. Arcy trank nicht oft, aber wenn er trank, dann richtig. Sein häufigstes Wort war Möse. Arcy blödelte und kicherte und schlief bei jeder Gelegenheit. Es war die Moral des Abschaums. Alte Freunde in St. Louis gingen ihm aus dem Weg, mögliche neue blieben misstrauisch. Wenn sie ihn nach seinem Namen fragten, zuckte er die Schultern und sagte, »Richard, glaube ich.« »Glaubst du?« Sie versuchten es mit Ricky, Rick, Rich, Richie, Dicky, Dick, White und White Man. Sie nannten ihn auch Ice, weil er einen Job bei der Eisfabrik an der North Grand Avenue gefunden hatte. Er war nicht dumm, nur unentschlossen. Schließlich legte er sich auf den Namen R.C. fest, was für Richard Craig stand, seine beiden Vornamen. Er wurde Vorarbeiter in der Eisfabrik. Als er 30 war, lernte er die junge Gabelstaplerfahrerin Annie Davis kennen. 4 Jahre später hatten sie eine gute Wohnung und einen 3-jährigen Sohn. Und dann im Juli, dem Monat, in dem man es am wenigsten erwartete, machte die Eisfabrik dicht. Clarence bot Arcy sofort eine Anstellung an, die er sofort ablehnte, denn entweder musste Clarence jemanden entlassen, um Platz für ihn zu schaffen, oder er bezahlte ihn, ohne etwas von ihm zu haben, nur aus Mitleid. Seit 3 Monaten also arbeitete Arcy jetzt als Parkplatzwächter für den Radio- und Fernsehsender KSLX in der Stadt. Es war ein Witz von einem Job, als Notbehelf allerdings akzeptabel und nicht ohne gewisse Herausforderungen. Der Sender hatte sein Personal in den letzten 10 Jahren um mehr als ein Drittel verstärkt, ohne den Parkplatz zu vergrößern. Arcy musste eine Menge Autos jonglieren, und das mit Tempo, besonders während der Stoßzeiten morgens und abends. Wenn die Autos 4 Reihen tief geparkt waren und er eins aus der hinteren Reihe holen musste, war das wie bei einem der Schiebepuzzles, bei denen man nur ein Feld frei hat, mit dem gewichtigen Unterschied, dass Autos nicht seitwärts zu bewegen sind. Man musste genau im Auge behalten, wer zu welcher Zeit welches Auto benötigte und immer ein wenig Spielraum lassen. Im August hatte Mr. Hutchinson, Generalintendant der Sendeanstalt und des Senders Spitzenmann im Mittelwesten, 4 Stunden nach der Ankündigung, er werde für 3 Tage nach New York fliegen, um seinen Lincoln gebeten. Und Arcy befreite den Lincoln in weniger als 50 Sekunden. Er stoppte die Zeit, indem er 3 viertürige Schlitten in Parklücken zwängte, in die er zuvor nicht einmal gewagt hätte, ein Fahrrad zu stellen. Am Montagmorgen aber, nachdem er Clarence mit seinem Albatross gedemütigt hatte, es war der Morgen des Tags vor Halloween, verlangte ihm ein VIP das Unmögliche ab. Dieser VIP, ein dunkelhäutiger Ausländer, hatte Stein und Bein geschworen, er werde seinen Skylark nicht vor 2 Uhr am Nachmittag brauchen. Er habe auf Geschäftsführungsebene zu tun. Also wies ihn R.C. auf einen Platz für mittellange Parkzeiten gleich vorn an der Straße und ließ Cliff Quinlan, seinen Alpha, davor parken. Quinlan, der Star-Reporter des Senders, hatte von einem 10-Uhr-Termin gesprochen und seine Schlüssel mitgenommen. R.C. hatte nichts dagegen gehabt, schließlich lagen zwischen 10 und 14 Uhr ganze 4 Stunden. Um 9:30 kam der VIP aus dem Gebäude und forderte seinen Wagen. R.C. verkniff sich den ersten Impuls, nämlich loszubrüllen, und bat den Mann, sich eine 30 Minuten zu gedulden. »Nein, guter Mann.« Der VIP zeigte auf den Skylark, als wäre er ein Stock, den R.C. apportieren sollte. »Holen Sie sofort mein Auto.« R.C. kratzte sich am borstigen Hinterkopf. Wegen seiner kräftigen Augenbrauenbogen, seiner großen Ohren und seiner delikaten Nase hielt er es für angebracht, sein Haar kurz zu halten. »Sie haben da ein Problem«, sagte er, »das ich nicht lösen kann.« Es war ein grauer, drückend heißer Morgen in St. Louis. Passanten auf der Olive Street hatten ihre Schritte gebremst, um einen Blick auf den Skylark zu werfen. Der VIP wartete, bis sie außer Hörweite waren. Dann richtete er seine Krawatte, ein silberglänzendes Ding, das zu einer wahren Kartoffel von Knoten gebunden war, und sagte, »Hören Sie, ich bin vom indischen Staatsrundfunk. Ich mache hier einen Höflichkeitsbesuch, also erwarte ich Höflichkeit.« Eine ausgestreckte Handfläche streckte sich Arcy entgegen. Auf ihr lag ein 50-Dollar-Schein. »Oh Mann, Sie sehen das falsch, Mann. Das hat nichts mit Wirtschaft zu tun, nur mit Physik.« Die Hand wich nicht zurück, zitterte auch nicht. »Na gut«, murmelte Arcy und nahm den Schein. »Ich sag nicht, dass das leicht wird.« Er quetschte sich an Cliff Quinlans Alpha vorbei, stieg in den Skylark und rieb sich die Hände. 50 Mäuse. Der Typ sollte lieber die Wechselkurse studieren. Arcee konzentrierte sich. Wenn er das Baby so lange vor- und zurückschaukelte, bis er es 2 Fuß nach links bewegt hatte, konnte er Gas geben und mit den Vorderrädern die Parkschwelle überwinden und dann so lange rangieren, bis er auch mit den Hinterrädern über die Schwelle kam, scharf bremsen und auf dem Bürgersteig zurücksetzen bis zu dem VIP. Er startete den Motor, drehte das Lenkrad bis zum Anschlag nach links und rollte so weit wie möglich auf das Eisengeländer zu. Vorsicht, Vorsicht. Er drehte das Lenkrad ganz nach rechts, bis die Lenksäule ächzend protestierte, näherte sich dem Alpha auf einen Millimeter und wiederholte den Vorgang. 6-mal setzte er vor und zurück. Dann kam der schwierige Teil. Er musste Gas geben und mit Hilfe der Bremse über die Betonschwelle hüpfen und sofort stoppen. Und nun war Quinlans Kotflügel in Gefahr, nicht mehr die Stoßstange. Arcee ruckte in kleinen Sprüngen zurück. Ein paar Zentimeter, noch ein paar. Er war schon dicht am Kotflügel, stieß aber noch ein winziges Stück weiter zurück. Da hörte er den Knall. Die Wirkung war katastrophal. Die Erde bebte, das Auto bebte, das Gebäude dröhnte ihm im Schädel. Vor Schreck gab er Gas, statt zu bremsen. Die schmerzende Taubheit ließ nach. Er hörte Glas und Metall, große Brocken in die Autos krachen. Das andere Ende des Parkplatzes war ein Inferno aus schwarzem Rauch und gelben Flammen. Arcee stieß die Tür auf, zerkratzte sie an der Parkschwelle und rannte zu dem VIP. Der Mann lag flach auf dem Boden, hatte die Hände über dem Kopf. Er lag mitten in einer Ölpfütze. Die Flammen prasselten und donnerten, manche sichtbar nur als Turbulenzen in der Luft. Jetzt sah Arcee den Ursprung des Infernos. Mr. Hutchinsons Lincoln. Die vorderen 2/3 waren nicht mehr vorhanden. Mr. Stroms Buick Regal war umgekippt. Ringsum fehlten den Autos Front- und Seitenscheiben. Schon näherten sich Sirenen. Arcee blickte sich um. In seiner Hilflosigkeit sprang er auf und ab. Der Mann rührte sich. Arcee kniete sich hin. »Alles in Ordnung, Mister?« Der Mann nickte. Seine Augen waren weit aufgerissen. »Jesus, Jesus, Jesus«, sagte Arcee. »Was ist passiert?« »Nichts, nichts. Ich hab nichts gesehen. Eine Explosion. Jesus.« Oder hatte der Mann etwa eine andere Religion? Arcee zögerte. »Nichts für ungut«, sagte er dann. Es war, als hätte die bloße Luft Direktalarm ausgelöst. Ein Löschzug traf ein. Männer, die eine riesige Wiese mit riesigen Schläuchen wässerten, noch bevor sie überhaupt aus ihrem Fahrzeug gestiegen waren. Ein Streifenwagen bog von der Olive Street ein und hätte Arcee und den Mann beinahe überfahren. Er bremste scharf. Türen öffneten sich. »Sind Sie hier angestellt?« Arcee blickte auf. Die Frau, die ihn ansprach, war Jammu. »Ich parke Autos«, sagte er. »Ist der Mann da verletzt?« »Soviel ich sehe, nein.« Arcee musterte Jammu, als sie sich über den VIP beugte. Wie klein diese Frau war. Noch kleiner als auf den Fotos. Sie trug einen hellgrauen Trenchcoat. Ihr offenes Haar war hinter die Ohren gesteckt. Obwohl selbst nur ein Weltergewicht, staunte Arcee. So eine winzige Frau. Der Mann rappelte sich hoch. Auf seinem Anzug zeigte sich ein großer, knittriger Ölfleck. Jammu wandte sich an Arcee. »Wem gehört der Wagen?« »Mr. Hutchinson, er ist der...« »Ich weiß, wer er ist.« »Wie ist es passiert?« »Keine Ahnung.« »Was heißt keine Ahnung?« Arcee schwitzte. »Ich wollte den Skylark von dem Mann hier rausholen. Ist ziemlich eng, der Parkplatz, wissen Sie. Und das Nächste, an das ich mich erinnere...« Er erzählte ihr alles, was er gesehen hatte. Gesehen hatte er nichts. Trotzdem ließ sie ihn nicht aus den Augen. Als wollte sie sich sein Gesicht einprägen, dachte er. Nachdem er ihr Namen und Adresse genannt hatte, bedankte sie sich und strich ihm im Gehen über das Handgelenk. Die Haut glühte. Jammu ging zu dem rauchenden Wrack, das schon abgesperrt war. Arcee blickte hilflos umher. Er wusste noch immer nicht, was er machen sollte. Ihm fiel auf, dass der Mann und der Streifenwagen verschwunden waren. Er hatte eine Beule in Cliff Quinlans Kotflügel gefahren, das war das Schlimmste. Er wusste es, ohne nachsehen zu müssen. Dieser Job war ein Witz, aber keiner, über den er noch lachen konnte. Und Arsi war kein Dummkopf. An der Polizeiakademie nahmen sie Bewerbungen entgegen. Nachmittag, 1:15. Jammu stand am Fenster eines Zimmers im 22. Stock des Hotels Clarion und schickte ein Gähnen zu den Kohlen- und Getreidesilos über den Mississippi. Diesseits des Flusses trotteten Teilnehmer eines Jungunternehmerkongresses mit Strohhüten aus Papier zum Gateway Arch. Jammu betrachtete das Spiegelbild ihres Gastes in der Fensterscheibe. Karam Bhandari saß am Fußende des Doppelbetts und pellte die Silberfolie von der Flasche Mumm zwischen seinen Beinen. Bhandari war der Anwalt und gelegentlich auch spirituelle Berater ihrer Mutter. Obwohl er aus einer Jain-Familie kam, war er Fleischesser durch und durch, mit dicken Lidern und saurierähnlich facettierter Haut. Jammu hatte ihn nie gemocht, fühlte sich aber verpflichtet, ihm den Aufenthalt in St. Louis so angenehm wie möglich zu machen. Am Vormittag hatte sie ihn eine Bombe zünden lassen. Der Korken knallte. Bhandari trat mit zwei sprudelnden Plastiksektkelchen ans Fenster. Er hatte das ölverschmierte Hemd gewechselt, nicht aber das Unterhemd, und das Öl durchtränkte allmählich den Stoff des frischen Hemds. Er hob das Glas und zeigte seine kleinen, scharfen Zähne. »Auf dein Vorhaben«, sagte er. Jammu erwiderte den Toast mit den Augenbrauen und leerte ihr Glas. Bhandari hatte ein handfestes Interesse an ihrem Vorhaben. Wenn sie heute müde wirkte, und sie war es tatsächlich, lag das an der nächtlichen Besprechung mit Bhandari in ihrem Büro. Bhandaris Spezialität waren undurchsichtiges Schweigen und übellaunige Seufzer. Maman hatte ihn geschickt, damit er die Verwaltung ihrer Investitionen überprüfte, mit Jammu und mit Asher Hamaker konferierte und, so nannte sie es, ein Gespür für die Lage entwickelte. Maman hatte das Recht, ihn zu schicken, da sie 14,5 Millionen Dollar in den Immobilienmarkt von St. Louis pumpte und weitere 500.000 für Schweigegelder hergab. Nun aber war Bhandari der Gast der Person, deren Kompetenz er bestätigen oder in Abrede stellen sollte. Das führte zu Spannungen. »Ganz und gar unmöglich«, sagte er gerade, »du brauchst einfach einen Vollzeitbuchhalter.« »Aber ich sagte dir doch, ich habe Singh«, wandte sie ein. »Ich habe Ashers«, »verstehe. Darf ich fragen, warum dieser Mr. Singh heute Abend nicht da ist?« »Balwan Singh, Karam, du kennst Balwan. Er ist heute Abend in Illinois.« »Ach so, dieser Singh.« »Dem ist nicht zu trauen, Essie. Bestimmt gibt es noch andere.« »Wir haben Ashers Buchhalter und ihre Anwälte, die sie dir leider nicht vorstellen will. Aber Singh ist ein fähiger Mann. Und egal, was Maman dir erzählt hat, er ist absolut vertrauenswürdig.« Bhandari zog zwinkernd ein Eselsgesicht. »Bestimmt gibt es noch andere.« Wieder mit der Mummflasche in der Hand langte er das Kinn an Jammus Schulter um sie herum und schenkte ihr nach. Heute war er besserer Laune. Schließlich hatte sie ihm die Bombe anvertraut. Sie gab seiner Wange einen mütterlichen Klaps. »Danke, Karam«, sagte sie und nahm einen Schluck. »Hast du den Sender?« Er trat einen Schritt zurück und kramte in der Jackentasche, holte den Sender heraus und legte ihn aufs Fensterbrett. »Ja, hier ist er.« Sie schwiegen. Der Himmel wurde ein wenig dunkler. »Ist der Sender dein Werk?« »Nur der Bauplan.« »Und du findest immer noch die Zeit, Polizeichefin zu sein.« Jammu lächelte. »Der Bauplan ist alt, ganz normaler Standard.« »Und das Auto?« »Es gehörte einem Mann namens Hutchinson, dem Generalintendanten der Sendeanstalt.« »Und du versuchst, ihn zu erpressen? Darf ich darin einen Akt der Erpressung sehen?« »Nein, wir stellen keine Forderungen.« Ein Regenschleier trieb von Westen her ins Blickfeld, legte sich auf den Arch. »Keine Forderungen«, wiederholte er. »Genau, das wäre sinnlos. Aber du hast mich gebeten, darauf zu achten, dass niemand verletzt wird.« »Noch tun wir den Leuten nichts. Wir wollen ihnen Angst machen. In diesem Fall galt das Hutchinson, aber wir werden so weit gehen, wie es nötig ist.« »Ich muss gestehen, ich verstehe nicht richtig.« Letzte Nacht hatte er nicht verstanden, was sie mit den Northside-Immobilien vorhatte. Ist doch ganz einfach, hatte sie erwidert. Da nicht einmal Maman ausreichend Mittel besaß, eine gut fundierte Panik auszulösen, kauften Ashers Leute kleinere Grundstücke in der Gegend zwischen Fluss und westlicher Stadtgrenze auf und erweckten damit den Eindruck, dass irgendwelche Insider-Tipps die Runde machten. Und sie verstärkten diesen Eindruck noch, indem sie nur Grundstücke kauften, die den lokalen Banken gehörten. Auf diese Weise blieb so viel Land wie möglich in den Händen schwarzer Geschäftsleute, was politisch notwendig war, während die Banken in den Glauben versetzt wurden, dass die Summe aller Investitionen die 14 Millionen Dollar weit überstieg. Denn wer kam schon auf die Idee, jemand könnte es darauf angelegt haben, Grundstücke ausschließlich bei Banken zu kaufen? Bandaris Fingerspitzen strichen über die Ölflecken auf seiner Hemdtasche. Das eigentliche Problem war seine angeborene Unfähigkeit, Gedanken zu begreifen, die eine Frau geäußert hatte. Er zog sich in ein inneres Refugium zurück, das immer stickiger zu werden schien, je länger Jammu redete. Sie beschloss, ihn weiter zu quälen. »Formalismus«, sagte sie, »du weißt doch, Immobilienspekulation ist Formalismus, Karam. Vom Wesen her ahistorisch. Kommt sie erst einmal in Schwung, ich meine, haben wir sie erst einmal angekurbelt, dann läuft sie ganz von selbst und zieht Politik und Wirtschaft mit sich. Der Terror funktioniert genauso. Wir wollen Hutchinson in die Krise versetzen. Wir wollen seine Welt um zwei Dimensionen beschneiden, wollen eine Situation schaffen, die ihm die Verdrängungstechniken abgewöhnt, dank deren er normal, so heißt es doch, denken kann. Hörst du mich, Karam? Hörst du, was ich dir sage?« Bandari schenkte ihr nach. »Trink nur, trink«, sagte er. Sein eigenes Glas führte er so ungeschickt zum Mund, als wollte er den Sekt nicht schlürfen, sondern hinunterstürzen. Offenbar nachträglich hob er das Glas. »Auf dein Vorhaben.« Jammu musste ein ernstes Wort mit Maman reden. Sie war überzeugt, dass Maman, hätte sie gewusst, wie Bandari sich benehmen würde, ihr einen fähigeren Spion geschickt hätte. Oder selbst gekommen wäre. Jammu schob den Ärmel ihrer Strickjacke hoch. 14 Uhr. Der Tag verging schnell. Sie holte tief Luft. Und als sie ausatmete, steckte Bandari, der hinter ihr stand, seine Hände unter ihren Armen durch und legte sie ihr auf die Brüste. Sie sprang zur Seite. Bandari, wieder ganz Anwalt, verlässlicher Berater der Familie, richtete sich auf. »Ich gehe davon aus«, sagte er, »dass im Hinblick auf unsere Neger-V-Leute angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.« Jammu blickte lächelnd auf den Fluss. »Ja«, sagte sie. »Boyd und Toussaint waren kein Problem. Sie hatten ohnehin schon eine Menge Dreck am Stecken. Aber Struthers, wie gesagt, war teuer. Er ist genau der Richtige. Immobilienmakler und Politiker, ein beliebter Stadtrat, der fast was Missionarisches an sich hat. Wir konnten allerdings eine Schmutzgeschichte ausgraben, eine Geliebte, die er sich seit fast 10 Jahren hält. Es war klar, dass er wegen der Familie der Frau, die ziemlich wohlhabend ist, in eine ganze Reihe von Interessenkonflikten geraten ist und entsprechende Verstöße begangen hat. Also hatte ich etwas in der Hand, als ich an ihn herantrat. Genug, um mich zu schützen für den Fall, dass er nicht mitspielen wollte. Genau so war es dann auch, bis wir aufs Geld zu sprechen kamen. Maman hat die Schmiergelder übrigens persönlich gezahlt. Wir knausern nicht, wenn es um meinen Kopf geht. Jammu spürte im Nacken Bandaris Atem. Seine Nase wühlte in ihrem Haar, seine Lippen suchten ein Ziel. Sie drehte sich in seinen Armen und ließ sich auf die Kehle küssen. Über sein zurückgekämmtes Haar hinwegblickend sah sie den luxuriösen Bettüberwurf, den modernen Kunstdruck, die aparte Rauputzdecke des Hotelzimmers. Er öffnete die oberen Knöpfe ihrer Bluse, schnaufte. Die wahrscheinlich beste Metapher für die Krise war sexuelle Gier. Eine alles in Bann schlagende Parallelwelt, ein heimliches Organisationsprinzip. Für ein paar Muskelkontraktionen im Dunkeln versetzten Männer Berge. Das Telefon klingelte. Bandari zeigte keine Reaktion. Er merkte nicht, dass es klingelte. Jammu griff nach der Hand, die an ihrem BH nestelte, und machte sich los. Sie ging zum Telefon, doch kurz davor hielt sie inne. »Es ist besser, du nimmst ab«, sagte sie. Bandari dehnte behutsam seine Nackenmuskulatur und setzte sich aufs Bett. »Hallo?« Er lauschte. »Aber ja. In seinem gönnerhaften Ton erkannte sie, dass es Prinzessin Asha war. Eine weitere Terminverschiebung? Sie knöpfte die Bluse zu und ordnete ihr Haar. Im Büro wurde sie wahrscheinlich schon vermisst. War es ein offener Sarg? Bandari lachte nervös. So lachte er seit 24 Stunden. In der Nacht hatten sie sich irgendwann über JK Exports unterhalten. Mamans Wollfirma und wichtigster Geldkanal zwischen Bombay und Zürich. Bandari hatte von einem aktuellen Vorfall erzählt. Letzte Woche sind ein paar Sikhs in eine Lagerhalle deiner Mutter eingedrungen. Das Wort Sikhs hatte er ausgesprochen, als würde er von Kleidermotten reden. Er hielt den Hörer zu und sagte, Asha kann erst am Abend kommen. Sollen wir uns verabreden? Ich habe heute Abend zu tun. Sag ihr nach Mitternacht. Sag ihr um eins. Am selben Abend fuhr Jim Hutchinson, der Generalintendant des Senders KSLX, mit seiner Frau Bunny nach Hause, die, wie es der Zufall wollte, in der Stadt gewesen war, als die Bombe explodierte. Sie war die Ruhe in Person. Als sie eine Stunde nach der Explosion in seinem Büro auftauchte, war sie nicht wie vielleicht andere Frauen in der Situation ein Nervenbündel. Sie wirkte mürrisch, fast eingeschnappt. Sie rümpfte die Nase. Sie schritt auf und ab. Sie gab ihm keinen Kuss. Nur gut, dass du nicht im Auto warst, sagte sie. Verdammt gut, Bunny. Nachdem sie sich überzeugt hatte, dass er unverletzt war, ging sie einkaufen und kam erst gegen 5:30 zurück, um ihn abzuholen. Er ließ sie fahren. Kaum hatten sie sich in den Verkehr auf dem Highway 40 eingefädelt, fragte sie, weiß man, wer es war? Sie betätigte die Scheibenwischer. Regen fiel aus dem vorzeitig dunkel gewordenen Himmel. Nein, sagte er. Nur gut, dass wir eine Polizei haben, der wir trauen können. Meinst du Jammu? Bunny zuckte die Schultern. Jammu ist in Ordnung. Wirklich? Eine Kette von Bremslichtern, rot wie ein Lavastrom, leuchtete vor ihnen auf. Bunny bremste. Vielleicht hast du was gegen ihre Nationalität, sagte Hutchinson, bevor ihm einfiel, dass Jammu Amerikanerin war. Aber sie hat das ganze Bomben- und Branddezernat auf den Fall angesetzt. Würde das nicht jeder machen? Genau das ist der Punkt, meine Schöne. Was haben Sie gefunden? Nicht viel Brauchbares. Jemand hat der Polizei früh um 6 einen Tipp gegeben, aber der war nicht sehr aufschlussreich. Hm? Hörst du überhaupt zu? Jemand hat der Polizei früh um 6 einen Tipp gegeben, aber sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Jemand rief an und sagte, wenn es passiert, das waren wir. Der Mann in der Zentrale war so geistesgegenwärtig, nicht gleich aufzulegen. Er fragte den Anrufer nach dem Namen und der sagte nur okay. Der Mann fragte noch einmal und der Anrufer sagte okay. Das war der ganze Tipp. Ein toller Tipp. Ich wüsste nicht, dass ich Feinde hätte. Der Polizei habe ich gesagt, es kann eigentlich nur Zufall sein. Allerdings waren in der Innenstadt viele Autos geparkt. Also warum gerade unseres? Bunny wechselte auf die rechte Spur, die ihr schneller vorkam. Es gab praktisch keine Zeugen, fuhr Hutchinson fort, und von der Bombe war nichts übrig. Aber sie haben rausgekriegt, wie sie gelegt wurde. Der Ermittler, mit dem ich nach dem Mittagessen sprach, meinte, es war eins von diesen Kassettenradios, die die schwarzen Jugendlichen mit sich herumschleppen. So ein Wummerding. Gleich zieht sie über die Schwarzen her, dachte er. Aber sie tat es nicht. Es hieß, sagte er weiter, sie hätten Teile davon auf dem ganzen Parkplatz gefunden. Wahrscheinlich wurde das Ding ausgehöhlt und mit Sprengstoff gefüllt, dann unter den Wagen geschoben und ferngezündet. Dynamit aber war es nicht. Hm? Es war Plastiksprengstoff. Was merkwürdig ist. Spricht nicht für Amateure. Aha. Kannst du darüber was im Sender bringen? Warum nicht? Ist schließlich eine Story. Wir können bringen, was wir wollen. Cliff Quinlan vielleicht? Damit der Jammus Laden was anhängen kann? Ist das die Idee? Bis jetzt sind in St. Louis meines Wissens noch nie Autos explodiert, das ist alles. Eine halbe Stunde später, an der Ausfahrt Clayton Road, verließen sie den Highway 40. Es regnete noch immer. Riesige Halloween-Kürbisse aus Plastik grinsten in den Schaufenstern der älteren Geschäfte an der Clayton Road. Zu Hause in der Küche schwatzte Lee, ihre jüngste Tochter, mit Queenie, der Köchin und Haushälterin. Zwei fernsehergroße Kürbisse warteten neben der Küchentür darauf, geschlachtet zu werden. Lee spielte mit einem warzigen Zierkürbis aus einem herbstlichen Dekokorb. Bunny und Hutchinson wuschen sich die Hände und gingen ins Esszimmer, aber der Tisch war nicht gedeckt. Offenbar hatte ihn Queenie noch nicht fertig gewachst. Sie hatte den Tisch im Frühstückszimmer gedeckt. Sie schnitt den Braten auf und begoss jedes Stück mit Sauce Bernaise. Dazu gab es gedämpften, gelben Kürbis und einen Salat aus Endivien, Lauchzwiebeln und Palmherzen. Nach dem Tischgebet, gemurmelt von Lee, machte sich Hutchinson über seinen Rinderbraten her und erzählte Lee die Bombengeschichte, obwohl sie schon alles im Fernsehen gesehen hatte. Bunny starrte entmutigt auf ihre Kürbisscheiben. Sie hörte einen Hubschrauber, vielleicht den KSLX-Verkehrshubschrauber. Es klang, als ob er in der Nähe wäre, oder aber es war der Regen oder Wind, der das Geräusch herübertrug. Nein, er war sehr nahe, genau über dem Haus. Sie hörten sowohl das Dröhnen des Motors als auch das Fächeln der Rotoren. Lee lehnte sich zurück und schaute aus dem Fenster. Sie konnte nichts entdecken. »Ich frage mich, was das wieder soll«, sagte Bunny. Als Hutchinson die Schultern zuckte, begann das Schießen. Die Wohnzimmerfenster barsten zuerst. Im Gekreisch metallener Hubschrauberteile zerbarsten sie fast lautlos. Geschosse krachten auf die Haustür, trafen auf Messing und schrillten. Als würde er einem Drehbuch folgen, zog Hutchinson seine Tochter zu Boden und duckte sich mit ihr unter den Frühstückstisch. Bunny sank auf die Knie und folgte ihnen. Sie keuchte, aber das hörte auf, als sie sich erbrach. Das Chop Suey, das sie mit Cliff Quinlan im Bett gegessen hatte, klatschte auf den Boden. Sie schloss die Augen. Queenie war in der Speisekammer und schrie. Die Esszimmerfenster zersplitterten. Geschosse schlugen in die Wände ein. Der Glasschrank mit der Porzellansammlung stürzte mit sanftem Klirren um. Die Zimmertanne neben der Küchentür kippte vom Ständer. Hutchinson umklammerte Lees Kopf. Sekunden später kam der erste Streifenwagen aus Ladue. Schon war die Straße voll von hysterischen Nachbarn, den Fuzzles, den Millers, den Cox, den Randalls, den Jagers, alle mitsamt Hauspersonal. Blaulicht zerteilte die Dunkelheit. Ein paar Löschfahrzeuge trafen ein, doch nichts brannte. Ein Rettungswagen wendete enttäuscht und fuhr davon. Niemand war verletzt worden. Im Vorgarten der Hutchinsons fand die Polizei Flugblätter verstreut, Xerokopien auf Glanzpapier, bedeckt mit kindischem Gekritzel. Chief Andrews hob eins auf. Befreit das Land. Okay, gleich Osage-Krieger, gleich Tod den Bleichgesichtern, befreit das Land. Gott ist rot. Okay. Andrews beauftragte zwei Streifenpolizisten mit dem Aufsammeln der Zettel und ermahnte sie, keine Fingerabdrücke darauf zu hinterlassen. Dann benachrichtigte er die Polizei von St. Louis per Funk. Chief Jamu, hieß es, sei schon unterwegs. Anwohner sechs anderer Gemeinden in und um St. Louis, Rock Hill, Glendale, Webster Groves, Afton, Carondelet und Lemay, berichteten in den Minuten nach dem Feuerüberfall, einen tieffliegenden Hubschrauber gehört zu haben. Die Verkehrspolizei von Illinois wurde alarmiert. Zu spät. Der Hubschrauber war östlich des Mississippi im Dauerregen verschwunden. Das FBI beunruhigt mich nicht besonders. Die haben Jahre gebraucht, um diese Puerto Ricaner in Chicago zu fassen, und selbst dann haben sie alles verpfuscht. Wir haben hier eine Zwei-Mann-Show, Gopal und Suresh. Sie haben keine Identität, ihre Aktionen folgen keinem Muster und alle Hilfsmittel haben sie sich schon vor 6 Wochen zusammengestohlen. Die einzige, die Gopal bei irgendwas erwischt hat, bin ich. Das FBI ist aus dem Spiel. Im Spiel ist es dann, wenn sich in der Stadt Dinge ereignen, die ich organisiert habe. Aber selbst wenn sie Nachforschungen anstellen, was sie nicht tun, finden sie nicht viel. Ein paar Sender vielleicht, doch die Empfangsstation können sie nicht ermitteln. Auch die Relaisstationen nicht. Nur ein Profi weiß überhaupt, was das ist. Und die Profis, die forschen nicht nach. Manchmal bin ich versucht, den ganzen Elektrokram abzuschaffen, aber er verhindert eher, dass wir entdeckt werden, als dass er es begünstigt. Unsere Leute, Singh, Baxty, Sarada, Usha, Kamala, Devi, Savidri, Sohan, Kashi, brauchen die Informationen für ihre Arbeit und ihre eigene Sicherheit. Der Versuch hätte was, aber vergiss es. Wer immer in Ashes Northside Erwerbungen ein System entdeckt, wird auf den Namen Hammacker stoßen. Es ist Mamans Geld, aber Hammackers Konto. In dieser Stadt die beste Tarnung. Und bei den Medien bin ich beliebt. Genauso wie bei der Justiz. All die jungen Leute bei der Staatsanwaltschaft sammeln Scalps. Die Zahl der Verhaftungen steigt und Urteile führen zu Beförderungen. Es gibt keinen Grund, mir zu misstrauen. Als schlimmste Sünden der Polizei gelten Prügeln und Schmieren. Wir aber prügeln nicht und wir kassieren keine Schmiergelder, zumindest nicht in den oberen Etagen. Regt sich meine Mutter auf? Ja, die City-Lagen sind teuer, die Stadt ist eingezwängt und kann nicht expandieren, aber was die Reichen der County wirklich abschreckt, das ist die Kriminalität. Eine Angst, die durch den Rassismus noch genährt wird. Die Stadt-County-Kluft hat etwas Diskriminierendes. Hey, der Ellbogen! Überraschend ist, dass die Stadt genauso wenig am Zusammenschluss interessiert ist wie die County. Die Schwarzen haben Angst, sie könnten in einer regionaler ausgerichteten Regierung überstimmt werden. Erst recht, da sie ja noch nicht mal die Stadt im Griff haben. Unglaublich aber wahr, St. Louis hatte noch nie einen schwarzen Bürgermeister. Bis dahin ist es nur eine Frage der Zeit, bei der nächsten oder übernächsten Wahl. Und dann schafft es keiner mehr, Stadt und County wieder zu vereinigen. Die Industrie hat sich längst im Umland etabliert, warum sollte sie da weg? Genau, aus Geldgier. Wir haben Abhörbänder, auf denen Banker ihren Freunden Tipps geben. Sie empfehlen City-Immobilien als brandheiße Spekulationsobjekte, aber nicht etwa aus Gefälligkeit. Den Banken liegt was an hohen Grundstückspreisen, am Reichtum der Stadt. Sie besitzen den Hauptteil der städtischen Anleihen. Deshalb haben wir die Banken schon auf unserer Seite. Im April kann Maman für mindestens 30 Millionen verkaufen. Ein Viertel davon behalten wir als Steuern, bleiben ihr noch immer 50%. Hey, der Ellbogen! Es gibt ein Gesetz, das Missouri 353 heißt und jedem, der in Sanierungsgebieten investiert, langfristige Steuerabschreibungen gewährt. Sanierungsgebiet, das kann alles heißen. Vor 10 Jahren wurde die ganze Innenstadt zum Sanierungsfall erklärt. Du siehst schon. Und unser neuer Steuerentwurf versüßt uns den Deal noch. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, die städtische Steuerpolitik ist nicht Sache des Polizeichefs. Aber woher soll ich das wissen? Ich bin neu hier. Und die Strafe für meine politischen Aktivitäten ist Medienpräsenz und Popularität. Der totale Widerspruch. Dass ich mir in meinem Amt Freiheiten herausnehmen kann und dass mich niemand fürchtet, hat ein und denselben Grund. Ich bin eine Frau. Ich bin Ausländerin. Ich bin eine Randfigur. Du weißt doch, das Kamasutra gebietet verweilen. Bandari wälzte sich zur Seite. Er zog das Betttuch, das an seinem feuchten Rücken klebte, mit sich fort, so dass es Jammus rechten Arm bis zur Schulter freigab. Sie ließ ihre Hand zwischen ihren Beinen liegen. Für einen Augenblick war sie wieder ein störrischer, sich mit Autoerotik begnügender Teenager. Sie starrte an die Decke, auf die die Nachttischlampe einen konischen, von seltsamen Strichen den Schirmspeichen Schatten durchbohrten Lichtschein warf. Sich im Schlaf räkelnd, streifte Bandari ihre Hüfte. Sie hatte die unangenehme Gewissheit, dass er bei Maman, wenn sie ihn zu sich rief, ein beredter und charmanter Liebhaber war. Aber morgen würde Jammu wieder frei sein, und die Funken ihrer Vergangenheit, von Bandari zu Flammen angefacht, würden erkalten, sobald sie in ihre dunkle Rolle, in die Intrige, ins ferne St. Louis zurückschlüpfte. Ihr Schauder kam und ging unbemerkt. Asher sollte um 1 Uhr nachts kommen. Jammu blickte auf die Uhr, ihr einziges Kleidungsstück. Es war 11:40. Sie tastete den Fußboden ab, fand ihre Unterwäsche und schwang die Füße aus dem Bett. Es klopfte. Sie stand auf und riss Bandari die Decke weg, der wie ein gestrandeter Wal, die Flossen halb im Lakenschlick vergraben, dalag. Sie gab seinem Kopf einen Knuff. »Aufstehen«, sagte sie. »Sie ist da.« Benommen richtete er sich auf, starrte ihr auf die Brust. Das Klopfen wurde heftiger und der Türknauf klapperte. Das klang nicht nach Asher. Jammu schaffte es kaum, ihre Bluse zu richten. Sie zog den Reißverschluss ihres Rockes zu. Zögernd verknotete Bandari die Gürtelenden seines Bademantels. »Geh endlich an die Tür, verdammt«, zischte sie und stürzte ins Badezimmer. Kurz darauf hörte sie ihn zur Tür schlurfen und aufschließen. Es folgte ein Aufschrei. Seiner. »Was willst du denn hier?« Jammu am Waschbecken stehend wandte sich um. In der Badezimmertür, direkt vor ihr, stand Singh. Entsetzt sah er sie an, und es schmeichelte ihr, dass sie einen Mann noch immer aus der Fassung bringen konnte. Sie rollte mit den Schultern, präsentierte ihm stolz, wie zerzaust sie war. »Indira ist tot«, sagte er. »Erschossen.« »Was?« »Sie haben sie erschossen.« »Die Sikhs«, rief Bhandari. Er stand jetzt hinter Singh, und mit auffallendem Hass auf die Sikhs erhob er gegen den jüngeren Mann die Faust. Mit einer eleganten Wendung, fast mit Grazie, schleuderte ihn Singh an die Wand und drückte ihm mit dem Arm die Kehle zu. Er ließ von ihm ab, und Bhandari blickte verstört umher. Dann rannte er zum Telefon am Bett. »Vermittlung, Vermittlung!« »Ich dachte, es könnte dich interessieren«, sagte Singh zu Jammu. »Romesh!« Bhandaris Stimme zitterte. »Romesh, bist du's? Hör zu, die Akten. Alle Akten mit C, C wie Chandigarh. Alle Akten, verstanden? Alle Akten...« Irgendetwas stimmte nicht mit Jammus Mund. Eine Verhärtung von Zunge und Gaumen verhinderte, dass sie ihn zubekam und Luft ein- und austreten konnte. Sie spürte eine Kugel im Rücken und konnte nicht mehr atmen. »Barbie? Hallo, gerade wollte ich dich anrufen. Hast du zu tun? Nein, ich hab noch nicht angefangen. Ich muss einen Kuchen backen. Sag mal, ist das Päckchen angekommen?« »Ja, am Montag.« »Die Quittung steckt in der Schachtel. Es wird ihr gefallen, Audrey. Sie hat neulich sowas Ähnliches bei Famous gesehen und es gefiel ihr.« »Ach, gut. Habt ihr heute Abend was Besonderes vor?« »Lou geht nach dem Abendessen zu einer Freundin und übernachtet dort.« »Mitten in der Woche? Sie hat Geburtstag. Warum sollte sie hierbleiben wollen?« »Ich meinte ja nur, sonst hast du dir immer was einfallen lassen.« »Wie geht's dir so?« »Ziemlich müde. Ich konnte nicht schlafen wegen der Erkältung. Immer wenn ich zu schnarchen...« »Du schnarchst? Wenn ich erkältet bin, schnarch ich. Martin habe ich damit schon in den Wahnsinn getrieben. Diese schreckliche Infektion, die ich hatte. Die dreimonatige. Ich weiß noch, wie er mich mitten in der Nacht mit so einer irren Miene geweckt und in etwa gesagt hat, wenn du nicht sofort mit Schnarchen aufhörst, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann was?« »Dann schläft er auf der Couch. Wirklich lustig.« Als Barbara den Hörer aufgelegt hatte und Audrey wieder für ein paar Tage losgeworden war, setzte sie sich auf den Küchenstuhl, ruhte aus. Es war der 1. November und sie musste noch einen Gewürzkuchen backen, bevor Luisa nach Hause kam. Obwohl Luisa nach dem Abendessen weggehen wollte, hatte sie sich ihren Sinn für kindliche Rituale bewahrt, die Begeisterung für Hotel-Swimmingpools, für Hähnchenkeulen. Und es konnte sein, dass sie, sobald Martin zurück war, auf einer alten Gepflogenheit bestehen würde. Etwa Filme von sich laufen zu lassen. Andere gab es nicht. Oder gar Kniffel zu spielen. Durchaus denkbar. Auf jeden Fall würde sie einen Cocktail fordern. Und erhalten. Und Martin würde das Geschenk herausholen, das Barbara für ihn besorgt hatte, eine Schreibmaschine, und es zu den anderen legen, denen der Verwandten und Barbaras eher schlichten, praktisch mütterlichen Gaben. Socken, Pullover, tropenfarbenes Briefpapier, Schweizer Schokolade, ein Seidenkimono, die viel diskutierte Vogelstimmensammlung, Jane Austen in gebundener Ausgabe und, sei es drum, Wallace Stevens als Taschenbuch, damit Luisa, nicht ohne vorher einen weiteren Cocktail gefordert und erhalten zu haben, an das Auspacken gehen konnte. Dann würden sie zu dritt Konversation betreiben, als wäre Luisa die Erwachsene, obwohl die Geschenke zu ihren Füßen, deren unmittelbares Genussversprechen, ganz deutlich zeigten, dass sie es noch längst nicht war. Großeltern wären an diesem Abend eine Hilfe gewesen, aber Barbaras Eltern hatten gerade eine 4-wöchige Reise nach Australien und Neuseeland angetreten, und Martins Mutter war, noch bevor sie selber starb, höchstens zu Beerdigungen aus Arizona angereist. Martin würde an diesem Abend keine Hilfe sein. Er hatte sich vor kurzem mit Luisa überworfen. Am Montagabend war er tief in Gedanken versunken nach Hause gekommen, wegen des Westhaven-Projekts, sagte er, und am Esstisch, immer noch in Gedanken, immer noch bei seinen Zeitplänen und Bautrupps, hatte er Luisa mit der Frage gelöchert, welches Hauptfach sie am College denn belegen wolle. Sein Gelöcher zog sich über 10 Minuten hin. »Englisch? Wenn jemand mit einem Abschluss in Englisch eine Stelle bei mir will, schüttle ich nur den Kopf.« Er schnitt seinen Kalbsbraten zu einem hübschen Rhombus zurecht. »Astronomie? Wozu soll das taugen?« Er spießte eine Bohne auf. Luisa starrte verzagt auf die Kerzen. »Lass sie in Ruhe«, sagte Barbara. Er blickte von seinem Teller auf. »Ich meine es doch nur gut.« Er wandte sich an Luisa. »Habe ich dir zu sehr zugesetzt?« Luisa warf ihre Serviette in die Masala-Soße und rannte hinauf. In diesem Herbst hatte sie ihren Appetit eingebüßt und mit ihm einige Pfunde, auf die sie nach Barbaras Ansicht kaum verzichten konnte. Beim Frühstück am Geburtstagsmorgen hatte sie viel älter als 18 ausgesehen. Kurz davor hatte Barbara einen Traum gehabt, in dem Luisa als Skelett in einem fleckigen weißen Hemd vorkam und die Hände, die sie trösten wollten, die Hände der Mutter, graue Knochen waren. »Kann ich dir ein paar Waffeln machen? Vielleicht Kaffee? Ja. Und Waffeln? Na gut, bitte.« Es tat weh zu sehen, wie sie die Waffeln in den Mund schob. Ganz offensichtlich war sie nicht hungrig. Sie hatte eine verschleppte Erkältung, und obwohl sie sich noch nicht dazu herabgelassen hatte, es zuzugeben, schien sie, vermutlich seit dem Abend vor 2 Wochen, als sie sich mit dem französischen Mädchen hatte treffen wollen, einen neuen Freund zu haben. Das französische Mädchen war nicht gekommen, und von ihrem Freund stammte das Foto, das in der Samstagsausgabe der Zeitung abgedruckt gewesen war. Dee Thompson lautete die Quelle, und die Bildunterschrift? Indian Summer. Luisa Probst aus Webster Groves genießt das schöne Wetter im Washington State Park. Am Himmel eine Schar Kanadagänse. Martin hatte 20 Exemplare der Zeitung gekauft, und Luisa war, wenn auch reichlich spät, mit der Erklärung herausgerückt, dass sie mit Duane und Stacy aufs Land gefahren sei. Barbara konnte nachvollziehen, dass Luisa ihre Gefühle für Duane eine Weile geheim hielt. Sie selbst war unter strenger Aufsicht ihrer Mutter und der römisch-katholischen Kirche aufgewachsen und hatte darunter gelitten. Außerdem war Luisa noch immer viel mit Stacy zusammen, so wichtig konnte ihr Duane also nicht sein. Der Himmel war bewölkt. 2 männliche Rotkardinäle, Wintervögel hüpften im Futterhaus vor dem Fenster des Frühstückszimmers von Stange zu Stange. Barbara hörte langsame Kratzgeräusche von der Südseite des Hauses, wo Mohnwirbel mit der Laubhake über Beton strich. Er steckte in seiner roten Wolljacke, seinem Wintergefieder, seinen Kardinalsfarben. Auf dem Grundstück, in der kleinen Wohnung über der Garage, hatte er seine Bleibe und schien sich heimischer, zumindest unbefangener am Sherwood Drive zu fühlen, als Barbara es je gelingen würde. Sie schluckte Aspirin mit einem Scotch und räumte das Glas in den Geschirrspüler. Sie trug einen weiten Schottenrock, einen dunkelroten Seidenpullover, nicht mehr ganz neue, von Luisa übernommene Knöchelstiefel, einen silbernen Armreif und silberne Ohrringe. Jeden Tag, egal ob sie krank war oder nicht, zog sie sich gut an. Im Frühling und im Herbst, Jahreszeiten der Rückschau, Jahreszeiten, in denen sie andere Männer heiratete, schminkte sie sich. Als sie das Radio einschaltete, eingestellt auf den Sender KSLX Inforadio, begrüßte Jack Strom gerade den heutigen Gast des 14-Uhr-Talks. Der Gast war Dr. Mickey McFarland, Arzt, Professor, Jünger der Liebe und Autor des Bestsellers Du, nur du allein. Barbara band sich eine Schürze um. »Dr. McFarland«, sagte Jack Strom, »in Ihrem neuesten Buch beschreiben Sie, was Sie die 7 Stadien des Zynismus nennen. Eine Art Stufenleiter, die man bis zur Midlife-Crisis hinabsteigt, und dann erörtern Sie die Möglichkeiten, diesen Prozess umzukehren. Nun, vielen Ihrer Leser ist sicher aufgefallen, dass sich die von Ihnen gewählten Beispiele sämtlich auf mittelalte Männer beziehen. Das war bestimmt kein Zufall, und daher möchte ich Sie fragen, ob auch Frauen von dieser Gefahr des Zynismus betroffen sind, die Sie, glaube ich, einmal als die Herausforderung der 80er Jahre bezeichnet haben.« »Jack, ich bin froh, dass Sie mich das fragen«, knarzte McFarland. »Immer, immer waren Sie froh, dass Jack Sie fragte. Vielleicht erinnern Sie sich noch, als 1979 »Ein Freund in der Not« herauskam. Vielleicht erinnern Sie sich, es wurde Nummer 1 der Bestsellerliste. Etwas, was ich nie vergessen werde. Naja, ich weiß nicht, ob das schon jemand vor mir gesagt hat, aber der erste Bestseller ist wie das erste Kind. Man liebt es abgöttisch und immer bleibt es ihr Liebling. Aber egal. Sicher erinnern Sie sich, dass ich in »Ein Freund in der Not«, wo ich übrigens das Problem der weiblichen Depression behandelt habe, auch auf die besondere Rolle eingegangen bin, die Frauen zukommt, wenn es gilt, die Herausforderung der 80er Jahre zu bestehen. Und welche Rolle war das? Jack, das war die Rolle der Fürsorge. Die Rolle der Fürsorge. Jack Strom ging mit Bestsellerautoren streng ins Gericht, beschämte sie mit seiner honigsüßen Stimme. Diesen 14-Uhr-Talk veranstaltete er, solange Barbara zurückdenken konnte, seit gut und gerne 20 Jahren, und seine Stimme hatte sich nie verändert. Ob sich auch Gesichter nie veränderten? Ich bin froh, dass Sie mich auch das fragen, Jack, denn ich glaube, dass die in unserer Verfassung garantierte Religionsfreiheit das kostbarste Gut dieses Landes ist. Ich glaube, was uns in all den Glaubensrichtungen begegnet, ist der massenhafte Schrei nach Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal darüber nachgedacht haben, aber im Mittelpunkt jeder, ich betone jeder Religion, steht das Gebot der Fürsorge, sei es eine westliche, eine östliche oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist meine ehrliche Überzeugung, es gibt da einen gemeinsamen Nenner, dem wir alle miteinander zustreben. Tiefsinniges Schweigen. Dr. Mickey McFarland, Autor von Du, nur du allein. Gleich nach der Ansage lassen wir unsere Hörer zu Wort kommen. Mohnwirbel war von der Seite her in Barbaras Blickfeld getreten, während er sich im Garten hinter dem Haus mit der Harke an der Efeurabatte entlang arbeitete. Es gab genug Efeu, genug Grundstücksfläche, um ihn den ganzen Tag und auch den nächsten Tag harken zu lassen. Seine größte Stunde hatte er vor einer Woche gehabt, als Fotografen vom Hausmagazin erschienen waren, um den Rasen und den Garten aufzunehmen. Zum ersten Mal seit 11 Jahren, zum ersten Mal seit 11 Jahren hatte Barbara erlebt, dass Mohnwirbel in Aufregung war. Er hatte mitten im Garten gestanden wie ein Hund inmitten eines zornigen Bienenschwarms, durchdrungen von einer allumfassenden Verantwortung, bedroht von Eichhörnchen, die Zweige fallen ließen und Bäumen, die Blätter abwarfen. »Hallo, Sie sind auf Sendung.« Barbara maß Butter ab. »Dr. McFarland?« »Er ist ganz Ohr. Schießen Sie los.« »Doktor, mein Name ist Sally.« »Haben Sie eine Frage oder eine Bemerkung für Dr. McFarland?« »Ich höre Ihnen zu, Sally.« Sie öffnete die Zuckerbüchse. Irgendetwas an dem weißen Zucker, was, überraschte sie. Die Sinnlosigkeit. Sie senkte die Schaufel in den Zucker. In einer durchschnittlichen Woche las sie 4 Bücher. In der Bibliothek katalogisierte sie 400 von ihnen. Einmal ging sie zum Training und 3-mal spielte sie Tennis. In einer durchschnittlichen Woche bereitete sie 6 Frühstücke, packte 5 Lunchpakete und kochte 6 Mahlzeiten. Sie fuhr über 150 Kilometer mit dem Auto. Sie starrte 45 Minuten aus irgendwelchen Fenstern. Sie aß 3-mal zu Mittag in Restaurants, 1-mal mit Audrey und 2-mal in verschiedenen Zweierkonstellationen mit Jill Montgomery, Bea Meissner, Laurie Wolkowicz, ihrer letzten guten Freundin aus College-Tagen, Bev Wismer, Bunny Hutchinson, Marilyn Weber, Bisdy Mann, Jane Replogle, diversen Bibliothekarinnen und Gelegenheitsverabredungen. Sie verbrachte 6 Stunden mit Einkäufen, 1 Stunde unter der Dusche. Sie schlief 51 Stunden, sie sah 9 Stunden fern. Sie telefonierte 2-mal mit Betsy LeMaster, sie telefonierte 3,5-mal mit Audrey, sie telefonierte mit anderen Freundinnen insgesamt 14-mal. Das Radio lief den ganzen Tag. 633 49 100 ist unsere Nummer. Für Anrufe aus Illinois 842 11 100. Hallo, Ihre Frage oder Bemerkung für Dr. McFarland? Mit dem Teigschaber kratzte sie die cremig gerührte Butter vom Schüsselrand. Sie holte Buttermilch und Eier aus dem Kühlschrank und schlug die Eier in die kleinste Schüssel des Schüsselsatzes. Als sie die Schalen in den Abfall warf, dachte sie an Martin. Er hätte sie mit dem Zeigefinger ausgewischt, um auch kein einziges bisschen Eiweiß zu vergeuden. Immer wenn er sonntags Rührei machte, bekam sie es zu sehen. In den ersten Wochen ihrer Ehe hatte sie eine 2-mal gelesene Zeitung in den Papierkorb geworfen, und er hatte sie wieder herausgenommen. »Die brauchen wir noch«, hatte er gesagt. Er brauchte sie nie. Bevor er seine Hände einseifte, drehte er den Warmwasserhahn zu. Er legte Steine in den Spülkasten der Toilette. Das alte Haus am Algonquin Place war vorwiegend mit 40 Wattbirnen beleuchtet worden. Er hob die nicht verbrannte Grillkohle auf, hatte sie alte Time-Magazine entsorgt, schmollte oder schimpfte er. Er steckte aus Restaurant-Aschenbechern die Streichholzbriefchen ein. Wenn er den Rasen sprengte, führte er die undichten Schlauchverbindungen über die Sträucher statt über den Betonweg, damit die Sträucher auch ein wenig abbekamen. Er bewahrte. Aber sein konservatives Bewahren wollen war etwas Privates, beinahe widerborstiges. Als er in den 60er Jahren versucht hatte, seine Mitarbeiter von Gewerkschaften fernzuhalten, staunte die Lokalpresse, dass Barbaras Vater ihn vor Gericht vertrat. Damals wurde er von allen bestreikt, von den Kraftfahrern bis zu den Dachdeckern, und die Streiks griffen auf ähnliche gesinnte Unternehmen über. Normalerweise hätte Barbaras Vater einen solchen Fall abgelehnt, zu seinen Spezialitäten gehörten Entschädigungen für Arbeitnehmer, aber zu einem Firmenchef, der in Schaftstiefeln und khakifarbenen Arbeitshosen in getäfelte Büros einmarschierte, konnte er schwer Nein sagen. Martins Kampf gegen die Gewerkschaften war etwas Privates, nichts Ideologisches. Er schien verwundert, Anlass allgemeinen Durcheinanders zu sein, und schien es nur normal zu finden, dass er den Prozess mit Hilfe ihres Vaters auch gewann. Und als er am 4. Juli zur Unabhängigkeitsparty bei ihren Eltern aufkreuzte, wurde Barbara auf ihn aufmerksam. Sie hatte gerade das College abgeschlossen und ein Stipendium bekommen, um an der Washington University Physik zu studieren. Nach weniger als einem Jahr gab sie das Studium auf und heiratete Martin. Sie brauchte keine Naturwissenschaft, um sich von anderen abzusetzen, nicht, wenn sie Martin Probst hatte. Sie mochte es, wenn er in Konzertpausen mit ihren alten Bekannten vom Mary Institute plauderte. »Sehen Sie die Posaunen?« fragte er zum Beispiel. »Ich liebe Posaunen.« Sie mochte es, wenn er mit ihren College-Freundinnen Rock'n'Roll tanzte. Auf Wohltätigkeitsbällen suchte er die Gesellschaft von Baufachleuten und redete über Kastenträger und Armierungen und Betonpfeiler, während Damenfloh und Seidencharmeus wesenlos an ihm vorüberrauschten. Sie mochte es, in seiner Nähe zu sein. An einem Sonntagnachmittag, etwa am Ende des dritten Ehejahres, nahm er Barbara mit zum Gateway Arch, der noch nicht fürs Publikum geöffnet war. Er schloss zwei Tore auf, eine Metalltür, noch ein Tor, noch eine Tür und blieb vor einem verzinkten Schaltkasten stehen. Er bewegte sich mit einer Großspurigkeit, die Barbara nicht an ihm kannte, und warf abschätzige Blicke auf sein Werk. Er betätigte reihenweise Schalter und Hebel. In dem dreieckigen Schacht, der über ihnen gähnte, gingen Lichter an und erhellten Treppengerüste, Kabel und die T-Klammern für die Führungsschienen des Aufzugs. Für Barbara hatte Martin keinen Blick. Er hätte ein Vorkriegs-Südstaatler sein können, der beim Appell seiner Sklaven jede Liebenswürdigkeit verlor. Er rüttelte am Treppengeländer, als ob er dessen Stabilität prüfen wollte, und begann mit dem Aufstieg. Während sie ihm folgte, hasste sie ihn ein wenig. Sie roch kaltes Schmierfett, kalte Schweißnähte, durstigen Beton. Echos pflanzten sich summend in den dünnen Stahlstufen fort. Wenn sich die Treppe der Wand näherte, strich Barbara über den harten Flussstahl, über Tropfen aus erstarrtem Beton, über handgeschriebene Kennzahlen und sah den bläulichen Metallglanz der Bohrspäne und Rippen. Abrupt führte die Treppe auf die andere Seite der Aufzugsgleise hinüber und gleich wieder zurück, um sich den beängstigenden Neigungen der Vertikale anzupassen. »Kassierst du, wenn ich hier abstürze?« »Stürz nicht ab«, erwiderte er knapp. Es war ein Befehl, aber sie befolgte ihn gern. Diagonale Muster, die Schwellen und Klammern der Aufzugsschienen, die Querstreben und Halterungen für die Treppe verschoben sich von Absatz zu immer verdrehteren und verkrampfteren Gebilden. Als sie zufällig in die Tiefe blickte, sah sie ein paar der Treppenabsätze, die sie hinaufgestiegen waren, aber bei weitem nicht alle. Sie bewegten sich auf einer Zickzackstrecke aufwärts, die durch irgendein Krümmungsgesetz aus der Fasson gebracht worden war. Die Farben waren primitiv, der Rostschutz anstrich orange, die Plastikfolien babyblau, die Spannmuttern rot und gelb, die Stromkabel grün. Weiter oben, als sich die Krümmung des Schachts verstärkte, kletterte sie lange Wendeltreppen hinauf, die von Zwischenabsätzen aus schmalen Laufstegen mit dünnen Eisengeländern zusammengehalten wurden. Innehalten und nachdenken konnte Absturz bedeuten. Sie folgte Martin. Überall war Metall, war sein flüssiger Urzustand in diesem metallischen Gehäuse in der Erstarrung konserviert. Sie sah die Versklavung des Stahls zur Form. Gewunden biss er sich selbst in tödlicher Umklammerung, biss er und biss. Winkeleisen wie die Arme gefrorener Lakaien hielten Streben, und die Streben hielten die Laufstege, und die Laufstege hielten Martin. Zuvor war seine Macht nur ein Phantom gewesen, etwas, womit sie spielen konnte. Nun, aus der Nähe und aus größerem Abstand, die Wahrheit ist befremdend, liebte sie ihn sehr. Plötzlich war da blaues Tageslicht. Sie betraten die sonnenhelle Aussichtsplattform. Und nachdem sie den Fernblick nach Osten und Westen genossen hatte, nachdem sie ein einzelnes Fahrzeug, einen roten Lieferwagen, der am alten Gericht entlang und durch leere Innenstadtstraßen fuhr und hinter Häusern verschwand und wieder auftauchte, beobachtet, ja sogar, wie sie glaubte, noch auf der Olive Street bis hinaus zur Grand Avenue gesichtet hatte, nachdem sie in die Höhe gesprungen war, um die Festigkeit der Bodenplatten zu testen, nachdem sie sich mit dem Rücken zur Sonne aufs Fenstersims gesetzt hatte, die Schenkel auf dem warmen Blech und die Schuhe abgestreift und Martin sich zwischen ihre Beine gestellt und ihr einen Kuss gegeben hatte, nachdem sie protestiert hatte, die Leute könnten sie sehen und das von ihm verneint worden war, knöpfte er ihre Hose auf und zog sie herunter. Er machte es auf dem Fußboden mit ihr. Die kalten Stahlplatten waren V-förmig gerippt, er quetschte und schob ihren Körper, während sie wieder und wieder versuchte, sich aufzurichten. In Spasmen sträubten sich ihre Schultern gegen den Bodenkontakt. Kannte sie diesen Mann? Sie geriet fast außer sich. Das Beste daran war, dass er nicht lächelte. Mickey McFarland, Autor von »Du, nur du allein«. »Dr. McFarland, wir freuen uns, dass Sie heute Nachmittag bei uns zu Gast sein konnten. Sie sind sicher ein sehr gefragter Mann.« »Oh, für KSLX habe ich immer ein Stündchen Zeit.« »Wir danken für Ihr Kommen. Ich bin Jack Strom. Von 3 bis 4 Uhr spreche ich mit dem Seismologen Dr. Ernest Quitschek, der uns von den 3 größten Erdbeben in der Geschichte Amerikas berichten wird und auch vom nächsten großen Erdbeben, das sich jederzeit ereignen kann. Hier und jetzt bei KSLX Radio in St. Louis, Missouri ist es 15 Uhr.« »Gong!« Sie schob die 3 Formen ins obere Fach des Backofens, stellte die Uhr und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Sie war erschöpft. In ihren Ohren klingelte es. Mohnwirbel war irgendwohin verschwunden, die Hake lag, die zinkten nach unten im Efeu. New Delhi. Der indische Premierminister Rajiv Gandhi gehörte zu den Hunderttausenden, die heute... Bei der Nachricht vom Tod Indira Gandhis am Morgen hatte Barbara unwillkürlich an Jammu gedacht, die Polizeichefin von St. Louis. Jammus gebieterische Erscheinung war so deutlich am Vorbild Indira Gandhis orientiert, dass deren Ermordung eine, wie Barbara glaubte, verstörende